Schönen guten Tag, hallo. Willkommen bei den Weltraumaffen. Wir sind heute Systemlinge unter sich. Wir werden Dinge besprechen und damit hallo. Ich bin der Abel und es sind heute ein paar mehr. Stellt euch doch mal vor. Ja, hier ist üblich der Chris und dann haben wir noch den Mars und der Taksim ist auch mal wieder bei uns. Guten Abend. Ja, und dann unterhalten wir uns heute vor allem mit dem Alva von dem YouTube-Kanal Wen wählen. Und der ist auch hier. Sag mal hallo. So, jetzt, ich wundere mich, dass ich hier das Echo höre und das kommt natürlich vom Stream. Ja. Ja, hallo Alva hier. Schönen guten Abend allerseits. Ja, und da können wir ja eigentlich mit der wichtigsten Frage gleich anfangen. Wen wählen, Alva? Wen? Ja, das ist die dumme Frage. Ich gebe keinen Tipp, wen man ganz konkret wählen soll. Ich gebe höchstens Tipp, wie man sich informieren soll. Und informieren sollte man sich natürlich möglichst breitflächig. Und ihr könnt natürlich alle den Wen wählen Kanal abonnieren auf YouTube hier. Das war der Werbeblock. dort mache ich Live-Interviews mit Politikern, mit Wählern, mit Bundestagskandidaten aller Parteien vom gesamten Spektrum, was sich immer halt so entsprechend ergibt. Und ansonsten gibt es die Wen wählen Webseite. Das ist vielleicht so eine Art Wahl-O-Mat, kann man es am besten beschreiben, nur für jeden Wahlkreis einzeln. Gibt es bisher nur für 2013, 2017 ist noch in Arbeit. Da kann man aber viel genauer meines Erachtens als beim Wahl-O-Mat versuchen, die lokalen Kandidaten, aber auch die Parteien miteinander zu vergleichen. Kann man für 2013 auch testen. Das funktioniert immer noch. wenwählen.de. Genau, das ist diese Seite hier. Ja. Genau, da ist jetzt oben halt nochmal der Info drüber, dass es 2017 noch in der Arbeit ist. Wie gesagt, aber die 2013er Sache funktioniert. Vielleicht ist Interessante, wenn du mal nach unten scrollst, da, den finde ich persönlich sehr interessanten Teil ist das, was die Kandidaten so geantwortet haben. Und es gibt unten einen Link, entweder auf dieses Bildchen klicken mit der Torte oder unten bei Herumstöbern auf was sagen die Kandidaten. Und da sind alle unsere Fragen oder Thesen, die wir den Kandidaten gestellt haben. Und da kann man dann sehr schön sehen, wie sich die Parteien untereinander unterscheiden. Und auch, man sieht natürlich auch, dass bei vielen Fragen die Parteien oder die Kandidaten untereinander ganz unterschiedliche Meinungen haben. Also es gibt Themen, da sind sie sehr eindeutig, aber es gibt auch Themen, da geht es wirklich irgendwie mittig. Mal die Hälfte ist dafür, die Hälfte ist dagegen und so Sachen. Ja, und wenn wir schon dabei sind, es gibt zwei Teile. Der erste Teil, das sind so Werte und Ziele. Da kann man einfach einordnen, was einem besonders wichtig ist. Von der Meinungsfreiheit über Menschenwürde, Bildung, Wissenschaft und Forschung, wirtschaftliche Freiheit, solche Sachen. Umweltschutz ist da drin, sind 18 solche Thesen. 18 solche Werte und Ziele und dann gibt es eben noch die Fragen, die wir jetzt hier links sehen auf der Seite. Bahn privatisieren, mehr Videoüberwachung, Kriminelle härter bestrafen und so weiter und da kann man jeweils Ja und Nein sagen und die Abgeordneten haben das auch natürlich gemacht. Kannst du mal irgendwo draufklicken, sich was beim Mindestlohn ganz oben, da ist natürlich erwartbar, was rauskommt. Bei manchen anderen kommen halt ganz andere Sachen raus. Naja, aber das war halt noch für 2013. Ne? Genau, das ist 2013. Klar, beim Mindestlohn würden wahrscheinlich jetzt fast alle dafür sein, mehr oder weniger irgendwie. Da gibt es sicherlich auch Abstufungen. Das werden wir 2017 die Frage natürlich nicht mehr stellen. Ob irgendwas mit Mindestlohn drin ist, bin ich noch am Rätseln, was weiß ich was, so wie Mindestlohn erhöhen oder irgendwie so. Also irgendwas zum Mindestlohn wird drin sein, aber wie es drin sein wird, sage ich mal, das ist dann die Frage. Weil die Schwierigkeit bei diesen Fragen, die hat natürlich auch der Wahl-O-Mat, aber bei uns ganz besonders, weil ja die Kandidaten einzeln das beantworten, die Schwierigkeit ist, etwas zu finden, wo man halt die einzelnen Parteien auseinander dividieren kann. Und auch die natürlich die Nutzer auch. Also weil wir wollen ja die Unterschiede rausfinden. Und wenn wir eine Frage oder eine These haben, die alle gleich beantworten, das ist doof. Ja, und 2013 war zum Beispiel wichtig, dass man die Union und die FDP auseinander dividieren kann, was besonders schwierig ist, weil die eben aus dem ungefähr gleichen Lager kommen. Und genauso auf der anderen Seite SPD, Grüne, Linke, die müssen auch Thesen gestellt werden, die unterschiedlich beantworten. Sonst, wenn die viele Sachen einfach gleich beantworten, dann kriegt man hinten auch kein anständiges Ergebnis raus. Und das sieht sehr einfach aus, solche Sachen, solche Thesen dann fertigzustellen, die irgendwie einigermaßen neutral sind und ein anständiges Ergebnis bringen, ist aber letztendlich höllisch schwierig. Ich sehe die Violetten gar nicht vertreten. Es sind alle Parteien dabei. Man kann irgendwo immer draufklicken, alle anzeigen, weil diejenigen, die kaum geantwortet haben, sind halt ausgeblendet. Weil wenn nur zwei Kandidaten einer Partei irgendwas geantwortet haben, dann ist es natürlich nicht repräsentativ. Ich weiß gar nicht, ob die Violetten 2013 dabei waren. Dieses Jahr sind sie dabei. Ich weiß, aber ich glaube, die haben entweder gar nicht oder nur ganz marginal geantwortet. Ja, die Violetten, das sind meine Partei. Deswegen. Ja, motivier sie mit teilzunehmen. Dann. Ja, das war jetzt, glaube ich, nicht ganz ernst gemeint. Auch nicht ernst gemeint ist. Also, wir haben letztens nochmal alle kleinen Parteien angeschrieben und bisher nur von einem Bruchteil überhaupt Rückmeldung bekommen. Wir brauchen natürlich immer die Kandidatendaten. Also, wir brauchen E-Mail-Adressen von den Kandidaten, um denen den Login-Code zu schicken. Wie sieht es mit der MLPD aus? Die MLPD ist dabei, natürlich. Also, okay. Wir haben alle Parteien drin. Alle vom Bundeswahlleiter zugelassenen Parteien sind drin. Wenn man sich zum Beispiel den Wahlkreis anschaut, sind da auch alle Kandidaten gelistet immer. Auch die NPD zum Beispiel. Das gab hin und wieder Ärger. Was heißt Ärger? Nein, es gab hin und wieder Beschwerden von anderen Kandidaten. Oder nehme ich nicht dran teil, weil die NPD da auf der gleichen Seite steht. Und dann sage ich, auf dem Wahlzettel steht der NPD-Kandidat ja auch drauf. Ja. Und dann steht er hier eben auch. Also das ist, ob einem das jetzt gefällt oder nicht, ja, oder ob einem die MLPD, die Violetten, die Grauen oder die CDU oder die SPD, die Grünen oder wer auch immer gefällt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber sie stehen mit drauf. NPD hat auch kaum geantwortet 2013. Ja. Das ist, also die sind unter ferner Liefen, was die Antworten angeht. Das ist aber immerhin erwartbar, was sie antworten dann natürlich auch. Gab es damit denn nennenswerte Probleme oder war das wirklich so im marginalen Bereich, dass die Leute dann gesagt haben, nee, also jetzt mache ich nicht mit? 2013 gab es das gar nicht. Ich erinnere mich, das ist entweder 2005 oder 2009, wahrscheinlich 2009, mindestens ein bekannter Politiker zugesagt und dann aber deswegen abgesagt hatte. Und mit dem hatte ich ein bisschen hin und her diskutiert. Ich kann auch sagen, wer es war, Hermann Otto Solms von der FDP. Oder mit seinem Büro habe ich ein bisschen hin und her diskutiert, ja. Und aber nö, wollte dann nicht mehr mitmachen. Ja gut, ich meine, Das ist übrigens mein Wahlkreiskandidat. Tritt ihr nochmal an? Wie ist das jetzt konkret? Ja, zumindest ist er hier auf den Plakaten wieder wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob er der Kandidat ist oder ob sie ihn einfach nur plakatieren, weil ihn hier jeder kennt. Naja, wahrscheinlich wird er schon Kandidat sein. Also Wie sieht das konkret dieses Jahr aus? Weil ich sag mal, es gab ja schon auch bei den Landtagswahlen letztes Jahr immer wieder, dass Spitzenkandidaten nicht in Fernsehsendungen wollten, wenn da die AfD mit drin sitzt oder so. Ist das auf der Front ruhig verlaufen oder gab es da schon öfter als sonst Schwierigkeiten? Ich muss gestehen, dass der YouTube-Kanal Wen wählen, dass der sehr viel Zeit gekostet hat, sodass der Rest ein bisschen drunter gelitten hat und sehr langsam noch bin sozusagen. Ich bin sehr spät dran. Das heißt, wir haben noch nicht mal die Kandidaten den Fragebogen geschickt. Das ist doof. Aber wie beim letzten Mal 2013 war es zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht so weit. Das Heiße beginnt ja letztendlich in den letzten zwei Wochen. Nichtsdestotrotz wäre es besser, das früher zu machen. Ist ein bisschen problematisch. Das Ganze steht jetzt halt leider nicht auf professionellen Beinen, sondern ist halt ein Hobby nebenher. Ich habe das zwar versucht, aber es ist halt jetzt so. Und deswegen muss das halt irgendwie dann passieren, wenn es passiert. Ne? Im Nachhinein kann man sagen, hätte ich den YouTube-Kanal nicht gemacht und hätte die Zeit in die Webseite gesteckt, dann wäre ich jetzt fertig. Beziehungsweise dann hätten wir jetzt ganz tolle Sachen schon, würde man ganz tolle Sachen sehen. Ja, aber dann hätten wir weniger guten YouTube-Content, also ist auch in Ordnung. Ja, gut, das ist halt immer so die Sache. Leider ist es halt sehr schwierig, mit wenig aufregendem Content Zuschauer zu gewinnen. Also wenn ich Videos mache, wo ich irgendwie rumkreische, was weiß ich was, AfD-Politiker Hans Wurst zerfetzt die Linke oder irgendwie sowas oder umgekehrt, ja, dann kriege ich relativ schnell ein paar tausend Klicks. Oder wenn ich irgendwie das böse Zensurgesetz vom Zensurminister oder ähnliches mache, dann kriegt man natürlich sehr schnell relativ viele Video-Views und Abonnenten. Wenn man das versucht, auf der seriösen Ebene zu machen und halt kein Clickbaiting und möglichst ruhig und so weiter, dann geht's halt noch langsamer, als ich befürchtet habe, muss ich gestehen. Ja, ja, ich habe das eben auch schon im Vorgespräch, als du noch nicht da warst, gesagt. Also es ist echt relativ traurig, dass du so wenig Views hast für die Mühe, die du dir machst. Ja. Da sage ich jetzt nicht nein, ja. Es ist tatsächlich so, die Abonnenten sind relativ gering. Manche Videos brauchen eine Weile, bis die überhaupt nennenswert Views kriegen. Das erfolgreichste Video ist ein Gespräch mit einem Wahlhelfer. Das hat aber auch gerade mal 2000 Views. Und in diesem Gespräch mit dem Wahlhelfer geht es halt darum, inwieweit Wahlmanipulation und Wahlbetrug möglich ist und was er so erlebt hat. Die Kurzversion ist, es ist de facto nicht möglich in nennenswertem Umfang beim deutschen Wahlsystem bei einer wichtigen Wahl großartigen Wahlbetrug zu machen. Das ist ganz ulkig. Ich habe gestern erst auf YouTube so wieder so ein Aluhut-Video gesehen, dass momentan der größte Wahlbetrug aller Zeiten vorbereitet wird. Genau, da gibt es ganz viel. Es gibt auch ein Interview mit einer Wahlhelferin Petra Kaiser oder irgendwie sowas, die angeblich Juristin ist, die bei einem österreichischen YouTuber ein langes Interview gegeben hat, wo sie erklärt, wie das mit dem Wahlbetrug und dies und jenes und was sie da erzählt, ist hanebüchen. Es ist wirklich hanebüchen, weil jede einzelne der Handlungen, die sie dort erzählt, sind so dermaßen illegal, da hätte sie sofort einschreiten müssen und ihre Kollegen als Wahlhelfer wären da auch sofort normalerweise eingeschritten. Von daher halte ich das, was sie da sagt, ehrlich gesagt nicht für sehr, sehr glaubwürdig. Also ich meine, Wahlbetrug ist illegal in Deutschland und da ist man ganz schnell im Knast, wenn man das in entsprechend großem Stil macht. Und selbst wenn das, wie sie erzählt hat, passiert, ich meine, ein Wahllokal, wenn man da selbst alle Stimmen einer Partei geben würde, würde es am Ergebnis der Bundestagswahl null ändern. Ja, also. Ja. Und ich meine, wenn du Polizei rufst, also die sind da ja auch fix zur Stelle. Also wenn dir was auffällt als Wahlhelfer oder als Wahlbeobachter. Ja, natürlich, genau. Und ganz wichtiger Punkt, jeder kann hingehen, jeder kann die Wahl beobachten, jeder kann die Auszählung beobachten, kann sich notieren, welche Zwischenergebnisse gemacht wurden, die dann auch später übermittelt werden, kann gucken, ob das alles in Ordnung ist. Man darf halt die Wahlhelfer nicht stören. Aber jeder kann hingehen, also macht das auch und jeder kann Wahlhelfer werden. Also die Gemeinden suchen händeringend Wahlhelfer. Ich bin selbst noch am Überlegen, ob ich es machen soll oder mich melden soll. Ich würde halt gern am Wahltag auch ein paar Sachen irgendwie online machen. Von daher kann ich dann halt nicht Wahlhelfer sein, also muss ich mich entscheiden, das eine oder das andere. Ja, das Problem haben wir auch. Auf Bundesebene mag das sein, dass es da nicht so entscheidend ist, aber es gab ja auch Fälle, jetzt müsste ich überlegen, in welchem ostdeutschen Bundesland das war, wobei ja Kommunalwahlen CDU-Politiker ziemlich übel getrickst hat. Mhm. Also es gibt Fälle, es gibt immer wieder Fälle. Also es gibt auch Listen, wo man nachschauen kann, welche Arten von Wahlbetrug es gab. Die meisten, die auch irgendwie was bewirken, sind tatsächlich Kommunalwahlen oder Wahlen innerhalb einer Partei. Ja, wenn es halt nur ein paar hundert Stimmen gibt, wenn man es relativ einfach manipulieren kann. Aber man sieht auch, es fällt ja dauernd auf, wenn sowas passiert. Also ich hätte viel zu viel Schiss, dass es auffällt. Ich meine, stell dir vor, du bist Politiker, willst irgendwie lokal in Gemeinderat oder ich weiß nicht was, irgendwas Kleines halt und machst Wahlbetrug, dann bist du weg vom Fenster. Also ja. es ging tatsächlich um CDU-Stadtrat in Stendal, also wer das mal nachgucken möchte. Genau, also es gibt immer, genau, ich glaube, der Stendal-Fall war, glaube ich, wo die selber irgendwelche beim Aufstellen, wer kandidieren darf oder sowas. Bin mir jetzt nicht sicher. Nee, Stendal war die Geschichte, wo die Briefwahlen gefälscht haben und halt über das Arbeitsamt, weil die da Kontakt ins Arbeitsamt hatten und die haben dann quasi über Arbeitsamtsdatensätze haben die halt Briefwahlunterlagen angefordert und haben die dann selber ausgefüllt. Ja, nun, also Man sieht ja, es fällt auf, ja, wie dämlich kann man sein, je mehr Leute informiert sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es rauskommt. Das ist ganz simpel. Also, ja, und um so eine Nummer durchzuziehen, da muss man schon ein paar Leute informieren. Ja, eben. Und je mehr man informiert, desto eher fällt es auf. Das ist ganz klar, ne? Ja, das ist richtig. Also ich habe da in Deutschland auch deutlich mehr Vertrauen als in anderen Ländern. Weil ich meine, wobei es ja auch durchaus in Bremen bei einer Landtagswahl nachträglich der AfD einen Sitz zugeschustert werden musste. Und auch bei der NRW-Wahl wurden, also da hieß es dann offiziell, es wurde falsch zugezählt. Man kann es natürlich weder in die eine noch in die andere Richtung beweisen. Aber das, ja, also bei der AfD-Wahl wollte ich sagen, bei der NRW-Wahl, da haben wir auch drüber gesprochen kurz. Das war nämlich ganz aktuell und am Wochenende danach, glaube ich, hatte ich mit dem Wahlhelfer gesprochen, der jetzt nicht in NRW, sondern in Berlin Wahlhelfer war, aber das ist ja im Prinzip das Gleiche. Da war eben die ADD, die Allianz Deutscher Demokraten, hatte in einem Wahllokal irgendwie 14% oder irgendwie sowas und die AfD hatte 0 Stimmen. Und da ist einfach offensichtlich beim Eintragen irgendwas schiefgegangen. Aber das ist ja auch sowas Offensichtliches. Ja, das kann, wer das mit Absicht macht, der ist einfach hirnblond, weil das ist doch klar, dass es auffällt. Es gibt mindestens eine AfD-Stimme, der sagt, hallo, ich habe AfD gewählt, das kann nicht stimmen, in diesem Wahllokal. Also es ist, ja, also es ist ganz einfach ein Fehler. Und ich meine, es gibt tausende Wahllokale und es wäre sehr verwunderlich, wenn nicht irgendwo mal irgendwelche Fehler passieren. Das wird zwar alles doppelt und dreifach kontrolliert, die Stimmen werden doppelt und dreifach ausgezählt, die werden vorher verkündet. Das heißt, die Wahlbeobachter können die sich notieren und dann wird es übertragen und so weiter. Schief gehen kann immer was, aber im Großen und Ganzen läuft es halt ordentlich. Bei kleinen Wahlen, wie gesagt, klar, wenn man irgendwie nur ein paar Dutzend Stimmen manipulieren muss, um irgendwie was zu erreichen, dann ist es natürlich auch viel verlockender, muss man mal ganz klar sagen, ne? Trotzdem halte ich jeden, der es versucht, für bescheuert. Wie bescheuert kann man sein, sowas zu versuchen? Ja. Ja, wir können ja auch mal über nach der Wahl sprechen, weil du kennst dich ja auch damit aus, wie das dann so vor sich geht, wenn man dann Abgeordneter im Bundestag ist, weil du hast ja mal für einen Abgeordneten im Deutschen Bundestag gearbeitet. War das eigentlich in dieser Legislaturperiode oder in der? Genau, das war bis Januar war ich bei Saskia Esken, die ist SPD-Abgeordnete aus dem Wahlkreis Kalf-Freudenstadt. Sie ist frisch 2013 ins Parlament gekommen. Sie ist stellvertretende netzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion und in dem Bereich tätig. Und da ich in der Legislaturperiode davor, 2010 bis 2013, als Sachverständiger in der Enquetekommission Internet und digitale Gesellschaft war, hat sie mich dann halt gefragt, ob ich sie einen Tag in der Woche unterstützen kann und einfach sie in netzpolitischen Dingen berate. Sie ist zwar Informatikerin, aber einfach um da noch ein bisschen mehr aus dem ganzen Bereich mitzukriegen. Und das habe ich dann gemacht. Es war sozusagen eine Art bezahltes Hobby. Als Selbstständiger in der IT-Branche verdient man ja anderweitig auch nicht schlecht. War aber auch natürlich wieder sehr interessant und lehrreich, wie die Enquete-Kommission auch. Und da habe ich natürlich auch mitgekriegt, wie das dann läuft, ne? Also als Sachverständiger auf der einen Seite. Wir waren teilweise den Abgeordneten in einigen Punkten gleichgestellt sozusagen und auch dann als Mitarbeiter bei der Saskia Esken. Ja, also da könnte ich stundenlang, glaube ich, darüber berichten. Es gibt so viele Märchen und Vorstellungen, wie das denn im Bundestag funktioniert. Da könnte man ganze Bücher drüber schreiben, um Mythen aufzuklären, ja. Aber du kannst ja mal so ein, zwei der schlimmsten Klischees oder so vielleicht mal aufdecken. Wie hast du das wahrgenommen als jemand, der halt so den klassischen, der, also als jemand, der viel zu tun hatte mit dem klassischen Volksvertreter, das heißt, der über den manifestierten Volkswillen in Form einer Prozentzahl am Ende einer Wahl als Vertreter von x Personen in Deutschland ins Parlament eingezogen ist? Hast du das Gefühl gehabt, dass die Person, mit der du da zu tun hattest oder eventuell auch andere Parlamentarier, die du kennengelernt hast, dass denen das schon noch so bewusst war bei der Arbeit, dass sie da nicht als Selbstzweck sitzen, sondern dass da halt auch irgendwo eine Verpflichtung gegenüber einem verliehenen Mandat besteht? Ja, natürlich ist das so. Und wobei, das ist auch so eine Art Mythos in meinen Augen. Das mag jeder anders sehen, sehen auch einige Abgeordnete anders. Aber es ist letztendlich so, wir haben eine Wahl. Oder nein, anders gesagt, ich habe mal, und das ist die krasse Variante davon, die ich jetzt so nicht teile. Aber ich hatte mal mit einem CDU-Abgeordneten war das geredet und der hat gesagt, er sagt vor der Wahl, für was er steht, was er die 4 Jahre machen will. Und dann will er das durchziehen. Ohne Volksabstimmung und so ein Gedöns. War der Hintergrund davon. Ja. Das ist je nach Partei anders. Zum Beispiel bei der SPD, die sehen das ganz anders. Die sind für mehr Bürgerbeteiligung, bla bla und so weiter und so fort. Aber im Prinzip hat das natürlich seinen wahren Kern. Also es wird ein Vertreter gewählt für 4 Jahre. Und dieser Vertreter ist nur seinem Gewissen verpflichtet. Auch nicht dem, ich sag jetzt mal, dem demonstrierenden Pöbel, Mob oder Bürgern, wie man es auch immer nennen mag oder wie auch immer die Situation sein mag, da draußen. Ja, Pöbel ist es natürlich selten, aber es gibt auch natürlich Fälle, wo irgendwie einfach eine Horde Leute, die jetzt eine Gruppe Leute, die ein bestimmtes Interesse verfolgen, dann eben mal laut demonstrieren, egal ob wir das Interesse jetzt teilen oder nicht. Ja. Na, aber die Frage war ja eher, das Klischee ist ja immer, naja, die hohen Herren da in Berlin, die setzen sich dann in ihren Bundestag und die armen Leute, die sie gewählt haben, die haben sie dann längst wieder vergessen. Nee. Das kann ich so nicht bestätigen. Sicherlich gibt es auch einen oder anderen Abgeordneten, der so handelt. Das ist ganz klar. Also die sind alle unterschiedlich. Wir haben 640 Abgeordnete in Berlin. Und jeder ist individuell. Ja? Jeder verhält sich anders. Natürlich muss man gucken, da hat man ja auch Erst- und Zweitstimme, wen man ganz konkret wählt. Es kann auch sein, dass man einen von einer Partei besonders gut findet, obwohl man die Partei scheiße findet oder umgekehrt. Ja? Das muss man halt immer sich sicherlich genau anschauen. Aber dieser typische faule Abgeordnete, der irgendwie überhaupt nicht auf seine Leute hört, auf seine lokale Partei oder auch auf die lokalen Wähler, den gibt es meines Erachtens nicht. Oder ganz selten. Gibt es sicherlich bestimmt, mir fällt jetzt keiner ein, aber ganz selten. Weil, warum? Der ist sofort weg vom Fenster. Was meint ihr, was der an Ärger hat mit seiner Basis? Ja, da gab es ja auch Fälle, der Siegfried Kauder war es, glaube ich, wurde in Baden-Württemberg nicht mehr aufgestellt von der CDU 2013, weil er sich da irgendwie angeblich nicht hat blicken lassen oder irgendwie sowas. Also, und als bekannter Politiker ist es nochmal ungewöhnlicher, dass sowas passiert, ja. Und ob das jetzt zu Recht war oder nicht, kann ich nicht sagen, weil ich die konkreten Fälle dort nicht kenne. Aber ich meine, die Twesten da jetzt in wo war es, Schleswig-Holstein? Niedersachsen, genau, auch da oben. die hat sich ja auch mit ihrer grünen Basis so weit verkracht, dass sie nicht mehr aufgestellt wurde, aus welchen Gründen auch immer. Ja? Also, wenn ein Abgeordneter sich nicht um seine Partei und um die Bürger lokal kümmert, dann ist er weg vom Fenster in der Regel. Und ja, klar, Betonung, natürlich. Mit der Betonung aber auf der Partei, ne? Also im Endeffekt. Naja, aber ich meine, es wird ja dann auch der Abgeordnete nachher gewählt. Die Leute lokal kriegen das schon mit und in der Zeitung steht es nachher auch. Also das kann man... Er kann ja auf die Liste. Also, da kommt er ja trotzdem. Ich glaube tatsächlich, dass die wenigsten Leute sich die einzelnen Listenkandidaten großartig angucken. Ich glaube, das ist so ein weit verbreiteter Irrglaube, dass die Majorität in der Bevölkerung sich mit Listenplätzen auseinandersetzt. Nö, klar. Also ich zum Beispiel würde mir wünschen, dass man kumulieren, panaschieren auch bei Bundestagswahlen und Landtagswahlen machen könnte, wie es teilweise in Bremen gibt es ja so ein paar Regelungen, die ich da ganz interessant finde. Das musst du vielleicht nochmal kurz erklären, weil ich glaube nicht, dass das Leute wissen, was das bedeutet. Kumulieren und panaschieren ist bei der Kommunalwahl, kann man das, also in den meisten Bundesländern, glaube ich, zumindest in Baden-Württemberg hier geht es. Du hast dann zwar eine Liste, ja, in Stuttgart hier gibt es dann 60 Kandidaten von jeder Partei. Wenn ich mich damit jetzt nicht auskenne und nicht weiß, welcher Kandidat toll ist, was ziemlich schwierig ist bei so einer Kommunalwahl, finde ich, wenn man sich nicht sehr intensiv mit Lokal- oder Kommunalpolitik beschäftigt, dann wählt man halt eine Partei und wirft den Zettel von der Partei in die Urne. Wenn man aber sich ein bisschen mehr damit beschäftigen möchte, kann man eben sagen, okay, den Hans Wurst, den finde ich cool, der kriegt nicht nur eine Stimme von mir, sondern kriegt 3 Stimmen. Du kannst bis zu 3 Stimmen auf einen Kandidaten geben. Insgesamt hast du trotzdem nur 60 Stimmen, dann musst du eben aufpassen, dass du am Schluss nicht über die 60 kommst. Und dann gibst du halt dem keine Ahnung, Bettina Beispiel, die kriegt eine Stimme und Max Mustermann nochmal eine und wer auch immer keine. Das heißt, du kannst dann auch zwischen den Parteien quer wählen, ja, und du musst und innerhalb einer Partei kannst du es auch verteilen. Das heißt, hast du das selber schon mal gemacht? Ist ja. Es bei dir so? Ja, habe ich. Also ich kenne, wir machen das ja hier in Hessen auch und ich kenne niemanden, der mir davon erzählt hat, dass er jemals schon mal kumuliert oder panaschiert hat. Alle regen sich nur darüber auf, dass man ungefähr halt einen Wahlzettel von der Größe einer Wochenzeitung hat irgendwie. Ja, das ist schon ein bisschen das Problem, genau. Also. Seh ich wirklich auch als Herausforderung, sagt man so schön. Ja, guck mal, ich mache das zum Beispiel immer. Also. Ja, ich kenne mich jetzt mit meine anekdotische Seite hier. Also ich weiß nur, ich höre immer das Gemecker darüber, aber ich höre selten Leute das loben. Ich glaube, das ist auch, da hätte man vielleicht den Leuten irgendwie ein bisschen mehr erklären müssen oder irgendwie ihnen noch zeigen müssen, warum das gut für sie ist, damit das passiert. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, in Bremen funktioniert es bei der Landtagswahl ein bisschen besser. Gut, Bremen ist ein Stadtstaat, ist eh nochmal was Besonderes. Also, ich denke zum Beispiel, sowas wie Wen wählen ist beim Bundestag, da kennt man sich ein bisschen ja irgendwie schon aus, gerade aber auch bei so Kommunalwahlen wäre das Gold wert. Ja, aber da haben wir natürlich noch mal viel mehr Kandidaten und es ist natürlich höllisch aufwendig, das dann dafür zu machen. Aber es wäre Gold wert, um einfach herauszufinden, welcher Kandidat, wenn du 60, hier in Stuttgart gibt es über 60, glaube ich, pro Partei. Und wenn ich da irgendwie, egal welche Farbe ich nehme, da gibt es immer einen, der mir mehr liegt und einer, der mir weniger liegt. Ja, und das muss ich ja erstmal rausfinden. Mal ganz böse dazwischen gegrätscht. Was nutzt mir das A, wenn es sowas wie Fraktionsdisziplin gibt, dass ich mir genau angucke, was der einzelne Kandidat sagt? Und B, was nutzt mir das, wenn mit mir wird es keine Maut geben? Ja? Also, Fraktionsdisziplin ist ein gutes Thema, können wir auch noch drüber reden. Das Mautthema, da könnte ich auf ein Wen-Wählen-Video verweisen mit Daniel Schwert. Der war Piratenabgeordneter in Nordrhein-Westfalen und ist jetzt in der Linkspartei, ist jetzt nicht mehr im Landtag drin. Der hat es aber sehr schön erklärt. Und zwar als jemand, der in der Opposition ist und jetzt irgendwie nicht verdächtig, da irgendwie die CDU zu verteidigen, hat er sehr schön erklärt, wie das funktioniert oder wie man sich das vorstellen kann, warum jetzt mit einmal die Kanzlerin der Maut zustimmt. Ja, ja, aber wie viele Leute haben das Interview gesehen und wie viele Leute reagieren da eher so nur drauf, dass sie gesagt hat, wird es nicht geben und hinterher halt gesagt hat, naja, dann gibt es die halt doch. Also das ist wieder das Ding, da beißt die Katze sich in den Schwanz. Dass deine wenigen Aufrufe zeugen halt davon auch ein bisschen, dass so Inhalte eigentlich auf wenig Interesse bei breiten Schichten stoßen. Ja, also ich meine, diese Mautgeschichte, das war ja irgendwie damals schon Stirnrunzeln, ne? Wenn die CSU sagt, mit uns gibt es auf jeden Fall die Maut und die Kanzlerin oder die Spitzenkandidatin ja der gemeinsamen Runde von CDU, CSU sagt, mit mir nicht, dann muss irgendeiner einknicken. Das ist natürlich ganz klar. Oder sie gehen in die Opposition. Das Problem ist, ich meine, das ist natürlich jetzt ein ganz krasses Beispiel. Es gibt viele andere Beispiele, wo es so ähnlich ist. Oder wo das Thema ähnlich ist, aber wo es nicht ganz so krass ist. Letztendlich besteht Politik einfach aus dem Finden von Kompromissen. Und diesem. Schon wieder auf einer Schiene, das kannst du mir erklären und Leuten, die Interesse haben. Aber das Problem ist ja, wenn du nur eine Nutzerbasis hast, die sowieso schon informiert ist. Weißt du, ja, ich meine, deswegen erkläre ich es ja hier, wie es läuft. Ich glaube, das kann man ihm jetzt aber auch nicht vorwerfen, dass er zu wenig. Ich meine das ja gar nicht. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich will den Advocatus Diaboli in dem Fall spielen. Ich möchte einfach mal sagen, wie nützlich hältst du das selber? Ja? Ich glaube, da hängt aber auch immer so ein großes Potenzial an Wählerfrust mit drin. Und aber auch, dass halt ganz, ganz viele Leute sich überhaupt nicht im Klaren sind, wie eine Demokratie halt eigentlich wirklich funktioniert. Dass sie halt glauben, ich gehe alle 4 Jahre zur Wahl. Ne? Das Wahlprogramm ist ein Heft voller Heilsversprechungen. Dann schmeiße ich meine Stimme da rein und wenn die Partei, die ich gewählt habe, an der Regierung ist, dann bricht 2 Tage später das Paradies aus. Ne? Also wie demokratische Prozesse funktionieren, wie sowas überhaupt von der Parteibasis bis ins Wahlprogramm, von da aus weiter bis in die Regierungsarbeit, am Koalitionspartner vorbei, dann in die aktive Umsetzung, dass es ein unfassbar langer Weg ist, das verstehen die meisten, glaube ich, einfach nicht. Und deswegen sind die dann frustriert, weil die dann am Ende irgendwie nicht darauf klarkommen, dass nicht immer alles, was eine Partei machen möchte, am Ende auch getan werden kann. Genau. Ja, also ich meine, vielleicht muss man mal erklären, wie das im deutschen System funktioniert. Es gibt natürlich andere Sachen, zum Beispiel das Europaparlament funktioniert da ein bisschen anders. Aber in Deutschland ist es halt so, wir bilden eine Koalition. Im Bundestag und in den Landtagen, in den Städten sieht es wiederum an, gibt es auch Koalitionen, aber da sieht es wieder im Endergebnis ein bisschen anders aus. Und da einigen sich eben die beteiligten Parteien auf etwas. Und jeder hat vorher für etwas gekämpft. Und bringt das rein. Nehmen wir mal einfach den Mindestlohn zur Bundestagswahl. Die SPD hat gesagt, Mindestlohn, ohne Mindestlohn gehen wir nirgendwo rein. Und das war auch ziemlich glaubwürdig, fand ich jetzt. Und dann war ganz klar in den Koalitionsverhandlungen, ohne Mindestlohn wird die SPD definitiv keinen Koalitionsvertrag unterschreiben. Deswegen, also einer der Gründe, um das durchzusetzen, war natürlich auch die Sache, wir lassen die Basis entscheiden. Und dann war ganz klar, wenn da kein Mindestlohn drin ist, wird die Basis ablehnen. Also war Mindestlohn sofort gesetzt. Dann kann man sich über Details streiten, wie denn dieser Mindestlohn umgesetzt werden soll. Man kann ihn auch doof finden, wie die CDU ihn ja irgendwie doof fand, zumindest bisher. Ich weiß nicht, ob jetzt, wie jetzt da gerade die Stimmung ist. Und aber selbst die FDP will ihn nicht abschaffen, ja. Aber dann muss man halt diesen Kompromiss eingehen. Dafür kriegt die CDU was anderes. Also um eine Sache zu kriegen, muss man an einer anderen Stelle nachgeben. Das ist genauso wie ihr das vielleicht in der Familie oder bei der Arbeit oder in der Schule oder wo auch immer tagtäglich erlebt. Wenn mehrere Leute sich auf irgendetwas einigen müssen und eine unterschiedliche Meinung haben, dann muss man irgendeinen Kompromiss suchen. Ja, aber das ist ja genau das, was viele halt einfach nicht verstehen. Genau, und das ist, was viele nicht verstehen. Dass es halt immer eine komplizierte Kompromisssuche ist und dass man halt nicht immer alles kriegt, was man haben möchte und dass es da nichts damit zu tun hat, dass wir in einem Schweinesystem leben, wo die da oben nur machen, was sie wollen. Also ich glaube, wenn Frau Merkel alles so machen könnte, wie sie wollte, dann sähe es ganz anders aus. Auch die ist von vielen Faktoren getrieben, wie immer jede Regierung. Genau, also ich meine, Trump muss es ja jetzt erkennen, dass er das Land nicht regieren kann, wie er irgendwie als Firmenchef agiert. Und selbst als Firmenchef kann er auch nicht alles machen, muss sich auch an bestimmte Regeln halten, die sicherlich in den USA noch mal ein bisschen anders sind als bei uns. Ja, hier hat man dann noch mit Betriebsrat und Ähnlichem sicherlich immer noch mal ein paar Sachen, die irgendwie das eine oder andere in eine andere Richtung drehen können. Aber als Präsident muss er jetzt erkennen, hey, er ist nicht der Obermotz, der sagt, so geht's und dann ist es so, sondern er muss dann eben auch schauen, dass er seine Sachen, die er durchsetzen will, irgendwie durchbringt. Im Parlament, bei Gerichten und so weiter. Und das ist natürlich in der Koalition oder im politischen System, wie wir es hier in Deutschland haben, noch viel stärker auf Kompromisse getrieben. Ja? Das heißt, also die CDU musste eben nachgeben bei der Geschichte mit dem Mindestlohn. Und die SPD musste halt bei der Maut nachgeben und die CDU auch, weil die CSU es unbedingt wollte. Und so ist es eben bei anderen. Ich meine, CSU kann ja Kraft ihrer eigenen Mehrheit, so hat es auch Daniel Schwertz so schön gesagt, kann ja Kraft ihrer eigenen Mandate nichts durchsetzen. Die kann sagen, ich will das und alle anderen sagen, nö, ja, dann kriegen sie es nicht. Und deswegen muss man natürlich irgendwie einen Kompromiss machen. Der eine kriegt das, der andere kriegt das, ist dann irgendwie zähneknirschend. Aber so ist es ja, was weiß ich, in der Familie, auf der Arbeit und so weiter, überall auch. Aber ich verstehe natürlich, dass viele sagen, hey, Moment mal, die Kanzlerin hat ja vorher gesagt und so weiter. Man kann halt kritisieren, dass sie eigentlich hätte vorher das schon wissen können, dass die CSU unbedingt das will. Ja, bei der SPD ist es was anderes, weil die eine ganz andere Partei, eine andere Fraktion ist. Aber bei der CDU-CSU war klar, die beiden Schwesterparteien haben da eine unterschiedliche Meinung. Und wenn sie in die Regierung kommen, müssen sie eine Lösung finden. Haben sie halt vorher nicht gemacht. Aber klar, war der CSU eben so wichtig, dass sie halt gesagt haben, offensichtlich, ja, entweder oder. Und dann muss man halt irgendwie machen. Das ist halt, also Daniel hatte das auch so schön gesagt, dass ich kann eigentlich fast wiederholen, was er sagt, weil, ne, weiß ich was, wenn die Linkspartei irgendwelche Ziele hat, sagen wir mal, sie hat drei Ziele und sie würde in einer Koalition ein Ziel durchsetzen, dann müsste sie die anderen beiden Ziele verraten. Ja gut, das ist ja der Grund, wenn sie in die Opposition geht, würde sie keines der Ziele durchsetzen. was ist dann der größere Verrat in Anführungsstrichen, wenn sie jetzt nur eins durchsetzt von drei oder zwei von vier oder wie viel auch immer oder gar keins. Ne? Also das ist halt immer so eine Abwägung und das muss natürlich jeder Abgeordnete für sich selbst entscheiden. Und da kommen wir auch zum Fraktionszwang vielleicht. Aber vielleicht, du wolltest irgendwas fragen, sorry. Nee, ich wollte nur sagen, das ist ja das Rezept der Linkspartei, ne? Dass man sich halt konsequent aus Regierungsverantwortung raushält, nur um halt nicht dann am Ende eingestehen zu müssen, dass auch die Linkspartei nicht ihr Wahlprogramm umsetzen kann, so wie sie sich das vorstellt. Genau, ja. Ich meine, das ist halt so ein typisches Protestparteiproblem, ja. Wenn eine Protestpartei, und dazu zähle ich die Linke jetzt auch, sicherlich je nach Bundesland und je nach Kandidat ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Wenn die an die Regierung kommt, dann muss sie Kompromisse eingehen. Dann kann sie nicht mehr auf alles draufhauen. Ja? Jetzt mal ganz unabhängig von der Partei. Ich fand das äußerst skurril. Ich habe mir ein paar Reden der AfD in den Landesparlamenten angehauen. Ist auch egal, ob es jetzt die AfD ist oder nicht, aber es ist so ein typisches Protestparteiproblem. Da hat der Meuthen in Baden-Württemberg gegen eine Rede gehalten zu irgendeinem Gesetzesentwurf von der Landesregierung. Und schimpft auf die Landesregierung und alles scheiße und es ist so schlimm, was die machen und ganz, also auf einem Niveau, wo ich sage, hey komm, muss ja eigentlich nicht sein. Und zum Schluss sagt er dann, ah, wir stimmen dem Gesetzentwurf zu. Und sage ich, what? Noch ganz dicht im Kopf, ja? Also, wenn man dem zustimmt, muss man doch nicht erstmal ewig drüber schimpfen, wie schlimm das alles ist. Also, ne? Das ist halt irgendwie, da ist halt der Protestpartei-Gestus drin, alles Böse, was die anderen machen, aber wir stimmen dem zu. Ja, gut, ne? Aber Opposition brauchst du ja auch. Ja, natürlich, aber das, also. Du musst ja auch deine Politik auf Schwachstellen abstellen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aha. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und deswegen ist ja die Opposition häufig gegen das, was die jeweilige Koalition macht. Aber du kannst doch nicht sagen, ihr seid die größten Deppen aller Zeiten jetzt im übertragenen Sinne und nachher sagen, aber ich stimme dem zu. Ja, warum? Also, ich kann doch einem Idioten in einer Sache zustimmen. Und ich meine. Naja, er hat ja die Sache auch kritisiert. Ja. Die haben ja auch ihre Redezeit und dass sie da halt natürlich auch möglichst viel von ihrem Standpunkt reinpacken wollen. Das ist vollkommen okay. Nein, natürlich. Also klar, und zur Opposition, egal ob das die AfD ist oder wer auch immer, gehört natürlich immer dazu, dass man die Koalition, die Regierung kritisiert. Aber ich finde, ja, man sollte sowas mit Niveau machen, ja. Und wenn man sagt, dieses Gesetz, was der Gesetzesentwurf, den sie da haben, dann kann man kann ja auch sagen, okay, ich finde folgende Punkte nicht gut, das und das. Aber weil insgesamt das ganz in Ordnung ist, stimmen wir dem sogar zu. Ja, das fände ich in meinen Augen sinnvoller, weil alles andere, das sorgt nicht für eine sinnvolle politische Diskussion. Und letztendlich wollen wir doch eine sinnvolle politische Diskussion haben und nicht einfach nur, alle anderen sind Arschlöcher, egal jetzt von welcher Seite. Ja? Moment mal, bei einer Situation, wie wir sie momentan haben, wo wir im Endeffekt eine arschvoll große Koalition im Bund und auch noch woanders haben, da brauchen wir gerade, da brauchen wir auch eine lautere Opposition, die darf wegen mir ruhig auch ab und zu mal scheppern. Das ist kein Problem. Ich finde es viel schlimmer, dass wir, und da wollte ich auch noch wissen, wenn du die Protestparteien nennst, jetzt sagen wir mal die AfD, die Linke und so, was sind denn die anderen? Also was ist die CDU? Ja, was gut, ist die, ich meine, wir haben die Volksparteien im Sinne von, sie versuchen, das die gesamte Bevölkerung zu repräsentieren. Das sind ja, da haben wir noch eine von, das ist die CDU, also die SPD ist ja mittlerweile auch Klientelpartei. Nein, die SPD hat schon auch den Anspruch, genauso wie die CDU und CSU, die gesamte Bevölkerung zu repräsentieren. Ja, Ansprüche haben kann man viel. Ja. Ja gut, darüber kann man sich natürlich dann streiten. Da ich jetzt kein SPDler bin, bin ich da auch die falsche Person letztendlich dazu. Aber der Anspruch ist zumindest da und sie haben immerhin noch relativ viele Mitglieder, wenn auch sehr stark verloren wie alle Parteien und so weiter. Kann man ganz lange natürlich darüber diskutieren. Aber deren Leute, sobald die in der Opposition sind, verfallen doch in die gleichen Gestus. Das ist ja, wie doch gesagt, genauso. Also da würde ich dann keinen Unterschied machen zwischen Volkspartei oder Protestpartei, sondern es ist einfach ein Unterschied in der Rolle Opposition oder Regierung. Weil, wie gesagt, die CDU kann genauso lästern und die SPD kann genauso lästern von der Opposition. Es ging mir gar nicht ums Lästern. Es ging mir gar nicht ums Lästern, sondern es ging mir um den Tonfall. In diesem konkreten Fall war der Tonfall einfach in meinen Augen unterirdisch und vollkommen unabhängig, welche Partei es ist, ja. Also wollte ich gerade sagen, das hat die AfD aber nicht gepachtet, ne? Das können Sie. Nö, das hat die AfD nicht gepachtet. Der Tonfall in diesem Falle war unterirdisch und dann kam zum Schluss, ja, wenn man dann wenigstens sagt, wir sind dagegen, weil alles ist doof, aber dann kam zum Schluss, wir stimmen dem zu. Hä? Ja, also das ist auch irgendwie dann so der komische Dreh an der ganzen Sache, wo ich dann sage, das ist jetzt, sagen wir mal, sehr seltsam. Ich bin mal auf nach der Wahl gespannt, sollte die AfD das Zünglein an der Waage spielen können in irgendeiner Konstellation, wie es dann aussieht oder wenn mit deren Stimmen ein Projekt möglich wäre, ohne die aber nicht. Da werden wir auch noch einigen Spaß haben. Sagen wir mal so, bei der Koalitionsbildung kannst du das eigentlich zu 100% ausschließen, dass da irgendwer irgendwas machen wird. Also später in der parlamentarischen Arbeit. In der parlamentarischen, Koalition glaube ich auch nicht dran. Aber später in der parlamentarischen Arbeit werden solche Punkte kommen. Dann bin ich sehr gespannt, ob das dann weitergeht, dieses Theater. Ja, du kannst dich schon mal darauf freuen, wenn das erste Mal irgendwelche einzelnen CDU oder weiß der Geier was Abgeordneten auf einmal mit der AfD stimmen. Dann haben wir, dann brennt der Medienbaum. Ja, also ich denke auch nicht, dass derzeit eine Koalition von der AfD, mit wem denn? Ja, nee. Also die einzige, die irgendwie da vielleicht in Frage kommen würde, wäre die CSU und zusammen haben sie keine Mehrheit. Also auch die CDU ist jetzt im Augenblick unvorstellbar. Man weiß natürlich nicht, wenn, je nachdem, wie die Wahl ausgeht und nur eine große Koalition oder das möglich wäre und ob dann irgendwie innerhalb der CDU eine Meuterei, kann ich mir auch kaum vorstellen, mal ganz ehrlich. Ja, also ist im Augenblick unvorstellbar, genauso wie halt irgendwann auch nicht vorstellbar war, dass die SPD mit der Linkspartei und man wird halt sehen, wie es dann irgendwann in ein paar Jahren vielleicht aussieht und je nachdem, was mit der AfD passiert. Ich meine, wir hatten ja auch schon mehrere Parteien, die wieder verschwunden sind, wenn wir an die Schill-Partei denken zum Beispiel, die dann in Hamburg mit in der Regierung war. Ja, aber keine von diesen Republikaner oder sonst was Gespenstern war in irgendeiner Form auch nur in der Nähe von der Form von der AfD. Genau, also die waren alle deutlich weniger stark vertreten in den Landtagen und so weiter. Mal gucken, was passiert. Ich meine, die Piraten waren ja auch mal relativ stark in mehreren Landtagen drin und haben es dann im Bundestag nicht geschafft. Tja, einen von den Gründen sehen wir eingeblendet. Ja. Ja. Die bunten Haare. Ja, nun. Ich sehe gerade gar nicht, was wir eingeblendet sehen. Ja, bei mir siehst du das quasi. Solche Leute haben die Piratenpartei, also sie nicht, aber solche Leute. Ja, aber da, das ist glaube ich gar nicht der Grund. Der Grund ist natürlich, dass eine Protestpartei irgendwann der Protest ausgeht. Das ist ein Punkt. Volkspartei des Volk. Andererseits passieren halt ganz typische Sachen, haben wir bei den Privaten erlebt, das sehen wir bei der AfD und das gibt es bei allen neuen Parteien. Die Leute haben keine Erfahrung. Sie haben keine Mitarbeiter, die Erfahrung haben. Sie haben kein oder wenig parteiinternes Auswahlverfahren, was Idioten raushält. Und dann kriegst du halt im Parlament einen bunt zusammengewürfelten Haufen. Ja, Altmaier, Pofalla, ja. Die Leute. Ja, gut. Genau. Ja, gut, ich meine, die mögen euch jetzt vielleicht nicht gefallen oder mir vielleicht auch nicht gefallen. Aber. Die können das schon Spiel spielen, ja, das ist genau das Ding, die wissen halt, wie die Regeln gehen. Und die wissen, wie die Regeln gehen, sie haben auch ein ähnliches Wertegerüst und das war bei den Piraten halt überhaupt nicht der Fall, da war alles möglich dabei. Ja, das ist schon richtig, aber wo ich gleich mal was sage als ehemaliges Mitglied in der Piratenpartei, ich habe mich da auf jeden Fall nie, also ich habe die Piratenpartei nicht als Protestpartei verstanden, also ich als Mitglied damals, es kann sein, dass auch andere Leute das anders gesehen haben. Vor allen Dingen haben es sicherlich auch viele Leute gewählt, weil sie eine Protestpartei wählen wollten. Aber von mir, ich war seit 2009 in der Piratenpartei, also noch vor dem großen Hype, Aus meiner Sicht war das nicht so, dass ich mir gedacht habe, ich bin hier in einer Protestpartei oder ich protestiere hier oder so irgendwie. Ja, es ist vielleicht auch gar nicht mal diejenigen, die dann in der Partei Mitglieder sind oder in den Führungsämtern oder in den Kandidaten. Aber gewählt werden diese Part wurden die Piraten natürlich viel von Leuten, die gesagt haben, ich bin mit den anderen unzufrieden, jetzt lass uns mal was Neues ausprobieren. Ja, das ist Und sicherlich als richtig. dann die Piraten in den Parlamenten waren, ist halt genau das, was ich sagte, passiert. Sie haben halt keine Erfahrung, sie haben wenig interne Strukturen, sie haben keine erfahrenen Berater, die sagen, wo es lang geht. So ganz einfach Sachen. In Berlin hatte eine Abgeordnete ihren Freund oder Lebensgefährten oder irgendwie sowas als Mitarbeiter angestellt und gab dann halt einen kleinen Skandal. So ein typischer Fehler, der eigentlich nicht passieren darf und den man eigentlich durch eine anständige Organisation abfangen kann. Ja, der kann aber eben passieren, wenn man keine Erfahrung hat. Und ich glaube, das ist aber alles in der Form auf die AfD wirklich nur ganz, ganz bedingt übertragbar. Und also völlig jetzt mal werteneutral, Wir wie hatten bei man der zu der, AfD ähnliche Fälle. ja, natürlich hat man das am Anfang, aber ich glaube, auch bei den Grünen lief am Anfang nicht alles reibungsfrei. Und ich glaube, es ist einfach völlig wertneutral, wie man jetzt zu denen stehen mag. Es ist einfach blauäugig zu glauben, dass die auf mittelfristige Zeit verschwinden werden. Denke Die ich jetzt haben auch nicht, nö, aber. Sich selbst durch tiefe parteiinterne Krisen ein stabiles Wählerpotenzial von 7 plus x Prozent aufgebaut. Ne, du hast eine CDU, die ganz objektiv betrachtet einen konservativen Flügel ein Stück weit aufgegeben hat. Ja, und da wird man sich, ob man das jetzt mag oder nicht, da wird man sich mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass die nächsten Legislaturperioden auf jeden Fall immer ihre Rolle spielen werden in den Parlamenten. Das denke ich auch, ja. Aber man weiß nicht, was passiert, ne? Also ich denke auch, dass die AfD nicht so schnell weg ist. Wäre vielleicht was anderes, wenn die CSU sich auf bundesweit aufgestellt hätte. Oder wenn man weiß ja auch nicht, was ist, wenn Merkel irgendwann nicht mehr da ist. Ja, die kann ja auch nicht ewig da sein. Und Merkel hat die Doch, Partei halt. ich glaube, Merkel bleibt. Merkel bleibt. Die bleibt. Wir werden nichts anderes mehr erleben. Also ich. Ich hoffe, Ich dass habe ich es noch so aufgegeben. lange, ich hoffe, dass ich noch so lange lebe, dass ich Merkel Die irgendwann kommt nicht dann da ist. wie bei Futurama als so ein Kopf in so ein Glas und wird dann einfach in den Bundestag gesetzt. Ich bin Ich ja meine nur, politisch das noch weiß. sozialisiert, als Kohl Kanzler war. Der war ja auch der ewige Kanzler und es hörte und hörte nicht auf. Also irgendwann ist auch Merkel ja, im Ruhestand. Und Ja. man muss mal sehen, was dann kommt. Ja, ich wollte mal, dass wir mal so ein bisschen wegkommen hier von den Personen und so und dem ganzen Kram. Was mich Genau, aber mal also. interessieren würde, ist, du hattest mir ja schon mal erzählt, da hatten wir ja hier auch schon häufiger drüber geredet, nochmal so zu diesen ganzen Abläufen, so mit namentlicher Abstimmung und nicht namentlicher Abstimmung und wer das quasi entscheidet, was das irgendwie wird und wie sich das so darstellt, das fand ich auch ganz interessant. Und da haben wir ja hier auch so einiges zu erzählt irgendwie, ohne so richtig Bescheid zu wissen. Da kannst du sicherlich nochmal sagen, wie das vonstatten geht. Also bei der namentlichen Abstimmung ist es meines Wissens so, dass es ausreicht, wenn eine Fraktion eine namentliche Abstimmung beantragt, dann gibt es eine namentliche Abstimmung. Kann man in der Geschäftsordnung des Bundestages nachlesen, ist ja alles öffentlich. Meines Wissens nach reicht, wenn eine Fraktion es beantragt und dann gibt es eben eine namentliche Abstimmung. Und das war halt zum Beispiel bei der Ehe für Und alle, da ist dann und namentlich wenn man, abstimmt. und wenn, genau, das war bei der Ehe für alle zum Beispiel. Hat sogar die SPD, glaube ich, beantragt. Ich finde, da hat sie taktisch ganz gut die CDU irgendwie vorgeführt. Ne? Die Kanzlerin hat sich verplappert und schon am gleichen Tag hat die SPD gesagt: Super, jetzt machen wir das. Das hat ja irgendwie keiner damit gerechnet. Ob man es jetzt gut oder schlecht findet, sei jetzt mal dahingestellt. Ja? Aber das fand ich jetzt. Das war ein Beispiel dafür, wie sich irgendeine Dynamik entwickeln kann, die jetzt irgendwie so nicht geplant war und wo einer halt sagt, hey, da ergreifen wir die Chance und ziehen das durch. Dass das eine ungeplante Dynamik ist, da würde ich dir widersprechen, weil das ist ja auch so eines von unseren Steckenpferden hier bei dem Weltraumaffen, dass wir uns seit unserer Geburt sozusagen damit beschäftigen, dass genau solche Strömungen ja dann wiederum mit 100 Millionen vom Familienministerium gesponsert werden, dass solche Strömungen über NGOs, über Sachen wie Funk etc. pp. Gestreut werden. Also Ich glaube, das ist in dem Fall, glaube ich, viel profaner. Das war halt einfach Merkel, die hat einfach eine brillante, also egal was man von ihr hält, ist halt eine brillante Taktikerin. Und die hat dann einfach gemerkt, dass man damit kurz vor der Wahl der SPD eines ihrer Hauptwahlkampfthemen wegnehmen kann. Also ich glaube, sie hat ja auch diese Woche gesagt, dass der Benzinmotor zu Ende ist. Und dann sind die Grünen auch ein Thema los. Es ist immer Spekulation, was jetzt wer geplant hat. Ich persönlich glaube, dass Merkel sich einfach verplappert hat und sie das nicht wollte. Aber es mag auch sein, dass es geplant war. Das weiß gerade mal Merkel alleine. Man sollte sicherlich immer nicht von den größten Verschwörungen ausgehen, weil die meisten Sachen passieren irgendwie aus Zufall. Die in ja, aber der Richtung Punkt ist, dass da 100 Millionen Förderung in diese Geschichten gepumpt werden, die Propaganda dafür machen. Also das hat auch nichts mit Verschwörung zu tun, glaube ich, wenn du halt einfach als Machtpolitiker, der so ewig lange erfolgreich an der Spitze bleibt, da muss man halt ein gewisses, so ein gewisses kaltschnäuziges Kalkül entwickeln. Und da passt sowas halt einfach wunderbar rein. Also das hat für mich auch nichts auch mit Hallo zu tun. Merkel weiß ja gar nicht, was passiert. Sie wurde irgendwas gefragt und hat da ein bisschen rumgestammelt und irgendeine Antwort gegeben. Sicherlich war bei der CDU vorher irgendwann intern der Beschluss gefallen. Okay. Wir werden das Thema einfach als Gewissensentscheidung deklarieren und dann gibt es halt irgendeine Mehrheit. Warum? Weil zum Beispiel die Grünen gesagt haben, das ist eine unserer zentralen Forderungen, ohne gibt es keine Koalition. Und um sich das nicht, und die FDP glaube ich auch. Ja, die haben sogar als Erste gesagt. Und die SPD wahrscheinlich auch, weiß ich jetzt nicht. Und wenn alle potenziellen Koalitionspartner das sagen, dann muss man irgendeinen Ausweg finden, ja, und zu sagen, außerdem, die meisten Parteien sagen das schon ewig und ich war ja auch mal bei einer Veranstaltung von den Grünen im Bundestag, wo auch zwei Leute dabei saßen, die meinten, sie wären bei der CDU und Homosexuelle und so und dafür und so ein Kram, also das hast du überall. Es gibt auch in der CDU Homosexuelle, zum Beispiel mein CDU-Kandidat hier in Stuttgart, der Stefan Kaufmann, der ist auch bekennender Schwuler oder wie auch immer man das nennen soll. Jens Spahn und Peter Altmaier. Peter Altmaier ist es, glaube ich, ein Gerücht. Ja. Peter Altmaier ist ein Gerücht, der ist nicht verheiratet, aber was er sonst an sexuellen Vorlieben hat, ist nicht bekannt. Da will ich auch mal wieder so ein bisschen von weg von dem ganzen Kram. Ich meine, wir wissen es halt nicht und ich glaube auch nicht, dass es nötig ist, da großartig Aufbauarbeit zu betreiben, weil gerade dieses Thema, ich kenne das ja auch aus dem politischen Prozess, da ist eigentlich schon lange kein Mensch mehr gegen so richtig. Das Einzige, was du noch irgendwie gehabt hast, sind halt so ein paar Leute, die meinten, aber in der Bibel steht oder so. Und genau. Also es war eigentlich ein relativ breiter gesellschaftlicher Konsens und wenn die CDU hat sich da halt, egal wie man dazu steht, entsprechend auch ein bisschen dem gesellschaftlichen Konsens angepasst. Aber vielleicht zurück zu der eigentlichen Frage. Die eigentliche Frage war ja, was ist namentliche Abstimmung? Namentliche Abstimmung, nicht namentliche Abstimmung. Also eine Fraktion beantragt namentliche Abstimmung und dann ist es halt so im Bundestag, die namentlichen Abstimmungen müssen vorher beantragt werden und die sind auch irgendwie ein, zwei Tage oder ich weiß nicht wie viele, steht auch irgendwo in der Geschäftsordnung, ist jetzt alles vorher bekannt und dann hast du eine Tagesordnung. So eine Tagesordnung geht üblicherweise, alles online, kann man alles nachlesen, geht an Sitzungstagen häufig von morgens um 9 bis abends, nachts um 1 oder 2. Ja? So gerade so mittwochs und donnerstags kann das sehr lange werden. Und vielleicht, wenn wir gerade bei dem Thema sind, häufig ist es dann so, dass um 7.30 Uhr noch irgendwelche Koordinierungsrunden sind. Da saß ich, als ich für Saskia Essen gearbeitet hatte, auch gelegentlich mal um 7.30 Uhr in der Koordinierungsrunde drin. Und dann hast du als Abgeordneter, geht halt das Plenum von 9 bis 2 Uhr nachts, also 9 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts, wo halt ein Thema nach dem anderen irgendwie diskutiert und teilweise abgestimmt wird, je nachdem, um was es geht, halt, ob es eine Abstimmung gibt oder nicht. Und einige sind eben namentlich, wenn es jemand beantragt hat. Und dann ist es so, dass da natürlich dann möglichst alle immer da sein sollen. Deswegen gibt es im Bundestag in allen Gebäuden, wo die Abgeordneten ihre Büros haben, einen Alarm. Macht's tröt, tröt, tröt, wie so ein Schiffsdings. Als ich zum ersten Mal das gehört habe, bin ich total erschrocken. So laut ist es jetzt auch nicht, aber es ist schon irgendwie, haben wir jetzt Feueralarm? Und dann blinken in den Sitzungssälen auch noch ein paar Lampen an den Uhren und so weiter. Und das heißt, naja, in 20 Minuten ungefähr ist eine namentliche Abstimmung. Und das hatten wir, als wir in der Enquete-Kommission waren, öfters mal, da hatten wir irgendwelche Sitzungen. Arbeitsgruppensitzungen und Ähnliches. Und dann gab es halt eine namentliche Abstimmung. Dann haben wir halt noch 5 Minuten gemacht und die Abgeordneten sind dann rausgegangen zur namentlichen Abstimmung. Und dann füllt sich der Saal, alles ist voll. Dann stimmen sie ab und danach müssen die halt weiterarbeiten. Und dann gehen sie halt zurück zu ihrer Sitzung oder zu ihrer Veranstaltung oder wo auch immer sie sind und machen da halt dann ihre Arbeit. Also die Arbeit eines Abgeordneten ist letztendlich nicht im Plenum zu sitzen und da dann die Parteifreunde zu beklatschen oder den politischen Gegner auszubuhen oder sowas, sondern die Arbeit eines Abgeordneten ist halt in Ausschüssen sitzen und inhaltlich diskutieren oder in den Fraktionssitzungen sitzen. Da wird dann auch entsprechend diskutiert, soll man jetzt dem und dem zustimmen, wie soll unser eigener Antrag aussehen und so weiter und so fort. Und all das passiert natürlich dann auch, während die Plenumssitzungen sind. Und dann ist es halt häufiger auch mal so, dass dann im Plenum nur relativ wenige Leute sind. Und dann gibt es immer wieder die Durchsagen. In jedem Abgeordnetenbüro gibt es noch so ein Lautsprecherchen, wo irgendwie ein Fraktionsmitarbeiter dann Nachrichten einem schicken kann. Und dann gibt es immer, wir haben eine sehr niedrige Präsenz im Plenum, bitte kommt doch mal alle rüber und so weiter. weil okay, sie halt irgendwie anderweitig beschäftigt sind. Und naja, man kann sich halt nicht so vorstellen, aber man muss sich halt vorstellen, so ein Abgeordneter hat wirklich dann halt einen Tag von 7.30 Uhr bis, er ist ja nicht 2 Uhr nachts im Plenum, aber bis vielleicht 10 Uhr, wo er irgendwelche Veranstaltungen hat. Also das ist kein 40-Stunden-Job, sondern da in so einer Sitzungswoche ist man eher 60 bis 100 Stunden irgendwie unterwegs als Abgeordneter. Und in den Nicht-Sitzungswochen ist man halt im Wahlkreis unterwegs. Der eine mehr, der andere weniger natürlich. Oder also zum Beispiel meine ehemalige Chefin, die Saskia Esken, die ist halt im Wahlkreis Karl-Freudenstadt. Wenn du da mit dem Auto vom einen Ecke des Wahlkreises zum anderen Ecke fahren willst, brauchst du 1 bis 2 Stunden. Ja, also ist einfach ein Riesenflächending mit ganz vielen kleinen Dörfern. Und wenn du natürlich als Wahlkreis hier Stuttgart hast oder irgendein Berliner oder Hamburger oder was auch immer, dann sieht es natürlich anders aus und hast du nicht solche Fahrten. Aber trotzdem tun die dann halt auch was, wenn wo keine Sitzungswoche ist und müssen ja auch Entscheidungen vorbereitet werden und so weiter und so fort. Also das vielleicht ganz kurz zur namentlichen Abstimmung. Und weil das natürlich viel Aufwand ist, auch für jeden Abgeordneten, für jede Fraktion, wird das nur bei solchen Themen, die irgendwie wichtig sind, beantragt. Ja, kann man natürlich auch die AfD hat ja schon angekündigt, dass sie das ganz häufig beantragen wollen. Bin ich mal gespannt. Ja. Und viele machen. Ja, und also da kommen wir vielleicht auch, wie so Entscheidungen denn zustande kommen. Also Entscheidungen, viele Gesetze werden erstmal einstimmig beschlossen. Ja, weil relativ klar ist, was da beschlossen wird, oder weil man sich vorher geeinigt hat oder Ähnliches. Und die Entscheidungen werden halt in den Ausschüssen vorbereitet. Und die Ausschüsse werden von den Fraktionsarbeitsgruppen vorbereitet. Also wenn du zum Beispiel Ausschuss Digitale Agenda, wo Saskia drin war oder ist ja, der jetzt ja neu ist, den wir in der Enquete-Kommission damals gefordert haben und der dann auch gegen den Wunsch der Union meines Wissens auch dann durchgesetzt wurde, dann gibt es eben auch in jeder Fraktion eine Arbeitsgruppe für diesen Ausschuss. Und in dieser Arbeitsgruppe sitzen halt alle Abgeordneten und Stellvertreter, die auch im Ausschuss sitzen. Und die diskutieren dann über ihre Anträge und überlegen, welchen Antrag wollen wir stellen? Wollen wir dem der Partei XY zustimmen? Und so weiter und so fort. Eben alles dazu gehört. Das heißt, Abgeordnete und die Mitarbeiter im Bundestag, die sitzen tatsächlich nicht nur den ganzen Tag rum und überlegen sich, wie sie ihre Bürger mobben können. Nein, das ist in der Tat nicht so. Nein, also so ein Abgeordneter hat wirklich, wirklich einen langen Tag. Und ich habe es auch bei uns im Büro mitgekriegt, dass es schwierig war, die üblichen Arbeitszeiten dann von den Mitarbeitern einzuhalten. Also man muss sagen, jeder Abgeordnete ist ein kleines Büro von einer Firma, die 6, 7, 8, 5 ungefähr in dem Dreh Leute hat. Jeder Abgeordnete hat einfach ein Etat zur Verfügung im Monat, wo der Bundestag den Mitarbeitern das Gehalt bezahlt. Entsprechend, da gibt es Regelungen, wie hoch das sein, in welchem Rahmen das sein kann, ja, und so weiter und so fort. Kannst du über dein Gehalt sprechen? Ich weiß es nicht, ob man das, naja, in Deutschland spricht man ja üblicherweise nicht über das Gehalt, aber ich kann sagen, was die Richtlinie vom Bundestag ist, was für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter angesetzt wird in Vollzeit. Ich war ja nicht in Vollzeit. Ja. Das ist zwischen, ich glaube, 4.000 irgendwas und ungefähr 8.000 Euro für eine Vollzeitstelle von einem Mitarbeiter. Wie sehen da die zusätzlichen Zulagen aus? Also Fahrtkosten oder so? Fahrtkosten werden komplett übernommen. Also alle Kosten werden komplett übernommen, wie ja bei jedem Arbeitgeber das ja auch sein muss. Das geht allerdings alles vom Etat ab. Also ich bin ja in Stuttgart, Chefin ist im Wahlkreis, hat ihren Wahlkreis in Karl-Freudenstadt. Ich war auch in Karl-Freudenstadt sozusagen mein offizieller Arbeitsplatz, obwohl ich alles von Remote oder von zu Hause oder von Berlin gemacht habe, was aber auch vollkommen legitim ist. Aber ich war häufig in Berlin. Also ich habe eine Projektgruppe betreut und bin da immer, wenn die Sitzung hatte, oder fast immer nach Berlin gefahren. Und diese Kosten, die dann anfallen, die man auch ziemlich schnell einreichen muss, die gehen vom Mitarbeiterbudget ab. Also jeder Abgeordnete hat im Monat ein Mitarbeiterbudget von, ich weiß es gerade nicht, irgendwas zwischen 12.000 und 18.000, glaube ich. Es wurde ein bisschen erhöht und davon werden die Mitarbeiter bezahlt. Gibt es da Vorgaben über Qualifikationslevel? Naja, jeder Abgeordnete sucht sich natürlich, der ist ein selbstständiger Unternehmer sozusagen. Ja? Okay, also, das heißt, also worauf ich kurz hinaus möchte, das heißt rein theoretisch, wenn ich jetzt sagen wir mal, Abgeordneter der Grünen bin, mit Fachrichtung eher Kulturmarxismus. Mit Fachrichtung Kulturmarxismus, genau. Und ich habe einfach das dringende Bedürfnis, mir irgendeinen Laberfachstudenten einzustellen, der ein abgebrochenes Gender Studies Studium, was weiß ich, von der Uni Wien hat. Das heißt, den kann ich dann laut Richtlinie mit knapp 4.000 Kujambels vergüten. Nein, also diese 4.000 bis 8.000, die in diesem Rahmen sind, für eine Vollzeitstelle, wie gesagt, sind im Monat, ne? Monatsgehalt. Ja, aber das ist ohne weitere Prüfung möglich. Moment, das ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, um da eingestuft zu werden, brauchst du ein abgeschlossenes Studium. Okay, das heißt, der abgeschlossene Gender Studies Absolvent, der dann für die Bundestagsabgeordnete der Grünen Sachen schreibt, der kriegt dann 4.000 Euro. Das kann so sein, genau. Also das ist ja so, dass jeder Abgeordnete selbst nur seinem Gewissen verpflichtet ist. Das heißt, der Abgeordnete sucht sich auch seine Mitarbeiter aus. Würdest du glauben, dass du dann bei stark ideologisch motivierten Parteien, dass da durchaus auch mal mit solchen, also ich sag mal, es gibt ja relativ viele Bundestagsabgeordnete, ne? Und also halt auch viel Personal, das zu besetzen ist. Glaubst du schon, dass da manchmal dann noch einfach so ein bisschen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen fürs eigene Klientel betrieben wird? Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, glaube ich. Wir wissen doch alle, dass Christian Klar zum Beispiel einen Job gekriegt hat bei Dieter Dehm. Also ja, Moment, also Arbeitsbeschaffungsmaßnahme denke ich in der Regel üblicherweise nicht. Ausnahmen gibt es natürlich immer. Das entscheidet jeder Abgeordnete für sich selbst. Ja. Und ich möchte gerne nochmal auf die Arbeitszeiten, die du hast jetzt schon zweimal so dieses, ja, das ist so viel Arbeit und so. Wie, da möchte ich aus dem Chat eine Anregung aufgreifen. Oh ja, den Chat wollte ich auch noch mal reinschauen, ja. Wie schaffen es die Leute denn dann, noch Aufsichtsratsposten zu haben? Und wann treffen sie sich mit Lobbyisten? Gute Frage. Fragt die Leute, die Aufsichtsratsposten haben. Das musst du die fragen. Ich weiß auch nicht, wie viel Arbeit das im Einzelfall dann jeweils ist. Es gibt tatsächlich Abgeordnete, die noch ziemlich viel nebenher machen. Bei manchen steht es einfach nur auf dem Papier. Manche sind ja so Multifunktionäre, wo einfach... Ja, aber wenn es doch nur auf dem Papier steht, dann ist das doch im Endeffekt Bestechung, wenn da mein Name nur steht. Ja, wie gesagt, es gibt ja auch Leute, die irgendwie in einer Gewerkschaft irgendwas oder bei Greenpeace oder so, die, was man jetzt nicht als typischer... Ja, aber es gibt auch die Leute, die richtig, richtig Asche dazu verdienen. Genau, das gibt es auch, ja. Also da ist ja... zumindest eine Fraktion besonders weit vorne im aktuellen Bundestag oder immer relativ häufig. Ja, man musste die fragen, wie die das machen. Na, die Union, also die CSU vor allen Dingen und die CDU sind im Augenblick ganz vorne und die FDP war, glaube ich, auch immer relativ weit. Kann man sich natürlich auch denken, weil die ja einfach wirtschaftsnäher sind. Und die Linke und die Grünen sind halt ziemlich weit hinten, weil sie eben nicht wirtschaftsnah sind. Die sitzen dann bei der Amadeo-Antonio-Stiftung im Aufsichtsrat wahrscheinlich. Oder wie auch immer. Ob man das jetzt auch inhaltlich gut oder schlecht findet. Naja, also Also ich finde, ich bin ganz klar der Meinung, das sollte verboten sein. Ich finde, die werden gut genug vergütet. Und wer Politik nicht wenigstens ein bisschen aus Leidenschaft macht, hat da sowieso nichts zu suchen. Also ich finde diesen ganzen, ich meine, man kann gerne ein Buch schreiben noch nebenbei oder mal einen Vortrag halten und dafür Geld bekommen. Aber noch einen Job oder mehrere Jobs gleich nebenbei zu haben und wenn die auch nur daraus bestehen, dass ich irgendwie einmal im Jahr was abnicke auf einer Versammlung, finde ich... fragwürdig. Also ich persönlich halte es auch aus verfassungsrechtlichen Gründen für in Ordnung, dass Abgeordnete einen Nebenjob haben können, aber ich bin für viel stärkere Transparenz. Also meine Ex-Chefin schreibt auch alles auf ihre Webseite, was sie so macht und wie viel Geld sie wohin und wie auch immer und wofür sie noch ein paar Euro irgendwo herkriegt, aus welcher Kreistagsvergütung oder ich weiß nicht was. Erinnere ich mich zumindest mal, dass es das auf der Webseite gab, gibt es bestimmt immer noch. Ich finde, das sollte viel transparenter sein, wie es bisher ist. Ja? Man kann sich natürlich überlegen, bei der CSU gibt es irgend so einen adligen Gutshofbesitzer, Landwirtschaftsbesitzer, der da halt irgendeinen Hof hat und dann halt eben Leute einstellt, die das alles machen und er behauptet immer, keine Ahnung, ob das stimmt, dass er von den Einnahmen, die dann auf der Bundestagswebseite stehen, die extremst hoch sind, aber nur ein sehr geringer Anteil dann bei ihm hinten rauskommt, weil er seine Leute bezahlen muss. Wie auch immer. Ich meine, das sind sicherlich die Ausnahmen. Ich kann es mir auch nur schwer vorstellen, wie man so sein Mandat anständig machen kann und noch x Posten, die wirklich Arbeit bedeuten. Im Chat hat jemand geschrieben, so ein Aufsichtsratsposten kann mal ein halber Tag, viermal im Jahr sein. Klar, das kann man dann irgendwie machen. Und es ist jetzt nicht per se schlecht, sich auch mit der Welt da draußen zu beschäftigen. Das gehört natürlich zu einem Abgeordnetenleben auch einfach dazu, muss man halt sagen. Ne? Auch das Treffen mit Lobbyisten gehört dazu. Und was sind Lobbyisten? Ja, also ja, das ist jetzt halt schon so. Ist jetzt der Gewerkschafter Lobbyist oder ist nur der Lobbyist, der Firmeninteressen vertritt oder ist Lobbyist? Ja, mal der Gewerkschafter, der vertritt die Interessen einer gewissen Bevölkerungsschicht. Das halte ich für legitimer als den Lobbyisten. Ja. Also ich kann mal erzählen, Müllindustrie vertritt und gerne möchte, dass die Naturschutzgebiete eingeschränkt werden oder irgend sowas. Ich kann auch mal erzählen, wie so Lobbyistengespräche ablaufen. Ne? Also letztendlich, auf der anderen Seite, letztendlich ist jeder, der irgendein Interesse vertritt, Lobbyist. Und Lobbyist ist jetzt nicht per se schlecht, sondern ist es schlecht, wenn irgendwie Mist hinten rauskommt. So. Und auch die Interessen von Firmen müssen nicht per se schlecht sein, sie können es schlecht sein. Ja? Also man muss immer ganz genau gucken, was man da macht. Und ganz wichtiger Punkt vielleicht, jeder Abgeordnete sucht sich die Lobbyisten, mit denen er reden möchte und auf die er hört, selbst aus. So. Und wenn wir das halt... Aber wir haben doch diese Fälle, wo ganze Gesetze mehr oder weniger so gemacht worden sind, wie es gewisse Maschmeyer etc. Jeder Abgeordnete sucht sich die Leute, mit denen er redet, selbst aus. Das ist halt, wie sich's jeder Abgeordnete macht. Und die einen suchen sich halt die aus, die anderen suchen sich halt die aus. Ansonsten, wie läuft so ein Gespräch ab? Ja, ich meine, es gibt halt Themen, da geht halt das beim einen Ohr rein, beim anderen Ohr wieder raus. Ja, da kann er einem halt erzählen, was er will. Und es gibt halt Themen, wo man sich dann auch Anregungen von dem jeweiligen holt. Also bei der SPD ist es typischerweise, sind die Gewerkschaften natürlich viel gerne gesehen als bei der CDU zum Beispiel. Ja? Und da hört man dann auch zum Beispiel auf die Gewerkschaften. Nicht immer, aber kommt vor. Ja? Zum Beispiel soll es wohl so gewesen sein, ich glaube, das ist sogar öffentlich bekannt, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber man sagt, dass bei Agenda 2010 der Mindestlohn damals nicht kam, weil damals die Gewerkschaften dagegen waren, weil sie eben ihre Hoheit der Tarifautonomie und so weiter verloren gesehen haben. Ja, aber genau da sind wir doch an einem Punkt, wo man diese ganze Kacke in Frage stellen kann. Was nutzt denn das Kompromisse suchen etc. pp., wenn am Ende die Parteien doch nur wieder für Klientel stehen? Warum soll ich mir denn dann angucken, was der einzelne Abgeordnete mir zu sagen hat, wenn am Ende doch rauskommt, die einen sind für die Wirtschaft, die anderen sind für die Genderqueeren und die Dritten sind noch mehr für die Wirtschaft als die anderen? Naja, weil der einzelne Abgeordnete da ja immer auch eine andere Meinung haben kann als der Rest. Genau, also aber namentliche Abstimmungen Die Entscheidungen werden ja vorher gefällt. Und die Entscheidungen werden vorbereitet. Und da hat natürlich jeder einzelne Abgeordnete mal mehr, mal weniger Mitspracherecht. Und das ist, wenn du ein ganz anderes Parlament hast oder wenn du den gleichen Parteien, aber ganz andere Abgeordnete drin hast, die ganz andere Meinungen vertreten, kriegst du auch ganz andere Ergebnisse. Natürlich hat das damit zu tun, was für Leute drin sitzen. Deswegen zum Beispiel, wir hatten es ja vorhin über Kumulieren und Panaschieren, also dass man auch die Liste eben beeinflussen kann. Also einzelne Leute, die weiter hinten auf der Liste sind, nach vorne wählen kann, weil einem die vielleicht persönlich mehr liegen, aus welchen Gründen auch immer. Das würde natürlich die persönliche Meinung der einzelnen Abgeordneten nochmal stärken. Und natürlich ist es auch häufig so, dass ein Abgeordneter, der direkt gewählt ist, immer wieder mal ein stärkeres Gewicht hat. Jetzt nicht irgendwie festgeschrieben, aber das ist halt einfach, der hat halt häufig ein stärkeres Gewicht als einer, der über die Liste drin ist. Ja, weil der ist halt direkt gewählt. Und wenn er ein super Ergebnis hat, dann wird halt vielleicht auch noch ein Quäntchen mehr auf ihn gehört. Also vielleicht, ich hatte ja vorhin erzählt, wie es mit diesen Arbeitsgruppen aussieht. Also du hast pro Ausschuss, also Inneres, Recht, NetzDG. Netzdingsbums, also Internet und digitale Gesellschaft und so weiter, hast du eine Arbeitsgruppe. NetzDG ist so ein typischer Fall, der sowohl im Justizausschuss, also im Rechtsausschuss, als auch im Digitalen Agenda-Ausschuss drin ist und so weiter. Diese ganzen Themen werden in den Arbeitsgruppen besprochen und da, das haben wir auch in der Enquete-Kommission gehabt, da kann ich das zum Beispiel genauer erklären. Also in der Enquete-Kommission haben wir ja auch über diverse Texte, die wir dann in dem Bericht stehen haben, abgestimmt. Und zum Beispiel haben wir über das Thema Netzneutralität geredet. Und da war eben, ich war für die SPD-Fraktion als Sachverständiger drin, obwohl ich, wie gesagt, kein Parteimitglied bin. Aber ich war da wie ein Abgeordneter in diese Arbeitsgruppe komplett eingebunden und hatte da genauso Rederecht wie jeder Abgeordnete und es wurde genauso gehört auf mich und es wurde auch noch mal gesagt manchmal, komm Alva, was sagst du denn jetzt dazu? Ja, und zum Beispiel Netzneutralität gab es halt dann große Diskussionen, weil ein Abgeordneter eben dann ein bisschen mehr die Telekom-Linie vertreten hat und alle anderen irgendwie oder nahezu alle anderen eher die Netzneutralität mehr haben wollten. Und dann hat man halt so lange diskutiert und einen Kompromiss gefunden. Dieser Kompromiss sah eben entsprechend einen Antrag für Netzneutralität vor und wurde eben gesagt zu dem, der eben eine andere Meinung hatte, aber dann in dieser Runde gesagt, naja, gut, okay, dann machen wir es halt so, wenn ihr alle dafür seid. Dann wurde auch gesagt, aber das vertrittst du dann bitte auch in der anderen Arbeitsgruppe. Ja, okay, mache ich. Also man einigt sich auf eine Position, ja, und diese Position wird dann vertreten. Das gibt's, ist natürlich immer abhängig, was für ein Thema das ist. Wenn es jetzt ein Thema ist, was jeder Abgeordnete irgendwie was zu sagen hat, zumindest von einer Partei vielleicht, ja, dann, weil es irgendwie ein Thema ist, was die Partei besonders bewegt und bei den Grünen, keine Ahnung, Umweltschutz, bei der SPD soziale Themen, bei der Union irgendwas Wirtschaft, jetzt mal so ganz Pi mal Daumen überschlagen, dann wollen natürlich mehr mitreden, aber die Entscheidungen werden in den Ausschüssen oder in den Arbeitsgruppen vorbereitet. Und wenn es halt was Heikleres ist, dann gibt es halt eine Fraktionssitzung, wo über dieses Thema nochmal ganz ausführlich gesprochen wird. Und die Sachen werden auch sonst in der Fraktionssitzung nochmal entsprechend beschlossen. Und dann kann auch ganz jeder frei sagen, nö, da bin ich dagegen. Also so kenne ich es jetzt von der SPD. Ja, ich würde bei den jetzigen Oppositionsparteien das ähnlich sehen. Ich weiß, dass viele Parteien und Fraktionen da sehr stark dann noch, wenn es was Kontroverses ist, intern auch diskutieren. Bei der CDU sagt man immer, dass da ein bisschen mehr so weniger die Diskussionskultur da ist. Ja gut, mag sein. Aber es wird in den Sachen diskutiert und dann gibt es eben halt an einen Beschluss und dann halten sich im Plenum in der Regel alle daran. Deswegen, wenn wir jetzt bei der namentlichen Abstimmung sind, wenn es keine namentliche Abstimmung gibt, dann stimmt halt die Fraktion X und Y dafür und die Z und die A dagegen oder wie auch immer und das ist halt das, was vorher schon in dem ganz langsamen, langwierigen Gesetzgebungsprozess besprochen wurde. So ein Gesetz wird ja normalerweise nicht irgendwie innerhalb weniger Tage oder Stunden erstellt, sondern hat einen ganz langen Prozess, der auch formal diverse Fristen hat und dann muss es an Bundesrat gehen und dies und jenes und so weiter. Das ist die Regel. Es gibt immer Ausnahmen. Manchmal muss eben auch mal was schnell gehen aus irgendwelchen Gründen und manchmal soll mit irgendeinem Trick irgendwas schnell gehen. Da, das ist natürlich auch so. Aber wäre es nicht durchaus viel gerechter und demokratischer, wenn man über so Fragen wie zum Beispiel die Homo-Ehe oder so das Volk abstimmen lassen würde? Oder wie stehst du insgesamt zu Volksabstimmungen? Ist auch eine Frage aus dem Chat. Kam eben auch aus dem Chat, habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, ja. Also ich bin sehr für mehr Bürgerbeteiligung und dazu gehören natürlich auch Volksabstimmungen. Ich bin in einem bestimmten Punkten oder in einigen Punkten ein bisschen skeptisch. Also ich weiß aber noch nicht endgültig, wie man damit umgehen muss, als Nicht-Politiker, sondern nur so, ich sage jetzt mal Beobachter und ehemalige Mitarbeiter und so weiter, bin ich ja natürlich in einer glücklichen Position, dass ich es nicht entscheiden müsste oder sowas. Aber wir müssen natürlich auch immer bedenken, warum es in Deutschland eben keine Volksabstimmung gibt. Und das ist eben aus den Lehren, die man aus den 20er und 30er Jahren gezogen hat. Und das ist halt so eine Gratwanderung. Es ist eine schwierige Gratwanderung. Ich finde, wenn ich da kurz reingrätschen darf, ne, ich finde, das als Begründung immer noch anzuführen. Also ich finde, es gibt gute Gründe, warum auch ich diese direkte Demokratie, wie sie zum Beispiel in der Schweiz ist, kritisch sehe. Ich hatte da vorhin ein erstes Gespräch drüber. Aber tatsächlich das immer noch anzuführen mit 20er und 30er Jahre, das ist eine Frechheit jedem mündigen Bürger in diesem Lande gegenüber, zu behaupten, er wäre moralisch oder vom Anstand oder von der geistigen Kapazität her nicht in der Lage, im Jahre 2017 an solchen Abstimmungen teilzunehmen. Nein, darum geht es gar nicht. Es gibt gute Gründe, warum man sich darüber streiten kann, ob das sinnvoll ist. Ja? Es war jetzt ein Grund tatsächlich. Es gibt natürlich auch noch andere Gründe. Aber schau dir mal an, nehmen wir mal an, wir haben einen sehr bekannten, einen sehr, sehr durch die Medien gehenden Kriminalfall irgendeiner Art, keine Ahnung, irgendeinen schlimmen, ganz schrecklichen Mord oder weiß der Geier was. Und dann gibt es eine Volksabstimmung über Einführung der Todesstrafe. Mal abgesehen davon, dass es verfassungsmäßig und mit EU-Recht und so weiter nicht vereinbar wäre. Mal abgesehen davon, dass auch, als das in der Türkei besprochen wurde, hier in Deutschland, die Leute gesagt haben, bäh. Also ich glaube, das haben die Leute verstanden, dass das barbarisch ist. Ja, ja, vielleicht sollten wir den Deutschen auch mal wieder ein Stück weit vertrauen in dem, was sie tun. Nehmen wir jetzt nicht die Todesstrafe, aber wir müssen jetzt nicht die Todesstrafe nehmen, aber wir können auch irgendwie einfach nur 40 Jahre Knast oder weiß der Geier was. Also das würde natürlich von gewissen Parteien, die dann auch sehr kräftig trommeln würden, einfach als Marketinginstrument genutzt werden. Natürlich ist doch ganz klar. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, nein, wir machen keine Volksabstimmung. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ja? Also auf jeden Fall mehr Mitbestimmung, das halte ich für extremst wichtig, wirklich für extremst wichtig. Wie man jetzt Volksabstimmungen ganz genau regeln müsse, ich denke, das ist eine Sache, die muss man sich sehr genau anschauen. Also meine persönliche Meinung. Ja? Aber in Wen wählen gibt es zum Beispiel definitiv irgendeine Frage, die in die Richtung geht. Also da ist schon in Arbeit eine entsprechende Frage und dann mal gucken, was die Kandidaten dazu sagen. Ich habe da so meine Vermutung, wie das ausschauen wird. Ich wollte nur damit klar machen, es ist, auch wenn man dafür ist, gibt es immer Gründe, wo man sagt, okay, ganz so einfach ist es halt dann in der Praxis nicht immer. Ne? Also ich bin da auf jeden Fall bei dir. Also es gibt ja auch gute Gründe, warum man darüber trefflich streiten kann. Und auch in der Schweiz, ne, wo dann teilweise für ziemlichen Unfug Volksabstimmungen gemacht wurden und da auch die Beteiligung immer nicht so hoch ist, wie man sich das wünscht. Ja, aber ich finde, das ist einfach, ich höre das immer wieder. Das ist ja auch der Grund, warum wir in Deutschland unseren Bundespräsidenten nicht selber wählen dürfen. Ja, und das war ja auch als dann das darum ging, dass das mit dem Steinmeier, dass das so geschachert ist, ja, und sich dann auch Leute hingestellt haben und gesagt haben, hey, warum machen wir das einfach nicht wie in Österreich? Und halt tatsächlich dann mit Hitler argumentiert wurde. Also wo mir halt einfach wirklich womit die Kinnlade runterfällt, wenn ich bedenke, dass Frau Julia Schramm, Jogi Löw und wie heißt die gute Frau aus Hamburg, die Drag Queen, die dürfen beim Bundespräsidenten wählen, aber ich darf es nicht, weil mir nicht vertraut wird, weil dieser Staat oder weil es Teile im Staat gibt, die scheinbar ein chronisches Misstrauen gegenüber ihrer Bevölkerung haben. Und das finde ich ist einer demokratischen Gesellschaft im Jahre 2017 einfach nicht würdig. Beim Bundespräsidenten ist es nochmal eine andere Geschichte. Beim Bundespräsidenten ist es halt so, dass der keine politische Entscheidungsgewalt hat. Kann man sich darüber streiten, ob er vom Volk gewählt oder von der Bevölkerung gewählt werden sollte oder nicht. Aber es ist dann nochmal eine andere Ebene sozusagen. Ne? Bei der Volksabstimmung sprechen ganz, also ich hatte, oder anders gesagt, ich hatte auch ein Interview mit, wie hieß sie denn, Lea irgendwas von der Partei Demokratie in Bewegung, eine ganz neue Partei, die sehr für Volksabstimmung und Bürgerbeteiligung und so weiter ist und die ihr Wahlprogramm auch aufgrund von öffentlichen Abstimmungen aufbaut. Also da kann jeder, der sich für die Grundwerte der Partei die einhalten möchte, kann da abstimmen über das Parteiprogramm dieser Partei. DIB, Demokratie in Bewegung, gibt es auch. Das Interview gibt es im Kanal eben. Und ich habe sie dann gefragt, ja, über was soll man denn dann letztendlich abstimmen? Also wenn man sich mal anschaut, ich habe es jetzt gerade nicht hier rumliegen, die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause, wenn man sich da anschaut, was da alles beschlossen wurde, es ist dann irgendwann schwierig, wenn, also es ist halt so, im Bundestag sitzen Leute, die werden dafür bezahlt und sie haben Mitarbeiter, sich in bestimmte Themen einzuarbeiten. Und wir alle als Bevölkerung, für uns ist es natürlich schwierig, uns überhaupt in die ganzen einzelnen Themen einzuarbeiten. Das ist was anderes bei großen Themen, die stark diskutiert werden, wo die Leute sehr stark informiert sind. Aber Fischereifangquote in der Ostsee ist jetzt so Fantasie. Ding, was ich öfters mal anbringe, aber soll man die erhöhen oder runtersetzen? Ich habe keine Ahnung. Ja? Ja? Also, und wer kann schon sagen, er hat davon die große Ahnung? Also, erhöhen, ja, gut. Ne? Also, und da gibt es ganz viele Gesetze in dieser Art, wo es ganz schwierig ist zu entscheiden, in welche Richtung ist dann die richtige. Und dazu müsste man sich tagelang damit beschäftigen, um zu einem richtigen Ergebnis zu kommen. Also von daher. Ich hab manchmal das Gefühl, dass in Deutschland das sehr gerne die Verantwortung von den Politikern halt nicht übernommen wird und man sozusagen eher auf Ausschüsse seine Beratung halt sozusagen outsourced, man noch den einen oder anderen Think Tank befragt und dann eher schon ein Abwägen, aber halt eher so ein Durchnicken hat und dann aber irgendwie niemand so richtig Verantwortung zeigen möchte. Das habe ich immer das Gefühl in der Politik. Ja, das mag sicherlich immer wieder mal sein. Es ist halt so, dass es entscheidet natürlich das gesamte Parlament, aber die Entscheidung wird halt von den Ausschüssen, wie bereits gesagt, vorbereitet. Und da sind natürlich nur eine Handvoll Leute, die sich tiefergehend damit beschäftigen. Und dann sind es vielleicht ein, zwei Referenten, die dann auch die Richtung mit ganz stark bestimmen. Und aber die sich dann halt eben einarbeiten müssen, ja. Also so ein wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag, der wird halt da irgendwie dann eingestellt und im Idealfall kennt er sich mit einem Thema aus. Aber es passiert eben auch, dass dann einer sich in ein Thema einarbeiten muss, von dem er vorher relativ wenig Ahnung hat. Das kann dann gut enden und es kann schlecht enden. Das passiert vor allem bei neuen Themen. Das war zum Beispiel so, als Netzpolitik noch relativ wenig verbreitet war, sage ich jetzt mal, vor der Enquete-Zeit, da gab es keinen Ausschuss, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Folglich gab es eben auch keine hauptamtlichen Mitarbeiter in den Fraktionen und es gibt ja nicht nur die Mitarbeiter bei den Abgeordneten, sondern auch die Fraktionen stellen nochmal Leute an und es gab auch dann bei den Abgeordneten kaum Mitarbeiter, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben und eingearbeitet waren, die ja fachlich kompetent waren. Es gab ganz wenige, ja, und ich weiß von der Partei, über die wir jetzt hier manchmal geredet haben, dass da eben ein Fraktionsreferent da ist, der sehr kompetent ist, der sich aber auch nicht immer durchsetzen kann, wie das halt so ist in einer Demokratie. Und als das Thema noch viel niedriger angesetzt war, schon mal gar nicht durchsetzen konnte, als er noch irgendwie einfacher Mitarbeiter bei einem Abgeordneten war. Und das hat sich jetzt natürlich in diesem Falle ein bisschen gebessert. So dass durch erstmal die Enquete-Kommission hat jede Fraktion ein paar Mitarbeiter gehabt, die sich mit Netzpolitik beschäftigt haben und auch Abgeordnete, die sich damit beschäftigt müssen. Da, allein, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, kommst du zu besseren Ergebnissen, zu besseren Ergebnissen und zu weniger Unsinn. Ja? Und Ja, aber so ein bisschen Unsinn, also so rein theoretisch. Ja, so. Aber klar, ich meine, was natürlich Unsinn ist, du kannst dich mit einem Thema super tief beschäftigen, aber ich kann sagen, es ist Unsinn und du kannst sagen, es ist super. Oder umgekehrt. Ja? Oder wir sagen alle, ja. wir fünf hier sagen jetzt alle, oder wie viel sind da? Vier? Wir sagen alle, es ist super und die Hälfte der Leute im Chat sagen, es ist volle Kacke. Das kann natürlich. Ja, oder auch die Frage, ob denn selbst wenn die Ausschüsse und die Berater alle zu dem zu einer einstimmigen Meinung kommen und aber die Leute sagen, nee, wollen wir aber nicht, aus Gründen. Also, weißt du, also... Gibt es alles natürlich, klar. Aber letztendlich, also es ist natürlich so, jede Partei hat so ihre Grundlinien und anhand dieser Grundlinien wird bei allen unbekannten Sachen sich, ich sag jetzt mal, vorsichtig entlang getastet oder gehen halt die Entscheidungen in diese Richtung. Und wenn natürlich wie bei Netzpolitik die Grundlinien irgendwie ganz schwierig teilweise festzustellen sind, dann war es halt 2008, 2009 extrem schwierig, da irgendwas zu reißen. Ja? Hm. Beziehungsweise dann, naja, wer behandelt dann das Thema? Der Rechtsausschuss zum Beispiel. Da muss sich irgendein Mitarbeiter in die Frage einarbeiten, sind jetzt Netzsperren toll oder nicht so toll? Zum Beispiel. Ja, ich war damals halt sehr aktiv im AK Zensur. Wir haben gegen die Netzsperren von Zensursula damals versucht zu lobbyieren. Wir haben Gespräche wo es ulkigerweise auch noch horrenden Widerstand gab im Parlament, auch aus anderen Parteien. Und jetzt heute mit dem NetzDigi haben wir traute Ja, ja, über das NetzDigi kann man sicherlich noch mal inhaltlich reden, vielleicht einfach mal, wie das damals... Nee, wollte ich gar nicht, wollte ich nur mal so als kurzen Reminder, ne, wie das halt früher mal aussah und wie das heute aussieht. Ja, also Zensursula, das Thema Netzsperren damals war eben, am Anfang war das auch sehr eindeutig, alle waren dafür, hört sich doch auch gut an. Ja, es gab auch eine Umfrage, die entsprechend irgendwie 95% der Bürger waren dafür, repräsentative Umfrage. Dann hat einer unserer Leute aus dem AK Zensur, der Christian Bahls, damals eine Umfrage finanziert, die ein bisschen anders formuliert war, dann war mit einmal 95% dagegen. Das ist natürlich auch immer ein Punkt. Und gerade bei dem Thema Netzsperren waren viele einfach nicht informiert. Ja, das war dann, wenn man sich dann auskannte, war es sehr einfach zu argumentieren, warum Netzsperren schlecht sind. Ja, aber ich glaube, wir haben grundsätzlich, glaube ich, den Punkt verstanden. So. Also natürlich ist halt in einer direkten Demokratie, das hat viele Fallstricke. Ne? Und wie gesagt... Ja, gut, das ist jetzt vielleicht gar nicht mal direkte Demokratie, sondern wie so Entscheidungen dann halt fällen. Ne? Zum Beispiel, ich war dann mal als Gast bei einer fraktionsinternen Anhörung der deutschen S&D, also der deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament geladen. Und es war noch ein Netzsperrenbefürworter geladen von der deutschen Kinderhilfe damals, die ganz stark dafür getrommelt haben. Er da für Netzsperren, ich dagegen. Und wir haben dann halt vor der Fraktion unsere Argumente gesagt und so weiter und so fort. Und wurden dann noch ein zweites Mal eingeladen, weil beim ersten Mal die Zeit ein bisschen knapp war. Und beim zweiten Mal hatte er dann halt zu mir gesagt, Herr Freude, Sie haben recht. Ich ändere meine Meinung und ich bin auch gegen Netzsperren. Und dann war das auch das, was die Fraktion entsprechend beschlossen hat. Das gibt es natürlich ganz selten, ja, weil eben unsere Argumente löschen statt sperren, jetzt die Kurzfassung, sehr überzeugend war, unterm Strich. Und es hat sich ja auch gezeigt, es funktioniert. Ja, das BKA die FDP hat es dann jetzt in der Koalition durchgesetzt entsprechend. Und es hat sich gezeigt, es funktioniert. Also, was wollte ich eigentlich sagen? es sind manchmal halt auch so Sachen, also damals in der SPD gab es auch Gegner, die dagegen waren, aber sie hatten einen riesen Schiss, dass sie von der Bild-Zeitung als Kinderschänder diffamiert werden im Wahlkampf, die einen. Ja? Und dann gab es natürlich auch viele, die einfach keine Ahnung hatten. Und in der Zwischenzeit, nach der Wahl, haben sich diejenigen, die Ahnung hatten, die sich mit den Themen viel mehr beschäftigt haben, durchgesetzt. Und danach, auch in der Enquete-Kommission, war die SPD mit einmal eindeutig, die Fachpolitiker haben es natürlich entsprechend getrieben, gegen Netzsperren. Also ändern sich auch die Meinungen, wenn einfach die Fachpolitiker mehr werden, wenn sie stärker werden, wenn es einfach... die Argumente sich dann entsprechend durchsetzen, das passiert halt dann auch. Das ist sicherlich jetzt eher ungewöhnlich in dieser Kürze, ja, dass es innerhalb von ein paar Monaten oder einem Jahr dann zu einem kompletten Umschwung kommt. Aber das hat natürlich damit zu tun, dass einfach mehr Fachleute da entsprechend dabei sind. Fachleute sind halt wichtig. Und dafür ist halt zum Beispiel gut, dass es diesen Ausschuss Digitale Agenda gibt, weil dadurch sind halt Fachleute für das Thema mit einmal da. Und Leute, die sich fast nur damit beschäftigen. Das ist ja auch noch ein gutes Stichwort. Wie wird man denn so ein Fachmensch? Wie darf man denn da mal seine Argumente vorbringen? Das würde ich nämlich auch gerne mal machen. Du meinst als geladener Sachverständiger oder als Person in der Anhörung oder als Mitarbeiter? Jetzt als Sachverständiger oder als Person in der Anhörung, so wie du halt warst, wie das, was du jetzt erzählt hattest. Naja gut, also das beim EU-Parlament war, da lief die Enquete-Kommission noch, ja, da hatten wir gerade da in der Enquete-Kommission, glaube ich, beschlossen, das Gegennetz sperren. Das heißt, die SPD-Bundestagsfraktion war damals dann schon auf der Gegennetzsperren-Seite und wie lief das? Die Europaparlamente haben im Bundestag angefragt, kennt ihr jemand, der uns da mal ein bisschen dagegen was argumentieren kann, und wir suchen noch jemand, der dafür argumentiert, oder irgendjemand sucht, der noch dafür argumentiert, und so war das halt. Also es geht natürlich über irgendjemand kennt einen. Nennen wir mal jemand, der was dazu sagen kann. Ja, es gibt ganz viele solche fraktionsinternen Gespräche. Ja, ansonsten, ich in die Enquete-Kommission kam ich halt durch die Arbeit im AK-Zensur. Ne, weil kannst du mal kurz erklären, was das AK-Zensur ist? Weil das klingt gerade so wie ein Arbeitskreis, der sich damit beschäftigt, wie man am besten zensieren kann. Ich vermute mal, das ist damit nicht gemeint, oder? Der AK-Zensur ist sozusagen ein bisschen, das ein bisschen parallel zum AK-Vorrat. Sagt euch der AK-Vorrat was? Vielleicht im einen oder anderen. Ja, aber ich bin auch AK-Zensur ist die Langfassung, ist Arbeitskreis gegen Internetsperren und Zensur. AK-Zensur. Die SPD? Nein, das ist keine SPD-Veranstaltung. Da hätte mich auch gewundert. Das ist ein loser Zusammenschluss von Leuten, die sich gegen Netzsperren damals zu Zensursula-Zeiten ausgesprochen haben. Wir haben aber auch Leute, die SPD-Mitglied sind. Wir haben einen, der damals SPD-Kandidat war, mit dabei. Wir haben alle möglichen Leute dabei. Wir haben FDPler dabei. Wir haben Grüne, wir haben Piraten, wir haben Linke. Also das ist sind mehrere Parteien dabei. Einfach Leute, Personen und Organisationen, die sich gegen Netzsperren aussprechen. Mit dabei ist Netzpolitik.org, CCC war dabei, ist, glaube ich, irgendwann mal raus, weiß ich nicht, oder wieder drin, ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig. Der Föbut damals, heute Digital Courage, ist drin. Steht auf der Webseite ganz viele Leute. Die Webseite ist ganz schön veraltet, weil einfach wir nicht mehr so viel gemacht haben. Alles ehrenamtlich, unbezahlt und so weiter. Da sind einfach Netzbürgerrechtsorganisationen sozusagen und Einzelpersonen haben eine Gruppe gegründet, die sich um ein Thema kümmert. Und wir haben halt gegen Netzsperren, aber auch zum Beispiel gegen den Jugendmedienschutzstaatsvertrag und gegen solche Sachen uns immer engagiert. Und dieses Engagement hat dann irgendwann dazu geführt, dass die SPD-Leute mich gefragt haben, ob ich in die Enquete-Kommission als Sachverständiger reinkommen möchte. Ja, und wenn man da natürlich ein paar Leute kennt, dann kennt man ein paar Leute, die einen dann vielleicht auch irgendwo anders fragen, ob man mal irgendwas mitarbeiten möchte und solche Sachen. Ich habe dann bei relativ vielen Sachen war ich dann immer wieder mal ein bisschen dabei, und das, obwohl ich kein Parteimitglied bin, was ja so mittelungewöhnlich ist, weiß ich jetzt. Ja, doch, in der einen Arbeitsgruppe von der Partei war ich, glaube ich, der Einzige, der jetzt kein Parteimitglied war. Ja, da bringt man sich dann halt ein, soweit es einem dann auch die Zeit zulässt, und versucht, das inhaltlich in eine Richtung zu bringen, die man halt für sinnvoll hält. Und diskutiert dann mit den anderen und so weiter und so fort. Ja, wie kommt man ansonsten daran? Naja, ich meine, wie die Sachverständigen bei Anhörungen, Rechtsausschuss zu Thema XY und so weiter, da hat irgendeiner was publiziert, ist Wissenschaftler zu dem Thema, oder man denkt einfach, man könnte ihn fragen. Es gibt viele Gründe, warum irgendjemand dann da rein ist. Und häufig wird dann halt rumtelefoniert, kennst du jemanden, den man nehmen könnte und so weiter. Jede Fraktion sucht sich dann natürlich Leute aus, die ungefähr ein bisschen das vertreten, was man sich wünscht. Ja, und man kann sich aber auch wünschen, zu sagen, wir wollen ganz unvoreingenommen daran gehen. Also es gibt ganz viele fraktionsinterne Sitzungen, wo halt dann mal Leute geladen werden und man auch sagt, wir reden darüber jetzt nicht öffentlich, wir reden darüber, dass es diese Veranstaltung gibt, aber wir reden hier offen und wir wollen nicht, dass es irgendwie öffentlich ist, damit jeder halt auch den Mund aufmachen kann. Ja, da gibt es ganz viele Sachen, weil ich meine, klar, die Abgeordneten, die müssen sich über so viele, mit so vielen Themen beschäftigen, das können die nicht alles sich irgendwie aus dem Kopf saugen. Also deswegen gibt es ganz viele von diesen Sachen. Ja, und ich meine, man kann sich natürlich auch in der Partei engagieren und in der Partei dann entsprechend sich einen Namen machen und da entsprechend dann weiterkommen oder da entsprechend dann halt angehört werden und so weiter. Das ist auch jetzt, die Parteien sind über jeden froh, der sich engagiert, muss man sagen. Ja, weil Leute, die sich wirklich engagieren und was inhaltlich einbringen, gibt es nie genug. Man sollte natürlich nicht erwarten, dass wenn man jetzt irgendwie reinkommt und irgendwie jetzt sagt, ich sag euch jetzt, wo es lang geht und das ist die einzige Wahrheit und wenn ihr es nicht macht, seid ihr alle volle Idioten. Das klappt natürlich nicht. Dann wird man halt verjagt, mehr oder weniger. Also kommt natürlich drauf an, wenn alle das genauso denken und wir sagen es jetzt mal der Parteiführung, wo es lang geht, dann kann man vielleicht was reißen. Aber dann kann ich mir so Sachen wie Claudia Roth eigentlich kaum erklären. Wieso? Ich bin jetzt bei den Grünen nicht so wahnsinnig. Ich war auch schon bei den Grünen und bei den Linken und bei der FDP. Ich meine, die hat es ja auch irgendwie bis an in Spitzenämter geschafft, obwohl sie genau solche Sachen macht. Also, ja gut, ich meine, das ist natürlich... Ja, ach ja, das ist natürlich alles auch immer ein bisschen Show in den Medien, darf man auch nicht vergessen. Was man in Medien sieht, ist natürlich immer nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was die Leute wirklich machen. Ja, und die Medien berichten natürlich das, was irgendwie interessant ist, also das, was nicht alltäglich ist. Das haben die Piraten ja auch lernen müssen zum Beispiel. Ja. Wenn sie einfach nur normal ihre Arbeit machen, interessiert es keinen. Wenn sie streiten, dann steht es in Medien. Ja, das ist wahr. Ja. Ja, das ist ganz normales Verhalten. Das kann und sollte man kritisieren. Aber ja, ich habe hier gerade, ihr hattet, glaube ich, gerade das Volksabstimmungen online. Ja, ich habe das mal eingeblendet, ja, von deiner Seite. Vielleicht sollten wir nicht so über den heißen Brei reden, sondern einfach mal ein bisschen konkreter über ein paar Punkte. Ich glaube, das interessiert sonst die Leute weniger, das Gelabere, sondern eher... NetzDG, wie erklärst du dir, dass das NetzDG durchgekommen ist? Findest du das NetzDG gut oder schlecht? Ich bin beim NetzDG ein bisschen hin und her gerissen, ganz ehrlich. Wir sind mit dem AK-Zensur, aber auch mit dem FITUG e.V., wo ich drin bin, sind wir Mitglied in dieser Unterzeichnete der Deklaration für Meinungsfreiheit. Das ist die mit der Amadeo-Antonio-Stiftung und so. Ne? Da ist auch die Amadeo-Antonio-Stiftung dabei, da ist der Bitkom dabei, da ist Digital Courage dabei, da ist Digitale Gesellschaft dabei, da sind extremst viele Vereinigungen dabei, die euch oder mir gefallen oder auch nicht gefallen. Ich bin in einigen Punkten sehr skeptisch und auch dagegen. Ich sehe es in anderen Punkten aber nicht so schlimm, wie es ganz viele draußen sehen. Und ich glaube, es gibt über das NetzDG extremst viele Gerüchte und Behauptungen, die schlicht falsch sind. Zum Beispiel, dass, ich meine, so typisch aus AfD-Dunstkreis gibt es so ein paar Videos, die da irgendwie herumlügen, muss man schon sagen. Der Heiko Maas könne jetzt irgendwelche Meinungen bei Facebook zensieren. Das ist natürlich Unfug. Ja, darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, irgendwie Meinungen zu zensieren, sondern das NetzDG, wie es jetzt verabschiedet wurde, ist sogar relativ klar. Also es wurden einige unserer Kritikpunkte auch aufgenommen und verbessert. Naja, wenn ich da kurz direkt dazwischen grätschen darf, ich glaube, es ist halt eben nicht klar, weil halt nirgendwo Sachen wie Hate Speech oder sowas konkret definiert ist. Und ich glaube, die Kritik aus dieser Ecke zielt halt eher darauf, wenn ich halt anfange, mich politisch mit dem Islam auseinanderzusetzen, wie schnell endet das darin, dass halt eine Kritik am Islam oder an islamistischen Verbänden oder sonst was halt als Hass gewertet wird gegenüber und gelöscht wird gegenüber religiösen Befindlichkeiten. Also ich weiß, dass es halt dann gerne in den dramatischsten Farben gemalt wird, aber der Grundsatz dahinter, der ist, finde ich, nicht jetzt grundsätzlich aus der Luft gegriffen. Genau, also und da haben wir halt schon eines der ersten Missverständnisse. Also im NetzDG steht ganz klar drin, welche Paragraphen, nach welchen Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch die behandelt werden müssen. Vielleicht nochmal ganz eine Stufe zurück. Aber gibt's denn im NetzDG eine konkrete Definition davon, wo Hass anfängt? Nein, das NetzDG hat nichts mit Hass zu tun, sondern mit strafbaren Inhalten. So, ja, gut, eine Stufe zurück, um mal einfach mal zu erklären für alle, die nicht wissen, was das NetzDG denn macht. Das NetzDG macht eine Sache, die ich persönlich für relativ geschickt halte, aber ich hätte noch einige Wünsche da rein, da kommen wir später noch dazu. Und zwar verlangt das NetzDG von den großen Plattformbetreibern, sprich, es betrifft im Wesentlichen Facebook, Google und alle seine Dienste und Twitter. Ja, das sind die, die es betrifft. Es verlangt von denen, ein Verfahren bereitzustellen, wie mit rechtswidrigen, illegalen Inhalten, die genau definiert sind im Gesetz, um für welche das Verfahren etabliert werden muss, also ein Verfahren aufzubauen. Und in diesem Verfahren muss sichergestellt werden, dass eindeutig rechtswidrige Inhalte innerhalb von kurzer Frist gelöscht werden. Und bei solchen Sachen, die nicht so eindeutig sind, ist in der Endversion so, dass man da ziemlich viel Zeit dafür hat. Das ist mal so das Grundprinzip vom NetzDG. Und um welche Inhalte es geht, sind in Paragraph 1 Absatz 3 ganz genau definiert, also mit den entsprechenden Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch. Und da ist dann wiederum definiert, wann denn irgendetwas ist. Islamkritik ist weder verboten, noch verboten, aber die Wellen ums NetzDG herum haben bei den Anbietern zu Paranoia vor hohen Strafen geführt und die tun mittlerweile überproportional Sachen löschen. Also Facebook hat schon immer unverschämten Mist gemacht, muss man ganz klar sagen. Aber ich finde, du redest das gerade aber auch echt harmloser als es ist. Lass mich mal ausreden. Ich dir nicht folgen, wenn ich ehrlich bin. Also Facebook hat schon immer in meinen Augen unverschämten Mist gemacht, indem sie Sachen, die eindeutig nicht rechtswidrig waren und auch noch nicht mal ihren komischen, obskuren Richtlinien widersprochen haben, kommentarlos gelöscht haben. Sie haben teilweise obskure Regeln mit ihren Nippeln und so weiter. Ja, halte ich auch für verrückt, aber von mir aus, das ist dann halt, das ist deren, das dürfen sie machen. Ja. Und sie haben Sachen, die eindeutig strafbar sind, Mordaufrufe und Volksverhetzung, ab ins Gas und solche Sachen, die nicht in einem ironischen Kontext stehen. Eindeutig nicht. Ja, wer prüft denn das? Die prüft doch im Zweifelsfall erstmal keiner in den Kontext. Die sind doch vor allen Dingen aber auch gar nicht Teil der Kritik. Es geht doch nicht darum, dass jemand sagt, Mensch, jetzt verbietet mir das NetzDG, dass ich nicht mehr ab ins Gas rufen kann. Also das ist ja eine Schweinerei. Das hat doch überhaupt niemand gesagt. Das könnte man vor allem vorher auch von seiner Seite löschen. Das ist ja der Missverständnis beim NetzDG. Nein, das ist kein Missverständnis. Du gehst einfach gerade nicht auf die Kritik ein, die am NetzDG geäußert wurden. Es geht um die Chilling-Effekte, die aus dem Kritik kenne ich passieren. Die Kritik kenne ich ja. Wir sind ja mit dem AK-Zensur, wie gesagt, und FITUK, wo ich auch drin bin, Mitglied der Deklaration für die Meinungsfreiheit. Und was da die Argumentation ist, auch Antonio Amandeo-Stiftung zum Beispiel sagt eben auch, oder Reporter ohne Grenzen, zumindest in den alten Versionen vom NetzDG, war immer die Argumentation Chilling Effects. Da war meine ganz klare Forderung und die hat auch einen Hintergrund über die ganzen Verfahren, die zum Beispiel aus dem Paragraph 10 Telemediengesetz, was die Haftung von Plattformbetreibern und so weiter angeht. Um solche Sachen, hier beschwert sich einer und dann löscht der andere aus Angst, Ärger zu kriegen. Um das zu verhindern, wäre es meines Erachtens wichtig, dass eben in diesem Fall, bei Facebook und Twitter und Google kann man das zumuten, dass eben sie nicht zu viel löschen dürfen. Dass das Verfahren vorsehen muss, dass Sachen, die entsprechend legal sind, nicht gelöscht werden dürfen und dass derjenige, dessen Inhalt gelöscht wird, ein Recht zum Widerspruch hat. Ja, das aber die Propaganda sagt uns ja was ganz anderes. Der Herr Maas retweetet diesen, in Anführungsstrichen, Künstler, Shahak Shapira, und der sich darüber beschwert, dass nur 1% seiner denunzierten Tweets gelöscht worden sind. Und auch ja, was ist denn, sollten die Tweets nicht gelöscht werden? Der Herr Maas hat auch schon mal gesagt, dass zu wenig gelöscht wird, seiner Meinung nach. Ja, also, ja, es wird meiner Meinung nach meiner persönlichen Meinung nach wird zu wenig und zu viel gelöscht. Und genau da muss man eben ansetzen. Das ist meine. Aber lass mir doch kurz mal den Chris reden, der hat heute noch gar nichts gesagt. Ja. Ja, also wo du vorhin meinst, es steht ganz klar drin, da stehen die entsprechenden Paragraphen. Ja, da würde ich dazu sagen, da stehen die entsprechenden teilweise auch Gummiparagraphen. Ne? Also wie halt eben dieser 166 StGB mit der Beschimpfung von Weltanschauungsgemeinschaften und ja, also auch schon da und halt eben auch in der Argumentation, die da im Plenum halt eben vorgebracht wurde, dazu auch von der Opposition teilweise, da merkt man halt schon, dass bei gewissen Leuten das so ein bisschen ein Etappensieg ist im Sinne von, die haben halt eine klare Vorstellung davon, was irgendwie so die Gruppen sind, die irgendwie schützenswert sind in der Gesellschaft. Und da beschäftigen wir uns ja praktisch jede Woche damit. Und da fällt dann da halt die Vokabel politische Korrektheit und wird da ein gewisses Bild aufgebaut. Und ich denke mal, dass es auf jeden Fall Menschen gibt, die politischen Einfluss haben in Deutschland, die wirklich der Meinung sind, dass es halt immer mehr in diese Richtung gehen sollte. Und ich glaube auch, dass es generell auch nicht schaffbar ist. Also selbst wenn diese Leute jetzt irgendwie das so sehen, alleine schon wegen der ganzen Flut von Informationen, die da ist. Also ich glaube, bei YouTube wird ja in jeder Minute irgendwie 300 Minuten oder so Inhalt hochgeladen, weltweit, der ja dann auch zugänglich ist in Deutschland. Und wie viele Facebook-Kommentare es jetzt gibt, weiß ich jetzt nicht, aber auch horrende Anzahl. Also bei Twitter hat das mal irgendjemand ausgerechnet, wie viele hunderte Tweets da pro Minute kontrolliert werden müssten. Das ist halt einfach nicht schaffbar. Moment, da muss man auch noch mal gucken, was das NetzDG macht. Also auch ganz unabhängig, ob man es jetzt gut oder schlecht findet. Ne? Also ich denke, man muss immer auf einer Basis diskutieren, wo die Fakten klar sind. Und im NetzDG steht nicht drin, dass der Plattformanbieter die Inhalte kontrollieren muss. Das wäre auch mit europäischem Recht nicht vereinbar, wäre auch mit dem Telemediengesetz nicht vereinbar. Das muss der Plattformanbieter eben gerade nicht tun. Ja, sie müssen nicht selber danach suchen, aber wenn es jetzt gemeldet ist, dann... Genau, wenn Inhalte gemeldet werden, dann muss der Plattformanbieter handeln. Das ist auch bisher schon nach Telemediengesetz so. Ja, muss man auch ganz klar sagen, es ist schon so. Auch die ausländischen halt eben nicht möglich, das richtig zu machen. Die ausländischen Plattformanbieter haben sich halt einfach nicht dran gehalten, muss man sagen. Naja, also mit dieser Einschätzung auch teilweise, ich meine, wir leben auch in der globalen Welt, das habe ich, glaube ich, bei den Affen auch schon ein paar Mal gesagt, wenn irgendwie, ich kenne ja diese Sachen zum Beispiel, die der VDA sagt, ne, der Verband der Automobilindustrie, wenn die irgendwie sehen so, es gibt einen orangenen Blinker irgendwie und im anderen Land gibt es einen anderen Blinker oder der Scheibenwischerradius ist in Amerika anders als in Deutschland, da wird sofort irgendwie eine Kommission gebildet, um sich da irgendwie darüber zu verständigen, ob man das nicht irgendwie vereinheitlichen kann und man will irgendwelche Freihandelsabkommen. Aber dann haben wir ein globales Internet und da sind plötzlich irgendwie alle der Meinung, dass der deutsche Weg irgendwie so der einzige Weg ist, der irgendwie sein muss und dass sich ja alle irgendwie da dran zu halten haben. Da kommt man dann nicht auf die Idee, dass man sich vielleicht da irgendwie mal verständigen muss auf einen gemeinschaftlichen Ansatz. Naja, die Sache ist, klar, könnte man machen, nur wir haben einfach ein fundamental anderes Verständnis von Meinungsfreiheit in Europa und insbesondere in Deutschland. Ja, ich glaube, wir haben vor allen Dingen einen fundamentalen Stock im Arsch, dass Leute wie Shahak Shapira, die nicht damit zurechtkommen, dass im Internet halt einfach mal schlimme Sachen passieren und dass eine Firma wie Twitter das überhaupt nicht stemmen kann, was da an Fluten von Arschloch-Kommentaren kommen. Und die sind ja auch scheiße und die sind unter der Gürtellinie. Da brauchen wir ja gar nicht drüber zu diskutieren. Aber du hast halt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder fängst du an, Systeme aufzubauen oder zu etablieren, denen dann halt einfach auch Sachen zum Opfer fallen, die halt da nicht mit reinzählen. Oder man bringt halt den Leuten einfach mal bei, mit einer breiten Brust durchs Leben zu gehen. Und dann muss man auch nicht wie eine Heulsuse nach Hamburg zum Twitter-Gebäude fahren und da irgendwelche Sprüche hinsprühen. Also wo leben wir denn? Na? Also da kann man sich sicherlich drüber streiten und man kann auch natürlich die US-Ansicht der Meinungsfreiheit vertreten, dass man alles sagen darf. In Deutschland haben wir meines Erachtens aus gutem Grund, aber wie gesagt, man kann mal anderer Ansicht sein, meines Erachtens aus gutem Grund eine andere Tradition. Welcher Grund ist das dann, der gute? Naja, also ich meine, Volksverhetzung, Judenabwehr, Sachen und so weiter sind in Deutschland eben aus historischen Gründen. Irgendwie auch mal gut mit der Keule. Ich bin Ich hatte mit der ganzen Scheiße nichts zu tun. Ich habe mein Leben lang in der Demokratie gelebt und ich halte die Demokratie für eine durchaus schützenswerte Einrichtung. Aber könnt ihr aufhören, mir zu erzählen, was ich ethisch beurteilen kann und was nicht? Ja, diese Leute, meine, die immer wieder mit der Keule ankommen. Das ist ja vor allen Dingen auch nur richtig mit dem einen Paragraphen so. Dann haben wir den einen abgehandelt und dann gibt es noch wie viele andere in dem Ding? 10 oder so? Nein, also, wenn wir jetzt mal, wir reden jetzt gerade mal über Meinungsfreiheit, jetzt LetzDG, nächster Punkt, aber Meinungsfreiheit, wir haben eben in Deutschland eine andere, ein anderes Verständnis von Meinungsfreiheit, dass eben gewisse Sachen... Mehr wir. Die Bevölkerung... Die politische Klasse. Ja, ich meine, ihr könnt natürlich euch um eine Mehrheit kümmern und sagen, wir wollen es abschaffen. Ich denke nur, dass ihr keine Mehrheit finden werdet dafür. Ja, also... Naja... Nein, also eine... Das wäre doch eine schöne Sache eigentlich für die Volksabstimmung. Wollen wir uns weiter diese Scheiße ewig anhören, dass wir nichts entscheiden können, also weil es mal die Nazis gab? Oder wollen wir einfach sagen, okay, dieses Argument hat in unserer politischen Meinungsbildung einfach keinen Platz mehr, weil es ist alt und dumm und hält uns davon ab, out of the box zu denken. Also eine Frage, bei wem wir denn, dass wir diese Inhalte zurückbringen sollen von damals, aber dass wir endlich mal diese Kette abwerfen sollten, die uns da irgendwie anscheinend kollektiv am Boden hält. Das ist also doch eine Frage, bei wem wählen, wird dann im Fragenkatalog auch sein, ob eben zur Stärkung der Meinungsfreiheit Sachen wie Volksverhetzung, Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole und ähnliche Sachen, ob das abgeschafft werden soll. Bin ich mal gespannt. Ist doch ein Witz, wenn Köterrasse von einem deutschen... Das ist eine komische Dichotomie meines Erachtens nach schon, weil das ja schon impliziert, dass das das einzige Problem wäre, was wir mit diesen Paragraphen haben. Und da sage ich zum Beispiel... Nein, über das NetzDG können wir gleich nochmal reden, vielleicht ganz kurz nur das Meinungsfreiheitsthema zu Ende bringen. Ja, das ist ja nicht das einzige Meinungsfreiheitsproblem, das ist ja nicht der einzige Punkt, der die Meinungsfreiheit in irgendeiner Art und Weise einschlägt, der 130er. Es gibt ja noch andere Paragraphen, die man jetzt nicht so herleiten kann. Nein, aber man kann ja die Ansicht vertreten, dass es okay sein soll, andere Arschloch zu nennen. Man kann die Meinung vertreten, dass es nicht okay ist und dass es strafbar sein soll. Ja, in dem Bereich bewegen wir uns. Ja, das ist zwei ganz unterschiedliche Fragen, ob man jetzt das okay findet, jemanden Arschloch zu nennen, ob man es okay findet. Du pass mal auf, da will ich kurz reingrätschen. Wir sprechen eben nicht darüber, ob es okay ist, jemanden Arschloch zu nennen oder ob man schreibt, was weiß ich, Jugend ab ins Gas. Bei solchen Formulierungen, da brauchen wir nicht diskutieren, dass ist eine Schweinerei. Da sind wir beieinander. Das Problem ist, wenn wir durch so ein Gesetz nicht mehr gewährleisten können, wenn wir nicht mehr gewährleisten können, dass ein Unternehmen, das im Notfall empfindlichste Strafen hinzunehmen hat, ja, dass das gezwungen wird, innerhalb von kürzester Zeit Sachen wie Kontext oder die persönlichen Befindlichkeiten von irgendwelchen Leuten, das alles abzuwiegen und dann zu sagen, löschen wir das jetzt, löschen wir das nicht, wie sieht es mit Missbrauch aus, was passiert, wenn man einfach anfängt, durchaus kritische Aussagen, die sich aber durchaus noch im Rahmen, auch wenn an der Grenze des Rahmens befinden, down zu flaggen, was für Möglichkeiten habe ich, real das wiederzuholen. Es ist nicht jeder Dunja Hayali, der sofort eine Sonderbehandlung kriegt bei Facebook und so weiter und so fort. Das sind die Sachen, über die wir sprechen. Wir reden nicht darüber, dass eine Aussage wie Juden ins Gas eine Schweinerei ist. Gut, also ich hatte jetzt so ein paar Stimmen gehört, die sagen, okay, muss man nicht im Strafrecht kommen. Wie gesagt, man kann da meine Meinung von mir aus vertreten. Ich sehe es jetzt nicht so, dass es keine Straftat sein sollte. Es gibt Leute, die sagen, soll man Holocaust-Lüge und solche Späße. Ne? Aber klar, können wir sein lassen. Die Diskussion ist, denke ich, auch, ich glaube, da sind wir auch jetzt, haben wir alle Sachen ausgetauscht, die man darüber austauschen soll. Bezüglich NetzDG, wäre es für euch denn in Ordnung, ein Gesetz, das verlangt, dass ein Unternehmen Verfahren etablieren muss, wie mit Inhalten, die man sich irgendwie vorher geeinigt hat, dass die rechtswidrig sind, entfernen muss und vor Verhängung eines Bußgeldes für Nichtlöschung vorher ein Gericht im Einzelfall über die nicht gelöschten Inhalte und deren Rechtswidrigkeit unterscheiden muss? Wäre das für euch in Ordnung? Ich würde mal einen Schritt nach vorne gehen. Ich fände es viel besser, wenn wir vom Staat mal organisieren könnten, dass wir unseren Kindern Medienkompetenzen beibringen und dass die wissen, wenn im Internet ein Ton herrscht, der mir nicht gefällt, wie ich mein Facebook und mein Twitter so einstellen kann, dass ich davon einfach nicht mehr betroffen werde. Und dass, wenn mir jemand scheiß Sachen schreibt, dass ich dann eventuell einfach mal meinen Account dicht mache. Da muss nämlich auch nicht jeder ständig embarrassed sein und ausrasten, weil er Fui-Fui-Wörter liest. Ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Aber jetzt nochmal die Frage, wäre das für euch in Ordnung, wenn ein Gericht vor Verhängung eines Bußgeldes entscheidet, ob der Inhalt tatsächlich rechtswidrig wäre und der Plattformbetreiber auch dafür, wenn er einfach mal alles, was gemeldet wird, das löscht, auch ein Bußgeld zahlen müsste? Wäre das für euch okay? Warte mal, was war das Zweite? Wenn der Plattformbetreiber, wenn er einfach alles, was gemeldet wird, einfach ungesehen oder nahezu ungesehen löscht, und wenn er nur ein Bußgeld bekommen kann, wenn ein Gericht im Einzelfall entschieden hat, dass dieser Beitrag gelöscht wird. Das ist aber eine relativ leere Frage, weil also, wenn es hart auf hart kommt und jemand droht Facebook 50 Millionen Strafe an. Ja, die 50 Millionen standen aber jetzt, glaube ich, nicht in dem Gesetz. Ja, oder wie viel? Doch, 50 Millionen stehen drin. Nee, 5 Millionen standen drin. Nee, aber da kannst du davon ausgehen, dass ein Gericht jede einzelnen Post prüfen wird. Also das wird sowieso passieren. Also es steht 5 Millionen drin. Facebook wird sich ungern von der Kohle trennen. Es stehen 5 Millionen drin, aber es mit dem in Zusammenarbeit mit üblichen Bußgeld und so weiter kann es auf 50 Millionen steigen. Darf ich dich mal was fragen? Das Internet ist ja international, ne? So. Was mache ich denn, wenn ich mit jemandem aus den USA diskutiere? Darf der dann in die Vollen gehen, weil der seiner Rechtsprechung unterworfen ist und ich muss aufpassen, wann es eventuell kritisch wird und wann es gelöscht werden kann? Nein. Also wie gesagt, ne, wir müssen aufpassen, dass ich jetzt nicht zu sehr in die Ecke des NetzDG-Fans komme, weil das bin ich jetzt nicht. Ich versuche nur zu erklären, erstens, wie die Sichtweise ist und was ich an dem verändern würde, damit ich sagen würde, hey, so ist es richtig. Und gibt halt einfach ganz viele Missverständnisse zum Gesetz. Deswegen denke ich, muss man halt erstmal klar machen, was das Gesetz ist. Deswegen habe ich auch die Frage gestellt. Im Gesetz steht. Ja, okay, dann beantworte ich deine Frage mal. Also zum einen. Sekunde. Nee, lass doch mal den Chris ausreden. Ja, okay, du bist relativ beherrschend, was das angeht mit dem Diskutieren. Deswegen lass bitte auch mal andere Leute ausreden. Verzeihung, sorry, mach. Ja, also zum einen halte ich auch das, es wird zu viel sein. Also ich weiß nicht, wie viele Gerichte wir da in Deutschland dann haben sollen. Denke ich mal ganz stark. Und dann wird es natürlich auch nur auf die Sachen, also wenn gemeldet wird alleine schon, dann wird sich da auf jeden Fall auch was aufbauen, weil ich meine, so Leute wie ich oder die meisten, denke ich hier, denen würde es nicht einfallen, da irgendwas zu melden, was jetzt nicht irgendwie eine Verleumdung ist oder so. Also nur, weil es irgendwie Humbug ist. Vielleicht irgendjemand beleidigen könnte. Und dann ist es halt so, wie man das ja jetzt im Moment auch hat mit diesem Gerichtsverfahren, wo ich halt auch nicht glücklich mit bin, wenn du da den richtigen Richter findest und das gerade irgendwie politisch opportun ist, dann ist ja da auch nicht gewährleistet, dass da jetzt Recht dann passiert. Ne, das ist dann oder Gerechtigkeit, sagen wir es mal so, das wird dann Recht sein, aber das wird dann nicht zwangsläufig auch nachvollziehbar sein, weil ich meine, da gucke ich mir jetzt halt auch Gerichtsurteile an und denke mir, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Und das wird dann halt auch so sein. Also von daher, ja. Ja. Da ist das NetzDG eben gar nicht so schlimm, wie viele denken. Wie gesagt, ich habe nochmal zur Betonung, ich bin kein Fan vom NetzDG, sondern ich denke, man muss einfach auf konkreter Basis, was denn drin steht, diskutieren. Und da gibt es sehr viele Punkte, die man kritisieren kann. Man hätte es auch ganz anders machen können, ja. Also zum Beispiel als Gericht, die Zuständigkeit ist das Landgericht, das für das Bundesamt für Justiz zuständig ist, meines Wissens nach. Also schon mal kein Amtsgericht. Das ist also schon gleich die nächste höhere Stufe. Da sind schon mal die blödsten Patzer, die so Gerichte auf unterer Ebene, weil sie halt einfach null Ahnung haben, ausgeschlossen. Und es steht im NetzDG auch schon drin, was ich einen ganz guten ersten Schritt finde, um mal die schlimmsten Sachen zu verhindern, ist, dass wenn ein Bußgeld aufgrund von Nichtlöschung eines Beitrages oder mehrerer Beiträge, es geht nicht um einzelne, sondern es geht immer nur um mehrere Sachen, muss ausgeteilt oder verhängt werden soll, dann muss im Einzelfall vom Gericht festgestellt werden, dass die Beiträge, auf die dass diese Entscheidung des Bußgeldes beruhen, rechtswidrig sind nach NetzDG. Also das heißt, ich bin der Überzeugung, dass es wahrscheinlich kein einziges Bußgeld zum NetzDG geben wird, wenn Facebook, Google und Twitter sich nicht vollkommen dämlich anstellen, weil die Hürden, dass sie ein Bußgeld zahlen müssen, sind relativ hoch. Ich sehe sogar eher die Chance, wobei mir leider die Formulierung im NetzDG da nicht deutlich genug ist, dass sie ein Bußgeld bezahlen müssen, wenn sie einfach mal alles löschen. Ja, ja, aber das können sie doch sowieso schon. Also Twitter drosselt, Twitter shadowbanned, ja, also, Twitter lässt also Sachen verschwinden, Facebook lässt Sachen verschwinden, die einfach ihren Sachen nicht passen. Google manipuliert Suchergebnisse so, dass sie politisch opportun sind. Das findet doch schon statt. Wir haben doch schon einen unheimlichen Einfluss der progressiven Linken bei den Tech-Firmen. Warum müssen wir da jetzt noch einen Chilling-Effekt draufsetzen? Vor allen Dingen, wenn das alles halb so wild ist und das ja sowieso nichts Krasses tut, warum musste dann ein neues Gesetz her? Warum hat es dann nicht gereicht? Kann man sich alles drüber streiten? Ich finde es lustig. Also als wenn Beleidigung vorher nicht strafbar gewesen wäre. Und ich glaube, wenn man es darauf angelegt hätte und mich wirklich jemand massiv beleidigt im Internet, dann hätte ich den auch so rangekriegt, wenn ich das wirklich will. Damals war es nämlich so, wenn jemand beleidigt worden ist, dann hat er den anderen angezeigt. Und jetzt ist es jeder dahergelaufene Gockel, der meint, er muss sich irgendwie Virtue Signaling-mäßig hinstellen, wie der Herr Hensel damals mit kein Geld für rechts oder so, fängt an, einfach Sachen zu melden. Oder es melden ganze Schwärme von Leuten Sachen, das ist ja auch ganz unüblich. Ja? Also, ich sehe, also, siehst du nicht, dass das auch also ich persönlich. Massenflagging zum Beispiel. Ich persönlich bin sowieso kein Freund von Löschen. Ja? Wie gesagt, ich wollte erstmal das sagen, was denn im Gesetz steht. Ich finde lustig, dass dann im Chat einer mich gleich Hitler 2.0 nennt, wenn ich nur sage, was im Gesetz steht und sage, dass ich es jetzt nicht ganz so doof finde. Ich meine, Hitler war jetzt vielleicht doch noch mal eine ganz andere Nummer als so ein Netz. Ja, das würde ich also auch nicht. Ich unterstelle ich euch Hitler nicht. Hitler 2.0 ist im Endeffekt auch ein Meme, also. Ja, ich unterstelle es auch nicht euch. Ne? Noch mal kurz zu uns. Ne? Also die Sachen, die du gerade gesagt hast, sind aber, da muss ich sagen, an der Stelle, du hast jetzt sicherlich nicht unsere ganzen Streams im NetzDG gesehen, die ja auch sehr zahlreich waren. Wir sind das ja durchgegangen und wir haben dazu auch, denke ich schon, das sehr deutlich wiedergegeben, was jetzt da der Inhalt ist. Ne? Wir haben das natürlich entsprechend auch eingeschätzt, so wie wir es halt einschätzen, wie wir es jetzt ja hier auch immer noch einschätzen. Aber in dem Fall haben wir auf jeden Fall kein Blödsinn geredet. Also. Ja, es gab halt in den letzten Tagen noch Änderungen, die, ich denke, einige Punkte entschärft haben. Nach meines Erachtens ist es so leider nicht deutlich genug, aber es ist drin, meines Erachtens, dass eben Facebook und Co. auch Bußgelder zahlen müssen, wenn sie zu viel löschen. Deswegen kann ich alle nur dazu aufrufen, wenn das Gesetz ab Januar umgesetzt werden muss, ja, es gilt noch nicht, ab Oktober tritt es in Kraft und ab Januar muss es von den Plattformen umgesetzt werden. Wenn ihr ungerechtfertigte Löschungen findet, meldet diese ganz konkret beim Bundesamt für Justiz, die eben für das NetzDG zuständig sein werden. Ja, aber mal ganz ehrlich. Und dann hoffen wir mal, dass da Facebook auch für ungerechtfertigte Löschungen. Weißt du, wie ich mir das vorstelle, wie bei den Simpsons? Du kommst dann da rein und dann sitzt dann Chief Wiggin in diesem Amt und sagt dann, oh, Moment, das schreibe ich gleich auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine einen Bericht. Und das kommt jetzt hier in die unsichtbare Ablage. Ja, kann man sich so vorstellen. Das Problem ist, du vertrittst einen relativ blauäugigen BRD-Parlamentarismus, wie er im Buch steht. Und wir sind alle eher so in der Phase, dass wir das ein bisschen kritischer sehen, wie das da alles abläuft. Ich weiß nicht, ob das gesund ist, da reinzuschnuppern, ganz ehrlich. Ja, also ich meine, regionaler Ebene mich in der Politik betätigt und was da halt schon an Intrigen und Arschkriecherei und hinter den Kulissen Scheiß gelaufen ist, ich möchte eigentlich gar nicht wissen, wie das in der Bundespolitik ist. Also ich muss auch sagen, so eine blauäugige Darstellung wie von dir ermutigt mich nicht gerade wählen zu gehen, ganz ehrlich. Also das kann man natürlich so und so sehen. Ja, wir hatten es vorhin über Volksabstimmung. Ich glaube, über das NetzDG wäre es wahrscheinlich sogar zu einer deutlichen Mehrheit dafür gekommen. Ja, wegen der Propaganda. Wahrscheinlich auch damals, bei auch damals bei Zensosola wäre es dafür gewesen. Und ich meine, da gab es meines Erachtens sehr viele Gründe dagegen. Wie gesagt, das NetzDG gefällt mir in der Version, wie wir es haben, auch nicht. Ich hatte übrigens ein Streitgespräch zwischen Uli Kelber. Ulrich Kelber ist der parlamentarische Staatssekretär bei Heiko Maas, der für das Gesetz zuständig ist. Und Jörg Heidrich, der ist Justiziar beim Heise Verlag und NetzDG-Gegner. Hatte ich ein Streitgespräch organisiert, gibt es im Wen Wählen YouTube-Kanal. Da diskutieren die beiden über das Für und Wider vom NetzDG. Wer sich da noch tiefer mit beschäftigen will, soll das vielleicht hören, als was ich dazu zu sagen habe. Wie gesagt, ich sehe ein paar Punkte, die sind okay, ein paar Punkte, die sehe ich nicht so toll, und ich hätte einige Punkte, die die Meinungsfreiheit stärken könnten. Das wäre mir persönlich sehr wichtig, nämlich ganz wichtig, dass man als Betroffener von Löschungen, das ist derzeit eben nicht der Fall, dass man als Betroffener bei meinungsrelevanten Plattformen, das ist Facebook, Twitter, Google und so weiter, die Möglichkeit zum Widerspruch hat. Ich finde es ein Unding, dass Facebook irgendwas löschen kann, ohne dass ich die Möglichkeit habe zu sagen, das geht nicht. Dunja Hayali letztens konnte es irgendwie, weil halt dann eine Riesenwelle passiert, aber irgendein kleiner Hansel kann das eben nicht. Und das ist ein Unding. Wahrscheinlich sind wir uns da einig. Ja? Ich glaube, das hätte man ein ganz anderes, viel kleineres Gesetz packen müssen. Hätte man machen können. Ich finde halt so üblich, also ich will jetzt nicht persönlich angreifen, aber dass uns jetzt die Kirsche, die auf dem Scheißhaufen oben drauf sitzt, halt irgendwie als Delikatesse verkaufen willst, das ist schon... Also ich finde es vorsichtig gesagt frech. Nein, also ich, wie gesagt, ich hätte mir es gewünscht, dass es deutlicher drin steht. Es steht eben leider nicht so deutlich drin. Nee, das Problem ist, das ist ein Mechanismus, der kommt erst in dem Augenblick mit dem Gesetz mitgeliefert, dass Löschung jetzt sowieso erst viel, viel möglicher macht. Nein. Es ist im Gesetz steht auch drin, dass derjenige, der betroffen ist, Stellungnahme gebeten werden kann. Ich hätte mir da einen Muss gewünscht, zum Beispiel, wenn man so ein Gesetz macht. Ja, es gibt einen Punkt am NetzDG, den halte ich für sehr gut, sehr richtig und wichtig und vor allen Dingen überfällig. Und das ist Paragraph 5. Paragraph 5 verlangt von den großen Anbietern, dass sie einen Ansprechpartner in Deutschland haben müssen für Strafverfolger, aber auch für die Nutzer. Und das halte ich für extrem wichtig und extrem gut. Da sind wir uns wahrscheinlich sogar einig, vermute ich, dass die eben sich nicht immer irgendwie verstecken können, ja, verklage uns doch in den USA und Ähnliches, sondern sie sind einfach so groß und so wichtig, dass, wenn man mit ihnen ein Problem hat, sie eben auch in Deutschland verklagen und zumindest mal ansprechen können muss. Ist doch schön, dass da zwei Kirschen drauf sind. Nee, aber mal. Ja. Butter aber wie gesagt, also wir werden ab Januar sehen. Darf ich kurz? Du hast eben gesagt, eine Volksabstimmung wäre wahrscheinlich dagegen ausgegangen. Dafür ausgegangen. Da fehlt mir viel zu wenig der Aspekt, dass halt dafür auch auf regierungskontrollierten Medien auch getrommelt worden ist, wie blöde. Also dass das ständig Thema war, dass es mit dieser ganzen Fake-News-Geschichte aus Amerika verwoben wurde, dass ständig tendenziöse Berichte gemacht worden sind. Also da muss man sich halt auch fragen, ist das sinnvoll, dass in Aufsichtsräten von so meinungsbildenden Sendern dann halt auch die gleichen Pappnasen sitzen, die dann hinterher auch wieder im Parlament sitzen und uns da auf zwei Kanälen die Ohren vollblasen können mit dem Kram, den sie, wie sie glauben, dass die Welt ist. Wir haben es doch gesehen, dass dann auch von der ARD Hate Speech Experten rangezogen war, wo sich dann auf 30 Sekunden Recherche rausgestellt hat, dass es irgendwelche Vorstandsleute von der Antonio Amadeo Stiftung sind. Also da haben wir doch ein Paradebeispiel dafür. Der wurde vor allen Dingen als vollkommen objektiv dargestellt. Und ich wollte vor allen Dingen noch kurz anmerken, das passt auch zum Thema gerade und hier zu deinem Kanal. Du hattest ja auch den Mirko, heißt das, glaube ich, Mr. Wissen to Go interviewt. Das hatte ich mir auch komplett angeguckt. Eigentlich nur, weil ich darauf gewartet hatte, ob er eventuell mal irgendwo anmerkt, dass er halt auch für die Bundeszentrale für politische Bildung als Moderator tätig war, was er ja gerne machen darf. Aber ich finde das halt eigentlich wichtig, zu wissen, dass man sich ein Bild machen kann, dass dieser Mann halt eben auch ein direktes finanzielles Interesse so ein bisschen mit hat, dass er halt verwoben ist, auch mit der Politik. Ne? Also Also er hat sich gegen das NetzDG zum Beispiel ausgesprochen. Ziemlich eindeutig. Ja, das war jetzt so ganz generell mal gesagt. Ne? Weil das, also das vielleicht auch noch zum NetzDG noch mal ganz kurz Pressedings. Ich habe sehr viele kritische Berichte aus allen möglichen Lagern zum NetzDG gehört. Man wird natürlich in einer freien Presse immer das und das und das und das finden. Es gibt natürlich Presseberichte, die es toll finden, Presseberichte, die es schlecht finden, die Presseberichte, die den einen Aspekt hervorheben, die den anderen Aspekt hervorheben. Mein Wunsch allgemein wäre, dass gar nicht das Löschen notwendig wäre in den meisten Fällen, sondern dass die Plattformmechanismen, wie zum Beispiel Slashdot schon vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, aber ich auch bei ein paar anderen Plattformen selbst implementiert habe, dass Inhalte, die entsprechend wie auch immer trollig, abstoßend, ekelhaft, wie auch immer, dass die von den Nutzern automatisch so weit gewotet werden, dass man die gar nicht mehr sieht. Ja, bei Slashdot hat es zumindest früher, ich weiß nicht, ob es immer noch so gut funktioniert, früher hat es gut funktioniert, da muss man halt Verfahren entwickeln, die nicht ganz trivial sind und die sicherlich auf Facebook nochmal viel schwieriger sind, weil einfach da die Bandbreite der verschiedenen Meinungen nochmal größer ist, aber Facebook lebt halt auch davon, von kontroversen Inhalten. Sehen wir ja auch bei YouTube. Wenn man bei YouTube Filme hat, die irgendwie voll auf die Kacke hauen, dann werden die von YouTube sehr häufig empfohlen. Die kriegen sehr viele Views. Sachen, die sich zum Beispiel das Interview mit Mirko Drotschmann, was du eben gezeigt hast, nicht ja, vergessen zu können. Warum hast du dann auf YouTube mittlerweile einen Mechanismus, dass kontroverse Inhalte schlechter mit Werbung geschaltet werden? Ja, das liegt halt daran, dass die Werbetreibenden sagen, wollen wir nicht. Ich habe zum Beispiel auch zwei Videos, da hat... Naja, haben die Werbetreibenden gesagt, wollen wir nicht? Oder gab es Lobbygruppen, wie in anderen Fällen auch? Also vorhin wurde das Beispiel ja schon genannt, von dem Kein Geld für Rechts. Oder gab es halt Lobbygruppen, die halt einfach den Werbetreibenden Druck gemacht haben? Sowohl als auch. Es ist, finde ich, schon legitim zu fragen, ob Firma XY in Umfeld Z Werbung schalten will. Manche Firmen wissen ja gar nicht, in welchem Umfeld ihre automatische Werbung gebucht werden soll. Und wenn man dann irgendwie Werbung im Umfeld von, sagen wir mal, was weiß ich, wie heißen diese chinesische halbe Fake-News-Seite, Sagen wir nochmal Tichys Einblick, weil das war ja auch mit Ziel von dieser Kampagne. Ja, da hat sich dann ja auch später herausgestellt, dass der Mensch sagte, ja, sehe ich so nicht. War ein Fehler. Ja, meine Güte, da wo man... Inzwischen hat eine NGO, wo er das in großem Stil machen kann mit... Aber du erkennst schon den Gedanken dahinter, dass es darum geht, dass es problematisch ist, wenn man versucht, gewisse Strömungen, ob man den jetzt anhängt oder nicht, wenn man die versucht, aus dem politischen Diskurs rauszudrängen über solche Wege, indem man den halt einfach den Geldhahn zudreht. Na, sie können ja am politischen Diskurs durchaus noch teilnehmen. Das ist ja, ja, nur, ich meine... Ja, natürlich. In der DDR gab es auch andere Parteien als die SED und die konnten sich offiziell in den politischen Diskurs einbringen. Also, ja, dieser Vergleich hinkt dann ja schon ein bisschen. Also, es ist ein überspitzter Vergleich, aber du weißt doch, worauf es ankommt. Es geht darum, dass wenn man permanent versucht, gewissen Kreisen in die Parade zu fahren, sei es mit solchen Sachen oder mit anderen, da kann man die hier 100 Stück aufzählen. Ja. Russland als Beispiel, die haben das NetzDG kopiert, weil sie das für eine gute Möglichkeit der Meinungseinschränkung halten. Ja, also beim NetzDG, ich bin mal sehr gespannt, was ab Januar passieren wird. Ne? Also ich denke, es wird nicht viel passieren. Schauen wir mal, was Facebook macht. Ich hätte aber gerne noch eine Antwort auf meine Frage. Also siehst du wirklich nicht, dass das problematisch ist für eine offene Debattenkultur in einer Demokratie, wenn Lobbygruppen es schaffen, über solche Programme und über solche Maßnahmen anderen Leuten Plattformen zu entziehen, auf denen sie sich äußern können? Siehst du da kein Problem? Ich denke, es kommt ganz stark drauf an, um welche Plattformen es sich handelt und welche Meinungen auf diesen Plattformen in welcher Form wie geäußert werden. Und da ist die Gratwanderung sicherlich ziemlich schwierig, das muss man ganz klar sagen, natürlich. Ich teile aber jetzt nicht die große Aufregung, die um diese Aktionen gemacht wird. Sicherlich kann man im Einzelfall kritisieren, ob jetzt Tichys Einblick da jetzt drunter fallen sollte oder nicht. Wie gesagt, meines Wissens nach hat er das ja da zurückgezogen. Aber es gibt eben Plattformen, die sich eindeutig aus bestimmter Meinungspropaganda, sage ich jetzt mal, betätigen und die extremst eindeutig in bestimmte Richtungen gehen und die Fake News verbreiten, ohne da irgendwie auch nur ansatzweise einigermaßen ausgewogen zu sein und so weiter. Und mein Mitleid mit denen, wenn die sich nicht so einfach mehr finanzieren können, ist ehrlich gesagt begrenzt. Ja, ja, genau, die gab es auf jeden Fall. Also ich meine, so Gorka und sowas, ne, aber man ist auch drüber gefreut, aber das ist dann sowas, ne, was auf Deutsch Gaffer heißt, so ein Boulevardmagazin, das kannst du dann auch irgendwie, wenn du bei den öffentlich-rechtlichen Medien arbeitest, da in deinem Twitter-Feed, dann retweeten den Quatsch, den die da so verbreiten und dann die Leute, die sich darüber aufregen. Du meinst den Gorka-Fall mit dem Wrestler, ne, mit diesem nackten Video? Nö, ich meine das ganze Gorka-Ding bei Gamergate vor allen Dingen, also... Ja, da bin ich jetzt nicht wirklich im Bilde, was da Das ist aber ein gutes Beispiel auf jeden Fall mit dem Wrestler, ja, warum die auch vor allen Dingen Doppelmoral natürlich haben und das die letzte Siffe ist, so was ich beim Twitter-Account von jemandem, der sich als richtiger Journalist bezeichnet und auch noch finanziert wird mit Rundfunkbeiträgen, um irgendwie objektive Berichterstattung zu machen oder so, da will ich so einen Dreck eigentlich nicht sehen, also. Aber das ist eine andere Frage. Und, also, aber eben nochmal zu dem ganzen Melden und so, ist halt eben noch so das Ding, dass es halt auch seit den Urzeiten des Internets, sobald man sich da irgendwo äußern konnte, Newsgroups und so ein Zeug, ne, Flame Wars gibt es halt auch schon immer. Das kriegen manche Leute nicht mit, aber wenn du irgendwie so, gerade wenn du so zwei Gruppen hast, die halt ideologisch so zwei Seiten irgendwie von Extremen sind, dann hast du das halt ganz gerne, dass sie sich dann halt gegenseitig dann da alles kaputt melden. Ne? Und an dem mir Punkt. Mir geht's ja einfach um die generelle Absage an unlautere Methoden im demokratischen Wettbewerb. Und ich finde, was da gemacht wurde, dass man versucht, da Leuten Geldhähne zuzudrehen und mit irgendwelchen Flagging-Aktionen und so weiter und so fort. Ich finde, das ist einfach ein Unding. Also wenn die von alleine kein Geld haben, um Gottes Willen, ist ja niemand gezwungen, irgendjemandem Geld zu geben. Und wenn auch die Werbetreibenden von alleine sagen, hey, pass mal auf, keine Ahnung, vor Kanal XY wollen wir bitte keine Werbung haben. Ja, das war halt schon teilweise auch so, ne? Also, aber es war natürlich auch viel mit Verleumdung. Also gerade bei YouTube hat diese Nummer halt angefangen mit dieser PewDiePie-Kontroverse, die ja nun vollkommen eine Verleumdung war vom Wall Street Journal. Ich hab halt Angst, dass die Leute, die andere verleumden, dass sie trotz NetzDG das weiterhin machen können, wenn sie denn nur zu den etablierten Spielern sozusagen in der Öffentlichkeit gehören. Das ja, wenn sie das richtige Narrativ haben. Genau, das ist das, wovor ich mich fürchte, dass du sozusagen, dass du, wenn du halt so klickige hörst, dass du halt trotzdem deinen Scheiß machen kannst. Also. Naja, also wir haben in Deutschland und Europa ja eine recht ausdifferenzierte Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht und Europäischen Gerichtshof, was die Pressefreiheit angeht und was wer wo wie wann berichten darf. Also was Caroline Urteil 1, 2 und 3, glaube ich, gibt es vom Bundesverfassungsgericht und ging ja bis zum EuGH hoch teilweise. Ich denke, dass das, was das Bundesverfassungsgericht in diesen Sachen geurteilt hat, schon sehr ordentlich ist und uns vor sehr vielen Mist schützen wird. Ja. Also klar kann irgendjemand rumjammern, der sich irgendwie verleumdet fühlt. Und wenn es dann muss man halt genau hinschauen, was da los war. Und dann, wie gesagt, Bundesverfassungsgericht hat dann ja Caroline auch mal Recht gegeben und auch mal nicht. Ja. Und ich denke, genau das ist ja ganz... Also das ist schon sehr ausdifferenziert, was da letztendlich vor Gericht passiert. Ja, das ist ja auch schon wieder so ein Pipifax-Fall, ne? Also wovon du jetzt redest, war das nochmal? Caroline, Prinzessin Caroline von Monaco. Da gab es mehrere Fälle, die bis vors Bundesverfassungsgericht gingen, wo es um Pressefreiheit versus Persönlichkeitsrecht ging. Und in einigen hat sie gewonnen und einigen verloren. Ging bis zum EuGH, Europäischen Gerichtshof. Ja. Ja, also ich kann dir halt eben, das Beispiel hatte ich dir schon mal genannt, von einem Spiegelredakteur, der da irgendwie nach Amerika fährt, um sich mit diesem Dave Rubin zu unterhalten, der ein englischsprachiger YouTuber ist und dann hinterher einen Artikel schreibt, den ich halt als ganz klare Verleumdung charakterisieren würde. Oder halt eben diese Sache vom Wall Street Journal, wo ich gerade geredet habe, wo sie sich da von diesem PewDiePie, was der erfolgreichste YouTuber überhaupt ist, den sich so viele Leute angucken, dass sie da nicht das reihen, dass das jeder, der sich die Videos von dem anguckt, das nicht weiß, dass das vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen ist. Und darauf basiert ja diese ganze Demonetarisierungswelle, die es bei YouTube danach gegeben hat, ne? Wo man dann irgendwie behauptet hat, dass irgendwie diese ganzen YouTuber da irgendwie alles Nazis wären und diese ganze Werbung auf dieser Plattform halt quasi daraus besteht, dass irgendwelche Firmen da Nazis dann damit bezuschussen. Und ja, das ist halt auch, das ist für mich ganz eindeutig schwarz und weiß. Da braucht kein EuGH oder sonst wie was irgendwie, das hat auch nichts mit Fühlen zu tun. Ich gucke mir dieses Video an und ich lese mir diesen Beitrag durch und weiß ich Bescheid. Das Problem, was ich auch sehe, ist, also, guck mal, selbst wenn du die Möglichkeit hast, dann, ja, okay, mein Beitrag wurde zu Unrecht gelöscht und dann kann ich vor irgendwelche Gerichte ziehen und kann mir das wiederholen. Das ändert nichts darin, daran, dass in dem Augenblick die Diskussion im Arsch ist. Weil ich mein Recht, mich zu äußern, in dem Augenblick nicht mehr unbeschwert wahrnehmen kann. Weil erstmal, dass die Gefahr besteht, dass irgendein Unternehmen aus Angst, es könnte sich jetzt im Augenblick um etwas handeln, was uns Ärger einbringt, wird es lieber erstmal weggenommen als nicht. Ja, und dann habe ich nichts davon, wenn eine Woche später das wieder da ist. Aber bis dahin ist die Diskussion, du weißt selber, wie schnelllebig Twitter ist oder Facebook in seinen Diskussionen. Bis dahin ist es weg. Also, wie gesagt, das ist ja einer der Gründe, warum ich der Ansicht bin, dass Paragraph 10 Telemediengesetz da in dieser Hinsicht überarbeitet gehört und da eine Stärkung der Meinungsfreiheit dringend notwendig ist, weil eben Plattformbetreiber, der kleine Forenbetreiber, dann eben schnell irgendwas löscht, weil er Angst hat, verklagt zu werden. Ja, aber ist dir denn bewusst, was das für eine Belastung für die Gerichte bedeutet? Wenn die sich in Zukunft, bei jedem Flame War, Ja, wo ich sich denke mal in irgendwelche diesem Leute Fall dann schon. Also gegenseitig die Sachen wegflängen. vielleicht sagst du noch mal Paragraph 10 Telemediengesetz, das ist quasi dieses, dass man dafür Sorge tragen muss, dass da auf dem eigenen Kram, soweit man Kenntnis Nein. davon hat. Nein, also es gibt kein, es, nach deutschem und europäischem Recht ist es so, dass man als Plattformbetreiber nicht für Inhalte von Dritten haftet. Also sprich, wenn ich jetzt eine Webseite betreibe oder auf meinen Webseiten, wo die Nutzer Sachen schreiben können, hafte ich nicht, wenn da einer zum Beispiel euch beleidigt oder Urheberrechtsverletzungen begeht oder weiß der Geier was macht, was rechtswidrig ist. Allerdings, sobald ich Kenntnis von einem konkreten Fall habe, muss ich handeln. Bei Ja, Urheberrechtssachen also geht heißt es es sogar das noch doch. weiter. Sobald ich Kenntnis habe, muss ich es entweder löschen oder hafte dafür. Und das ist unter Umständen ein großes Problem. Ja, weil als Plattformbetreiber ich natürlich, wenn mir einer androht, ich verklag dich, wenn du das nicht löschst, und wenn ich keine Ahnung habe oder relativ wenig Ahnung habe oder einfach das Risiko vermeiden möchte, dann lösche ich das halt dann. So. Natürlich ist Paragraph 10, also diese Haftungsprivilegierung in Paragraph 10 Telemediengesetz, von der ich eben gesprochen habe, ein großer Fortschritt gegenüber dem, was vorher war. Nämlich, da gab es immer die Diskussion über Forenhaftung und so weiter. Da gab es ganz skurrile Gerichtsurteile, die dann meistens in der nächsten Instanz aufgehoben wurden. Aber trotzdem gab es eine sehr große Unsicherheit. Das heißt, es hat sehr vieles entschärft. Aber es gibt natürlich immer noch das Problem, dass man als Plattformbetreiber schneller löscht, als es eigentlich sinnvoll ist. Ja, und ich bin da relativ entspannt auf meinen Plattformen und ich kann auch relativ gut beurteilen gegenüber manch anderem kleinen Plattformbetreiber, ob das jetzt rechtswidrig ist oder nicht und ob ich das jetzt löschen muss oder nicht. Aber viele löschen halt ratzfatz irgendwas aus Sachen, wo ich sage, hey, das ist nachvollziehbar, dass der das jetzt löscht, weil er halt keinen Bock hat, darauf jetzt ein Gerichtsverfahren sich an den Hals zu kriegen. Kann ich nochmal eine Frage stellen? Ja. Also wenn du sagst, so im Groben und Ganzen, auch wenn da jetzt einzelne Punkte jetzt nicht so deinem Gusto entsprechen, im Groben und Ganzen, NetzDG geht schon klar. Ist dir bewusst, beziehungsweise bedenkst du dabei auch, dass so ein Gesetz, wenn es erstmal da ist, dass es dann da ist und dass sich auch eine Regierung oder auch eine Regierungszusammensetzung mal ändern kann. Und wenn du jetzt mal ein paar Jahre weiter denkst, würdest du dieselbe Gelassenheit an den Tag legen, wenn du, jetzt nur als Beispiel, wenn du, was weiß ich, in 12 Jahren oder weiß der Geier was, eine Regierungsbeteiligung der AfD hättest, würdest du dann, und die dann an Stellen wären, wo die mit solchen Gesetzen auch arbeiten können, würdest du dann dieselbe Gelassenheit an den Tag legen? Die können ja das Gesetz auch machen. Also, ne, also das Gesetz können sie so oder so machen. Also, was ich gerade erklärt habe, war 10 Telemedien. Das war aber nicht meine Frage gewesen. Ja, also. Also, wenn das Narrativ in der Öffentlichkeit mehr von der AfD geprägt wäre als von der SPD, würdest du dann der Verabschiedung dieses Gesetzes mit derselben Gelassenheit entgegenblicken? Ich würde das Gesetz beim gleichen Inhalt ganz genauso bewerten, ja. Was ich gerade gesagt habe, ist § 10 Telemediengesetz, wo ich sage, in diesem Bereich gäbe es Verbesserungsbedarf, das den Plattformbetreiber schützt, zum einen, aber auch denjenigen, der seine Meinung äußert oder der einen Beitrag schreibt. Und da hätte das NetzDG die Chance geboten, da eine deutliche Verbesserung zu erwirken, die leider versäumt wurde. Ja, so. Und ansonsten beim NetzDG, wie gesagt, das sehe ich zum Beispiel als einen Punkt, den man hätte machen können. Ansonsten bin ich ja relativ entspannt. Ich glaube nicht, dass es zu Bußgeldern für irgendjemand kommen wird. Ich denke auch nicht, dass es zu erhöhten Löschsachen kommen wird. Wenn Facebook einfach mal alles löscht, was gemeldet wird, dann sind sie meines Erachtens bußgeldpflichtig. Das mag vielleicht irgendjemand anders sehen. Muss man dann halt mal abwarten. War wohl mit der Union nicht mehr machbar, so wie ich gehört habe. Ich bin da ja in der Zwischenzeit draußen und weiß nicht, wie die Verhandlungen im Detail abliefen. Und ich meine, das NetzDG ist wie fast jedes Gesetz, was irgendwie einen neuen Bereich betritt. Man muss dann halt mal gucken, wie sich es entwickelt und dann irgendwie nachsteuern. Das ist ganz, ganz normal. Ja, das ist in jedem Bereich. Als Softwareentwickler. Die Grünen haben ja auch schon in Form von Frau Künast klargemacht, dass sie da gerne nachsteuern würden und dass gerade auch nicht strafbare Inhalte. Es gibt das ist aber eindeutig nicht verfassungsgemäß. Über die EU ähnliche Dinge durchzusetzen, da haben wir ja auch schon einige Streams gemacht mit Papieren der EU, die auch sagen, Feminismuskritik müsste eigentlich dann auch vielleicht Rassismus gleichgestellt werden und solcher Scheiß. Also da sollen sie probieren, aber das wird vom Bundesverfassungsgericht keinen Bestand haben, ganz einfach. Also da bin ich, da reg ich mich dann auf, wenn es soweit ist. Jetzt, solange da irgendwelche internen Papiere sind, sage ich, ja, macht mal schön. Ja, aber da hätte man auch sagen können, dann warten wir einfach mal, bis einer von einem Hass-Tweet tot umfällt und dann machen wir ein NetzDG. Also das ja, wie gesagt, das NetzDG geht nicht um Hass, sondern es geht um. Natürlich geht es auch um Hass, weil Inhalte. Wenn ich jemanden beleidige, dann kann ich das natürlich auch aus Hass tun. Ja, gut, klar. Ja, gut. Also vor allem, warum ist dann die komplette mediale Diskussion um das NetzDG, um den Begriff Hate Speech geführt worden, wenn es darum eigentlich nicht geht? Ja, und ich glaube, es war auch die Überschrift sogar bei der einen Lesung davon auf der Bundestagsseite, dass das ein Gesetz häufig gegen Hasskommentare wäre. Also. Wollte ich gerade sagen, es war doch immer von einem Gesetz gegen Hasskommentare die Rede. Und deswegen hat das auch so eine große Zustimmung gehabt in der Bevölkerung, weil den Leuten halt das verkauft worden ist als was es gar nicht war. Ich meine, klar, es ist häufig so, dass Sachen, die in der Öffentlichkeit mit anderen Begriffen diskutiert werden, als es letztendlich ist. Es ist halt de facto also auf so. Der Seite, wo das Gesetz veröffentlicht wird, also die finalen Änderungen, da steht auch Hasskriminalität im Netz, dass es darum ging. Ja, Hasskriminalität, genau. Aber nicht Hate Speech. Ne? Also das ist Hate Crime und Hate Speech sind zwei verschiedene Sachen. So wie die Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront. Ja. Außerdem also haben wir in Deutschland den Begriff Crime oder Hassverbrechen nicht. Den gibt's nein, das eine ist im übertragenen Sinne, ich hasse dich und das andere ist, du bist ein Arschloch. Und Ich hasse dich ist eine Meinungsäußerung und du bist ein Arschloch ist eben eine Beleidigung. Ob man die jetzt verfolgen will oder nicht, sei jetzt mal ganz dahingestellt, aber das ist jetzt mal ein ja, aber im NetzDG überlässt du genau dieses, das sei dahingestellt und ob man das verfolgen will oder nicht, überlässt du Dritten, nämlich denen, die den Beitrag melden und im Zweifelsfall überhaupt nicht selber betroffen sind, sondern ihn nur melden, weil sie einer gewissen Gesinnung oder einer gewissen Religionsgemeinschaft anhängen. Das ist zum Beispiel ein Problem, ja. Also wie gesagt, ich bin ja kein Fan vom NetzDG, also nur ich... Ja, ich, aber also ich würde genau... Ich würde ähnlich engagiert gegen das NetzDG opponieren, wenn ich jetzt eine Truppe von 3-4 Leuten im Gespräch hätte, die das voll geil finden. Ja? Also das ist halt das Schwierige in der Politik, dass man Sachen doof und gut gleichzeitig finden kann, oder Teile doof, Teile gut, und man muss halt ganz viele Sachen abwägen. Es ist halt nicht so irgendwie ganz schwarz-weiß, dass man sagt, ey, das ist voll die Scheiße, sondern in diesem Falle sehe ich halt positive Sachen und negative Sachen. Jetzt müssen wir halt. Ja, aber ist ein Gesetz nicht eigentlich dafür da, dass man es halt dann, wenn man sich nicht so ganz einig ist und man sieht gute Sachen und schlechte Sachen und 8 von 10 Sachverständigen sagen, da ist auf jeden Fall was zu ändern dran, ist es dann eine gute Idee, sowas dann einfach übers Knie zu brechen und durchzuprügeln, weil der kleine Napoleon aus dem Saarland noch einen Stern auf seiner Uniform haben will? Beim NetzDG wurden ja die Sachen, die kritisiert wurden, entsprechend angepasst. Zum Beispiel, dass das in Paragraph 5 NetzDG reinkam, diese Ansprechpartner war ein Kritikpunkt, der kam mit rein, und es gab noch ein paar andere Punkte, die mit reinkamen. Ja, also ich persönlich denke, man hätte sich mit dem NetzDG einfach noch ein Jahr mehr Zeit nehmen müssen. Ja, und das war nämlich der Punkt, wo die Leute Panik geschoben haben und das auch im Plenum erzählt wurde, dieses große Fake News Problem. Das Problem ist einfach, alles, was nicht vor Ende der Legislaturperiode verabschiedet ist, geht wieder ganz von vorne los. Das heißt, der gesamte Gesetzgebungsprozess muss von vorne losgehen. Ja, also meistens haben sie sich den Kram überhaupt erst rausgezogen, nach dieser ganzen Panik mit dem mit Brexit und der Trump-Wahl. Da hieß es dann plötzlich, die Geschichte war schon früher. Es wurde auf jeden Fall gesagt, dass man sich ja jetzt über Wahlbeeinflussung Gedanken machen müsste. Und deswegen müsste man jetzt unbedingt dieses Gesetz machen. Also das ist auf jeden Fall... Nein, die Diskussion, da war ich ja noch tätig für die Saskia Esken, für alle, die eben zugeschaut haben. Ich war früher mal einen Tag die Woche für eine Bundestagsabgeordnete der SPD tätig und habe die in netzpolitischen Fragen ein bisschen beraten. Die Diskussion um das gesamte Thema ist mindestens seit 2013 da. Und das ist halt eine sehr langwierige Sache, so, ne, diese Diskussion. Und die Argumentation, warum es jetzt durchgezogen wurde, wie gesagt, nochmal, meine Meinung ist, man hätte sich da einfach nochmal ein Jahr Zeit nehmen müssen, um zu gucken, was man in welche Richtung, wie und überhaupt und sinnvoll, bla bla bla. Aber die Argumentation ist eben, wenn wir es jetzt nicht machen, dann dauert es mindestens 2-3 Jahre. Weil, hätte ich nicht schlimm gefunden. Ja, gut, klar, kann man so und so sehen. Aber, ich hoffe, dass es noch gibt wird vom Bundesverfassungsgericht oder auf EU-Ebene. Ich glaube nicht, dass es vom Bundesverfassungsgericht gekippt wird. Das ist aller juristischen Einschätzungen, die in den ersten Entwürfen gesagt haben, dass es verfassungswidrig, sagen, dass es verfassungsgemäß ist. Wie gesagt, ich bin ja in der Gruppe der NetzDG-Gegner mit drin, und da haben wir ja auch ein paar Sachen diskutiert. Es sind auch einige wieder ausgestiegen, muss man sagen. Nachdem die letzten Änderungen drin waren, sind mehrere ausgestiegen und haben gesagt, jetzt, so wie es ist, finden wir es nicht toll, können es aber mittragen, so mehr oder weniger, sodass sie die letzte Pressemeldung nicht mehr mitgetragen haben. Kann man so und so sehen. Also allgemein vielleicht mal, um wieder von dem NetzDG wegzukommen und mal allgemein politisch zu reden. Ich denke, man sollte weniger aufgeregt an die ganzen Sachen rangehen und weniger denken, oh, die in Berlin, die versuchen uns irgendwas Böses zu machen. Das mag in wenigen, ganz seltenen Einzelfällen tatsächlich mal sein, aber die meisten Abgeordneten in Berlin oder auch in den Landtagen versuchen, eine ordentliche Arbeit zu machen. Ja, und das mag einem nicht immer gefallen, dafür gibt es ja verschiedene Parteien. Ne? Also mir gefällt zum Beispiel nicht, was... Aber nee, da muss ich dann direkt mal kommen mit diesen Sachen, die wir uns angeguckt haben. Jetzt hier wieder alleine diese Zustimmung zu der Istanbul-Konvention und diese Sexualstrafrechtsgeschichten, wo man sich dann darauf beruft, dass ja irgendwie die Zivilgesellschaft, das ist halt so der variable Name halt für die Frauenverbände, dass die das halt gut finden und deswegen muss das unbedingt geschehen und solche Dinge. Und da wird sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Also ich habe dieser Begriff Istanbul-Konvention ist in sämtlichen Medienberichten immer nur gefallen als Wort, was man irgendwo eingebaut hat, um zu sagen, wir müssen das jetzt machen, weil das da irgendwie drinsteht und so. Und was da so die inhaltlichen Dinge sind, da hat sich überhaupt niemand Gedanken drüber gemacht. Und diese Debatte, die dazu gelaufen ist, fand ich absolut unterirdisch. Also das mag ja sein, dass das alles da nur irgendwie Gelaber ist, so für die Öffentlichkeit oder für die Klientel, die da irgendwie meinen zu bedienen. Aber in diesen Punkten, da muss ich ganz klar sagen, sehe ich meine Interessen überhaupt nicht vertreten. Ganz im Gegenteil, da sehe ich gegen meine Interessen aktiv gearbeitet. Und das sind auch alles langwierige Projekte, die schon eine Weile laufen und wo auch das Ende noch nicht in Sicht ist, weil dann da natürlich auch wieder die entsprechenden Akteure alle gleich sagen, ja, jetzt haben wir Nein heißt Nein, als nächstes brauchen wir Ja heißt Ja und lauter so ein Kram. Und da sehe ich auch in Zukunft keine Verbesserung. Also das sehe ich leider nicht so, dass das nur Einzelfälle sind und dass das alles nur halb so schlimm ist. Das mag in manchen Punkten sicherlich stimmen, teilweise, und wir haben das ja hier auch behandelt, gerade zum NetzDG, dass da auch Quatsch drüber erzählt wurde von Leuten, die dann da irgendwie, so die große Verschwörung irgendwie wittern. Aber ja, wir haben uns halt beschränkt auf die Sachen, die wir lesen konnten und die Aussagen, die dazu getroffen worden sind. Das Interessante oder Wichtige an der Politik ist ja, dass Politik aus dem Wettstreit der Meinungen besteht. Ja, und man kann das ja alles, egal um welches Thema es geht. Kommen wir mal von dem konkreten Thema weg ins Abstrakte. Man kann jede Gesetzesvorlage, jede Initiative, jeden Beschluss für schlecht halten und irgendwas anderes wollen, ja. Istanbul-Konvention kenne ich mich nicht aus. Es ist aber ein Unterschied, ob ein Gesetzesentwurf, also ob ich einen Gesetzesentwurf schlecht finde oder ob ein Gesetzesentwurf eventuell dazu beiträgt, dass genau dieser freie Marktplatz der Ideen, wie du ihn gerade beschrieben hast, halt Einschränkungen erfahren kann. Und wir brauchen auch gar nicht so weit zu gehen, dass wir das bis zur Istanbul-Konvention runterbrechen. Gender Mainstreaming in allen gesellschaftlichen Bereichen. Das hat keiner bestellt. Und ich kann dir versichern, das will auch eine Mehrheit der Bevölkerung nicht, aber es wird trotzdem gnadenlos durchgezogen. Sternchen, Unterstriche, Unisex-Toiletten, dieser ganze Mist, mit dem sich unsere Politik einen viel zu großen Teil ihrer Zeit beschäftigt. Das wird alles durchgesetzt und ich sag dir, niemand möchte das, außer den Leuten, die davon leben. Also die Sozialwissenschaften und die NGOs. Niemand möchte das. Ach, ich kenne Leute, die sind für diese Sternchen, die leben nicht davon, aber die sind für Gender-Sternchen, Gender-Gap. Was ist denn aktuell gerade in? Ja, meine Güte, ich finde das nicht toll. Sollen die aber wollen? Ich weigere mich meistens, irgendwelche Gender-Gap oder Gender-Sternchen-Spielchen. Ja, in Kanada gibt es ein Gesetz, wenn du nicht die richtigen Pronomen benutzt für den Transsexuellen oder was auch immer für ein Gender er sich ausgesucht hat, dann kannst du dafür belangt werden. Das könnte so laufen. Da steht aber, ja, man muss ja fairerweise sagen, dass das natürlich so in dem Gesetz nicht formuliert ist. Das ist halt auch wieder einer von diesen Punkten, die halt so ausgelegt werden könnten. Und wo aber halt eben dem Missbrauch dann so ein bisschen die Tür halt geöffnet ist, weil man kann das halt so auslegen. Oder ich sag mal jetzt abhängig mal ab von den Sternchen, so Sachen wie dieser Kampf gegen Stereotypen, der da auch mitläuft, wo man dann irgendwie gegen Werbung, sexistische Werbung irgendwie vorgeht. Also wie viele Leute, die jetzt nicht irgendwie Aktivisten gegen sexistische Werbung sind, interessieren sich dafür, dass man keine schönen Frauen mehr irgendwo aufhängen darf. Also ich glaube, das sind auch eher weniger, aber zum Beispiel bei den Grünen oder in der SPD haben die scheinbar auf jeden Fall in der Politik Leute, die ihr Thema wichtig finden und das dann über alle Maßen dann durchsetzen. Ne? Also sowas, das finde ich dann, also das ist einer von diesen Punkten, wo ja, sich das so ein bisschen im Alltag zeigt. Du wirst bei allen Themen immer jemand finden, der irgendwas wichtig findet. Wichtige Sachen, unwichtige Sachen aus unserer Sicht oder doofe Sachen oder was auch immer, kann man im Einzelfall immer gerne darüber diskutieren. Ich habe auch jetzt nichts gegen Unisex-Toiletten. Meine Güte, es stört mich in keinster Weise. Ja, deswegen wollte ich davon jetzt ja auch gerade ein bisschen weg, nämlich auf diese Werbungsgeschichte, was meines Erachtens nach ein ganz klares Freiheitsthema ist. Und ehrlich gesagt finde ich zum Beispiel, wenn Kinderspielsachen für Rosa für Mädchen und Blau für Jungs und umgekehrt, finde ich gruselig. Ich habe eine Tochter, die ist 10,5 Jahre alt und die interessiert sich einen Scheiß für irgendwelche rosa Kinderspielzeugsachen. Ja, aber warum ist das Politik, ist meine Frage dazu gleich. Nein, darüber kann man sich ärgern. Das ist eigentlich in der Politik, mag sich auch irgendjemand drüber aufregen, aber ich sehe da jetzt keinen Gesetzgebungsbedarf. Ja. Aber es wird doch, aber das ist doch genau das, was ich gesagt habe. Es wird eine viel zu große Zeit auf diese Probleme verwendet. Ich sage immer, als wenn wir keine anderen Probleme hätten. Wir haben galoppierende Probleme in allen gesellschaftlichen Bereichen und wir lassen es zu, dass unsere politische Klasse sich tatsächlich mit so einem Kackdreck befasst. Und wir füttern auch noch NGOs, die dagegen kämpfen, mit Geld, das uns am Ende in der Kasse fehlt. Das kann doch nicht sein. Naja, also letztendlich passiert da ja nicht wirklich viel. Also mir ist jetzt auch kein Gesetz. 100 Millionen Euro Fördergelder findest du nicht viel für Demokratieleben. Ich habe jetzt keine Kenntnisse, wo genau wie viele Millionen, müsste man sich jetzt im Einzelfall genau anschauen. Ja, also die Demokratie. Hey, ich bin kein Experte für Gender, irgendwelche. Ja, dann lass mich nur mal kurz sagen, wie wir jetzt auf diese Verknüpfung kommen. Also wir haben uns ja halt dieses Papier halt eben durchgelesen von dieser Demokratie-Leben-Initiative, die halt mit 100 Millionen Euro vom Familienministerium ausgestattet ist. Das ist halt das Geld, also jetzt für alle diese Projekte, die halt machen. Und in diesem Papier steht halt eben drin, dass diese Gender-Perspektive halt eben integraler Bestandteil davon ist. Also wenn man diesen Punkt nicht erfüllt, dann steht man quasi, dann hat man halt keine Möglichkeit, überhaupt ein Projekt irgendwie zu machen unter diesem Label. Also das war jetzt, da brauchst du dich jetzt nicht zu äußern oder so, aber das ist halt eben das, was dieses Papier vom Familienministerium halt sagt. Ja, also ich kenne jetzt dieses Ding nicht im konkreten Falle. Was ich jetzt allgemein kenne, ist, dass es viele Sachen gibt, die sagen eben, dass Gleichberechtigung von Mann und Frau wichtig ist und so weiter. Habe ich in keinster Weise was dagegen, im Gegenteil. Ja, aber dann wird das definiert. Dann wird es nämlich definiert. Das hört ja dabei nicht auf, weil da hat niemand was dagegen. Da hat hier auch niemand was dagegen. Eben, aber wenn ich dann eben in der Istanbul-Konvention halt eben lese, dass halt eben irgendwie die Bekämpfung von Stereotypen das Gleiche ist wie die Bekämpfung von Gewalt, weil ja diese Stereotypen nach deren Aussage dazu führen, dass halt eben Gewalt erfahren wird, und zwar halt eben Gewalt, die von Männern kommt und natürlich dann an Frauen geht, weil das ist halt die Einschätzung, die Damen und Herren da treffen, dann sage ich mir halt eben, das ist irre meines Erachtens nach, und wenn damit Politik gemacht wird, und damit wird Politik gemacht, dann wird auf jeden Fall nicht Politik in meinem Interesse gemacht. Ja, also das ist jetzt kein Thema, und als Mann vielleicht sowieso schon mal nicht, aber kein Thema, mit dem ich mich jetzt irgendwie näher beschäftige. Ich denke, es wird in allgemein wird häufig, die Sachen werden nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden oder so ähnlich, gibt es ein Sprichwort, ja, und das gilt hier auch ein bisschen. Nee, das gilt da leider nicht, weil wir halt schon links und rechts sehen, wie Subkulturen diesem ganzen Wahn zum Opfer fallen. Also wir sehen es noch nicht auf der politischen Ebene, aber wir haben es gesehen in den Kreisen von Rollenspielern, in den Kreisen von Schriftstellern, in den Kreisen von Filmemachern, wie sich diese ganze Gender- und Scheißgeschichte da immer weiter durchgefressen hat und schon Leute ihre Piratenpartei hat. Und dieser ganze Mist hier, siehe Shirtgate und wie hieß der Mister hier aus England, der seinen Uni-Job verloren hat, weil er angeblich einen sexistischen Witz gemacht hat. Solche Sachen sind ja, also auf der politischen Ebene ja auch, weil um diese Istanbul-Konvention allein zu erfüllen, haben wir ja schon diverse Dinge geändert, zum Beispiel das Sexualstrafrecht. Obwohl da ja auch schon selbst die Leute, die der Meinung waren, dass diese Istanbul-Konvention jetzt nicht unbedingt schlecht ist, wie zum Beispiel Frau Lauthauser-Schnarrenberger, ja auch meinte eigentlich, als sie noch dafür verantwortlich war als Justizministerin, dass es da keine Änderung bedarf. Also da gibt es halt eben auch Natürlich entsprechende Unterschiede. Wobei ich jetzt auch mal fairerweise sagen muss, also ich glaube, wir überrollen jetzt unseren Gast auch gerade ein bisschen mit einer Flut an Informationen und auch. Ja, das liegt natürlich auch immer so daran, weil wir halt diese Sachen. Ich hab kein Problem, mit allem möglichen Zeug zu diskutieren. Ich bin halt in keinster Weise ein Experte für diese ganze Feminismus. Und das ist der springende Punkt. Ich glaube, wir haben dich da einfach gerade auf den falschen Fuß erwischt. Ich muss an der Stelle auch mal ganz kurz sagen, weil zwischendurch halt auch relativ witzig geworden ist. Also von meiner Seite aus finde ich es einfach auch erstmal toll, dass du hier bist, und du hast meinen höchsten Respekt, dass du durch die Knochenmühle hier durchgehst. Ne? Weil alleine mit Vieren ist halt immer nicht so einfach, vor allen Dingen, wenn man wenn man verschiedene Positionen hat. Nur das mal so zwischendurch von meiner Seite. Ja, danke. Ich meine, eine Diskussion, die irgendwie lasch ist, bringt ja auch nichts. Kann ich gleich noch ein Beispiel sagen? Ich fange damit an, und dann will ich noch eine Kurzsache zu der Feminismus-Sache sagen, die mich jetzt zum Beispiel auch stört. Aber ich hatte mal zu Netzsperrenzeiten ein Telefoninterview mit einem Zeitredakteur. Ich weiß nicht, ob es der Wefing war oder irgendein anderer. Da ging es um Zensosula halt. Und der hat mich überhaupt so gut wie nichts Kritisches gefragt. Sondern einfach nur, ich weiß nicht mehr, irgendwelches Bla. Was soll ich dem dann sagen, wenn ich noch nicht mal weiß, auf welchem Kenntnisstand er ist und welche Sachen er an Zensosula toll findet und so weiter. Ja, und nachher kam halt ein Scheißartikel raus. Wenn mich jemand irgendwas Kritisches gefragt hat oder irgendwie ähnlich war, dann war ich immer froh, weil dann konnte ich sehr schön entsprechend antworten. Also ich persönlich bin immer froh über kritische Fragen. Von daher keine Panik, es ist alles in Ordnung. Naja, aber das ist gerade ein bisschen zu verkommen. Und was denkst du dazu? Und was ist deine Meinung dazu? Ja, das sehe ich noch nicht mal so, ehrlich gesagt. Also wir haben Ein Punkt will ich noch zu Feminismus sagen. Ich war mal bei der Heinrich-Böll-Stiftung, also der grünen Stiftung, in einer zivilgesellschaftlichen Gruppe drin, und da ging es darum, Vertreter zu wählen, die dann auch mit der Bundesregierung ein paar Sachen verhandeln konnten. Und wie es bei den Grünen eben üblich ist, auch bei der Heinrich-Böll-Stiftung ist es eben so, dass Platz 1 und jeder ungerade Platz für eine Frau reserviert ist. Und jetzt war es halt so, es gab einen sehr guten Mann meines Erachtens in dieser Gruppe, der dann irgendwie das Pech hatte, nicht auf Platz 2 gewählt zu werden, weil auch eine nicht schlechte Frau auf Platz 2 gewählt wurde. Und auf Platz 3 war dann eben auch wieder zwangsweise eine Frau. Und das Dumme war, er war dann auf Platz 4, aber nur die ersten 3 Plätze konnten offiziell mit der Bundesregierung in die Verhandlungen gehen. Das zum Beispiel zeigt halt, dass es manchmal auch einfach doof sein kann, dass man das toll finden würde, ja, für die Leute, die es toll finden, dass es dann aber dafür sorgt, dass kompetente, gute Leute irgendwie rausgekickt werden. In diesem Falle war es dann so, dass immer eine der 3 Frauen nicht dabei war und er dann dabei sein konnte als Aufrücker. In der Praxis hat es dann keine Auswirkungen gehabt, aber mich hatte das damals ich fand das sehr ärgerlich, muss ich sagen, weil ich ihn halt für extrem kompetent gehalten habe. Und man muss halt immer gucken, was für Auswirkungen solche Sachen haben. Auf der anderen Seite habe ich jetzt erstmal nichts dagegen, dass für Gleichberechtigung und mehr Frauenrechte, bla bla bla, vor allen Dingen da, wo es notwendig ist, gekämpft wird. Aber wo ist es denn notwendig? Wo ist es denn notwendig in deinen Augen? Es gibt sicherlich diverse Länder in der Welt, wo es notwendig ist. Ja. Aber so speziell in Deutschland. Da sind wir in Deutschland sicherlich ganz gut. Es gibt ja immer noch die diversen Studien, die eine Ungleichheit bei der Bezahlung feststellen, auch wenn rausgerechnet wird, dass unterschiedliche Jobs und unterschiedliche Arbeitszeiten und so drin sind. Ich denke, da wäre es gut, zu mehr Gleichberechtigung zu kommen. Und ich denke auch, dass mehr Frauen in der Politik gut werden oder mehr Frauen in der Informatik. Bei meinem Kunden zum Beispiel sind wir in einer Abteilung mit, wie viel, alle 3 Standorte, keine Ahnung, 20 Männern, ist jetzt gerade mal eine Frau da. Ja, ist sicherlich auch für ein Team gut, wenn das mal ein bisschen mehr gemischt ist. Und nicht nur eine. Da bist du aber gerade heftig am Triggerbaum. Ja, ich meine, Es ist ja immer die Frage, muss man dann dafür jemand diskriminieren oder kann man bei der Einstellung einfach nicht ganz normal gucken, dass man einfach beide berichten? Wie erklärst du denn dann Nahles oder Schwesig? Ja, also ich würde es mal ganz anders sagen. Ich meine, wie erklärst du, dass es diese Unterschiede jetzt so halt schon gibt? Also ich meine, die einzige Erklärung, die es ja quasi gäbe, ist, dass jetzt diskriminiert wird, weil es gibt diese Unterschiede halt und da würde ich halt widersprechen. Also das denke ich nicht. Ich denke, die Unterschiede, die wir jetzt haben, sind halt die Unterschiede, die man hat in der Gesellschaft halt, wo die Leute sich ihren Job selber aussuchen können. Ich arbeite ja auch in der IT und ich habe auch nur wenige Kolleginnen, und die arbeiten auch nicht lange, also die sind alle Teilzeit beschäftigt da und das liegt nicht daran, weil die irgendwer dazu gezwungen hat oder so, die werden mit Kusshand genommen und die werden eigentlich angefleht, dass sie Vollzeit arbeiten, aber die möchten das halt nicht und dann wird denen das wird sich da verbogen, dass man denen das auch noch ermöglichen kann und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, und aber ich sehe halt eben ja, aber jeder, der mir irgendwie erzählen will, wir brauchen jetzt irgendwie den politischen Willen, um die Leute irgendwie dazu zu zwingen oder dazu anzuregen oder wie auch immer, dass es da Parität gibt, das halte ich halt auch wieder für fehlgeleitet, auch wegen den Gründen, die du gerade angeführt hast. Ja, da kann man im Einzelfall immer drüber diskutieren. Also ich meine, ich halte es jetzt nicht für schlecht, Frauen und Mädchen für technische Berufe zu interessieren, zum Beispiel. Ja, ich habe bei unserer Tochter gesehen, ohne dass wir sie dazu irgendwas zwingen, interessiert sie sich eben auch für solche Sachen. Ja, also ja. Umgekehrt, ich finde es nicht gut, Kinder in stereotype Rollen reinzuzwingen und zu sagen, Mädchen müssen mit Puppen spielen. Ja, ich glaube auch nicht, dass die Leute das tun. Also ich meine, sogar die Birgit Keller hat ja irgendwie gemeint, dass sie früher irgendwie sich gedacht hat, so ja, hier von wegen da arbeite ich jetzt nicht drauf hin oder so. Und dann haben die Kinder es dann aber doch gewollt. Sicher, andere Kinder sind da anders. Also meine Schwester war zum Beispiel auch nicht so ein typisches Mädchen. Das ist halt so, ne? Oder meine Arbeitskolleginnen halt, die haben halt auch diesen Job halt ergriffen. Und außerdem also, es gibt solche und solche, es gibt aber natürlich auch Familien oder Großeltern oder was auch immer, die denen halt immer rosa Sachen schenken, so ungefähr jetzt mal. Ne? Ja, und darunter leiden die ihr Leben lang. Die erholen sich davon nie wieder. Also, ich habe auch schon mal in der Grundschule dann lernen, was Analsex ist. Das ist zum Beispiel, also ich habe ja sehr stark, ich habe in meinem anderen YouTube-Kanal, in meinem normalen Alba-Freude-YouTube-Kanal, die Bildungsplan-Gegner hier in Baden-Württemberg, die sich ja sehr intensiv gegen diese Themen wenden, beobachtet und interviewt und habe mir da die ganzen Sachen angeschaut. Und was da an Vorstellungen in den Köpfen von diesen Leuten, inklusive Birgit Keller und Co. herumschwebt, ist einfach... Du meinst, es ist diesen komischen Sexualbaukasten? Ist einfach nur abenteuerlich. Die behaupten, im Kindergarten gäbe es Sexspiele mit Dildo und Analsex. Das ist Unfug. Nicht im Kindergarten, nö, aber ab was weiß ich. Da war doch dieser Sexbaukasten im Gespräch. Ja, es gibt solche Koffer, die irgendwo im Gespräch sind, die aber 10-mal harmloser sind als Birgit Keller und Co. Also gerne wird da drin kein Puff für alle geplant mit Schulkindern? Nein, wird wo habe ich das? Also das ist dann alles... Ja, das ist halt Propagandazeug von dieser Ecke der Leute. Ich meine, es gibt... Können wir darauf bitte die ARD-Faktenchecker ansetzen? Was ist mit dem Sexkoffer? Ja, also ich kann dazu halt auch eben nur sagen, dass ich ja damals im Bundestag war und die da irgendwie dieses Ding vorgestellt haben und das war halt auch so eine Stereotypengeschichte, die sie da irgendwie bekämpfen wollten. Und ich bin da auch skeptisch auf jeden Fall bei solchen Meldungen mit Puffplanen und so weiter und so fort. Ja, weil es natürlich irgendwie Leute gibt, die sowas dann da gleich irgendwie reinlesen. Ja, aber auf der anderen Seite bin ich auch nicht davon überzeugt, dass irgendwie die Schule den Leuten Toleranz vor irgendwas beibringen muss unbedingt, weil im Endeffekt kann das ja sowieso nur aus den Menschen selber irgendwie rauskommen und das kommt auch irgendwie aus der gelebten Praxis so. Ich meine, wir sind ja hier in Deutschland, wir sind ja nicht abgeschottet. Heutzutage hat jeder irgendwie ein Handy in der Tasche, wo man mit irgendwelchen Leuten reden kann, die sonst wo auf der Welt irgendwie leben. Und ich sehe halt diese Notwendigkeit auch überhaupt gar nicht, irgendwie den Leuten beizubringen, dass das jetzt nicht schlimm ist, irgendwie homosexuell zu sein oder so. Wie mir hat das früher in der Schule auch keiner explizit irgendwie so gesagt. Und das merkt man dann halt mit der Lebenserfahrung, wenn man die Leute halt kennenlernt und die Individuen und so weiter und so fort. Ne? Also ja, aber also ich bin jedenfalls, ich glaube, das ist halt schon, was sie mir da damals beim Bundestag erzählt haben, weil ich wüsste nicht, warum die Leute in so einem geschlossenen Fachgespräch da außerhalb von der Öffentlichkeit, wenn die da wirklich irgendwie so der Meinung wären, dass das irgendwie diese Praktiken oder was weiß ich nicht, was da irgendwie da Teil sind, dann wüsste ich nicht, warum die das einfach nicht auf den Tisch packen würden. Also das ja, würde ja bedeuten, dass sie sich dann selber noch vor ihren eigenen Leuten da irgendwie dafür schämen oder so. Ja, also man ja. muss auch ganz klar sagen, dass solche Sachen wären rechtlich gesehen, je nachdem, wie weit man dann halt wirklich geht, sexueller Kindesmissbrauch, ja. Also das sind sehr viele Sachen, die eben da behauptet werden. Unfug, es gibt sicherlich immer wieder mal Sachen, die man für ein bisschen spooky halten kann, wo sie über die Stränge schlagen und so weiter. Es gab einen Fall, einen Punkt, wo die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ein Experiment, das sind Lehrmaterialien, die Lehrern vorgeschlagen wird und die Lehrer nutzen können, wenn sie denn entsprechend das Gefühl haben, dass es in ihrer Klasse so weit klappt. Und dann war eine Sache, die vorgeschlagen wurde, man könnte ein Spiel machen oder eine Umfrage machen, ob man sich mit Stromschlägen als Heterosexueller zum Schwulsein und umgekehrt umerziehen lassen würde, und um zu visualisieren, wie es eben den Schwulen in bestimmten Umgebungen früher ging oder so, wo versucht wurde, sie mit Stromschlägen umzuerziehen. Ich kriege es jetzt nicht ganz zusammen, aber so ungefähr. Ja, und das war irgendwie ein bisschen spooky, gut gemeint, jetzt auch nicht irgendwie ganz katastrophal, aber es wurde halt dann im Narrativ von den Leuten, die diese Demo für alle hier in Stuttgart und so weiter organisiert haben, in der Birgit Kelle Community, wurde es dazu, Heterosexuelle sollen in der Schule mit Stromschlägen zum Schwulsein erzogen werden. Ja, und das ist natürlich Unsinn. Das stand da nie drin, ja, und es war auch nur ein Lehrbuch von der Gewerkschaft in diesem Falle, was auch nicht irgendwie Teil des Lehrplans war. Und also es gibt da, also die Interviews, die ich da mit den Demonstranten hier geführt habe, waren sehr strange teilweise, was sie zum einen glauben, was im Gesetz steht oder im baden-württembergischen Lehrplan. Und zum anderen sind es halt evangelikale Christen, hauptsächlich aus Bayern angekarrt, interessanterweise, die gegen jeglichen Sexualkundeunterricht in der Schule sind. Und das eben als Tür nutzen wollen, um dagegen zu kämpfen. Und also aus dieser Ecke kommt das halt. Ist jetzt nicht irgendwie ein Punkt, den ich jetzt für erstrebenswert halte, sagen wir mal so. Ja, ich würde sagen, also wir haben es jetzt schon nach 11, wo wir dann mal langsam zum Schluss kommen. Wir hatten, glaube ich, vorhin noch irgendein Thema mit Bundestag und wie das mit diesen Abstimmungen läuft und Fraktionsdisziplin. Vielleicht, damit wir von dem Streit ein bisschen wegkommen in Richtung Erklärung zum Schluss. Also ich bin immer noch munter genug, aber ich weiß ja nicht, was die Zuschauer sagen, ob denen sich irgendwann zu blöd wird, was wir hier so labern. Ja, ich muss auf jeden Fall irgendwann demnächst mal die Säge streichen. Ich muss morgen auf den Roboter. Du roboterst auch gerade ein bisschen. Das war ja ziemlich robotisch, ja. Also vielleicht, also Fraktionszwang hatte ich ja vorhin so im Indirekten ein bisschen angesprochen. Ne? In den Arbeitsgruppen, in den Fraktionen wird halt darum diskutiert, wie man sich positioniert. Und dann beschließt man eben mehr oder weniger gemeinsam, wie man sich positioniert. Und das nennt sich dann nicht Fraktionszwang, sondern Fraktionsdisziplin. Kann man sich darüber streiten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Im Europaparlament zum Beispiel ist es ganz anders. Da stimmen die Abgeordneten häufig ganz wild ab. Aus unserer Historie und aus unserer, na, Historie ist falsch, aber aus unserem politischen System, wie das halt funktioniert mit Koalition und Bundesregierung und so weiter, Parlament, Welten, Bundeskanzler etc., ist es halt so, dass es einfach eine starke Koalition und eine Opposition gibt, die übrigens mehr Geld bekommt als die Koalition prozentual. Also die kriegen Zuschläge, Oppositionszuschläge, was ich zum Beispiel für gut halte, weil die Koalition auch ihre Regierungsleute hat, die mitarbeiten können irgendwie in der Bundesregierung. Und da läuft das halt dann so, dass man sich dann entsprechend intern streitet. Ja, und dann ein Beschluss fällt, ob einem der dann gefällt oder nicht, ist dann immer so die Sache. Und dann kommt hinten halt was raus. Das ist dann die Fraktionsdisziplin. Aber es gibt eben Fälle, wo dann auch Leute ausscheren. Zum Beispiel meine Ex-Chefin Saskia Esken und Lars Klingbeil, der netzpolitische Sprecher der SPD, und sie als Stellvertreterin haben gegen den Online-Durchsuchungs- und Trojaner-Geschichte gestimmt. Und zwar ohne, dass sie irgendwie da das mussten, weil es namentliche Abstimmung war, sondern sie sind ganz bewusst ins Plenum gegangen und haben Hand für Nein gehoben, was ganz selten vorkommt, weil sie eben so stark dagegen sind, dass sie das entsprechend, dass ihnen das wichtig war. Ja, das passiert relativ selten. In solchen Fällen wird halt von der Fraktionsspitze üblicherweise in allen Fraktionen gebeten, man möge es vorher anmelden. Das ist einfach, man es weiß. Und dann ist es gut. Als ich in der Enquete-Kommission war, war das für uns Sachverständige eh so, dass bei uns da in der Truppe wir abstimmen konnten, wie wir wollten. Das war bei der Union und FDP wurde von denen schon verlangt, dass die abstimmen sollten, wie die Linie war. Aber wir wurden da wirklich als Sachverständige, wie man sich das halt so wünscht, angesehen. Aber halt auch vorher gesagt, hey, wenn du anders abstimmen willst, dann sag's uns, weil dann diskutieren wir das aus, vielleicht stimmen wir ja mit dir ab. Und zum Beispiel in der Open-Source-Projektgruppe habe ich ziemlich viele Vorschläge gemacht und die SPD-Fraktion hat dann, ist mir blind mehr oder weniger als Experten dann gefolgt. Ja, also so laufen dann so Sachen eben ab. Man hat einen Experten oder zwei oder drei, die sich um ein Thema kümmern und denen folgt man dann, wenn man nicht eh eine eigene Meinung hat, die jetzt irgendwie davon abweicht. Und so kommt es mit der Fraktionsdisziplin halt auch zum Tragen. Ich möchte noch kurz anfügen, bevor wir Schluss machen, dass ich habe es eben auch hier in den internen Chat gepostet, also ich habe das Buch gefunden, das ist die Sexualpädagogik der Vielfalt und die ist in mehreren Presseorganen wegen dieses Spiels in Einrichtung eines Puffs für alle, um so eine Sensibilität für unterschiedliche Lebensentwürfe und sexuelle Neigungen zu entwickeln, besprochen worden. Also da habe ich keinen Blödsinn geredet. Also es gab mal einen FAZ-Artikel und ich glaube auch irgendwas in der Welt, wo ich, ob es in diesem Fall war, weiß ich nicht, aber in einem dieser Sachen, wo irgendwelche Koffer und so ähnliche Sachen berichtet wurden. Und da gibt es auch entsprechende Gegenartikel, die genau das, was dort drin steht, widerlegen und dass die Autorin schlicht und ergreifend Unsinn schreibt. Also man muss auch immer gucken, ne, ob dann die Berichterstattung, sonst seid ihr ja auch immer kritisch, was Presseberichterstattung angeht, muss man da auch umgekehrt gucken, ob das dann. Ja, das Buch existiert und die Aufgabe existiert. Ja, soweit sind wir eigentlich gekommen. Also, und das finde ich schon komisch, weil ich möchte nicht, ich habe keine Kinder, aber wenn ich mir vorstelle, dass die irgendwie aus der Schule kommen und sagen, heute haben wir einen Puff für alle eingerichtet. Ja, gut, deine Tochter dann irgendwann machen muss? Da muss man ganz genau schauen, was da drin ist. Also alle Sachen, die ich gesehen habe, ich kenne das jetzt im konkreten Fall nicht, aber alle Sachen, die ich... Ja, aber ich habe dir doch die konkrete Aufgabe für 15-Jährige genannt. Ja, aber das ist ja nicht findest nur ein Satz, sondern... Fändest du das angemessen, wenn deine Tochter 15 ist? Da muss man den Kontext dann sehen. Ja, was ist der Kontext? Da muss man keinen Kontext sehen. Doch, natürlich. Du musst die Situation ist, nee, deine Tochter ist mir der Kontext vollkommen egal. Nein, wir wissen doch gar nicht, was ist das, was der Lehrer im Vorfeld erzählt? Was ist das, was er erzählt, wenn er die Aufgabe, was ist die Aufgabe ganz konkret? Was ist das, was der Lehrer nachher als Aufklärung sagt? Was ist das, was die Kinder vorher wissen? Das weiß ich jetzt alles nicht, wie das in diesem... Das werden mir die Kinder aber auch nicht erzählen. Ich habe dich nach der konkreten Situation gefragt. Wenn deine 15-jährige Tochter nach Hause kommt und sagt, heute haben wir einen Puff für alle eingerichtet und das sollte uns zeigen, wie wir andere Lebensentwürfe respektieren. Würde das überhaupt Sinn machen, was sie redet? Dann würde ich erst mal fragen, hä? Moment, was ist der Kontext? Ich meine, das passiert mir auch ständig, wenn Tochter nach Hause kommt und irgendwelche Sachen aus der Schule erzählt, dass ich dann fragen muss, Moment mal, was war da? Was ist der Hintergrund? Wie kam das? Wie haben die Lehrer reagiert? Und so weiter und so fort. Das, also, ne, wie gesagt, nur das Wort Puff für alle, keine Ahnung, was da drin steht. Und ich habe es ja vorhin an dem Beispiel mit diesen Stromschlägen erzählt, die eben ganz anders sind, ja, wo es einfach um eine Metapher geht und die eigentlich jedem, der diese Unterrichtseinheit dann in der Schule durchführt als Lehrer, wenn er das nicht rafft und wenn er das nicht rüberbringt, dann muss das lassen. Das kann er, ja, also, ja, das muss man schon vom Lehrer erwarten, dass er dann den Kontext richtig hinkriegt. Der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs mit der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, kritisiert es als grenzüberschreitend. Das mag sein, akzeptabel, ja, wenn Schülerinnen und Schüler vor der Klasse über ihre eigenen sexuellen Erfahrungen sprechen sollen. Alles Zeug, was ich von meiner Tochter nicht hören wollte. Also, wie gesagt. Ja, wie gesagt, ich meine, ich erinnere mich an meinen Sexualkundeunterricht in den Ende der 80er Jahre. Da gab es dann auch komische Fragen, wo dann der Lehrer vorne rot geworden ist. Ist noch was ganz anderes, ob der Lehrer rot wird oder ob Leute sich da hinstellen müssen und irgendwas erzählen sollen. Also. Es gibt wie in jedem Fall immer irgendwelche Leute, die alles, wo man verschiedene Meinungen haben, in die Extreme treiben. Das kann da durchaus der Fall sein. Es kann aber eben auch der Fall sein, dass man den Kontext genauer sehen muss und sich anschauen muss, was machen dann die Gegner von dieser Sache da draus, um ihre Argumentation darauf aufzubauen. Aber wir argumentieren doch gerade aber nicht anhand einer Interpretation, sondern wir argumentieren anhand dem, was wir aus offizieller Quelle wissen. Aber wir argumentieren anhand eines Ausschnittes. Wir argumentieren anhand eines Ausschnittes. Also was glaubst du denn, wie könnte ein Kontext aussehen, in dem das positiv wäre? Wie stellst du dir einen positiven pädagogischen Effekt vor? In welchem Rahmen muss der stattfinden, wenn 15-Jährige einen Puff für alle bauen sollen? Ich habe keine Ahnung, wie dieser Puff für alle ausschauen soll. Ich habe nur vorhin das Beispiel gesagt mit der Umerziehung anhand von Stromschlägen. Wo einfach da war, stell dir vor, du würdest mit Stromschlägen zum Schwulsein umerzogen werden sollen. So wie es tatsächlich umgekehrt eben auch passiert ist. Und ja, aber das ist auch schon wieder alles, das ist, wir haben doch diesen Punkt erreicht, wo Leute das, jetzt kommst du wieder mit so Sachen, die eigentlich, ich kann das... Du solltest irgendwie mal aufhören, ständig mit der Vergangenheit zu argumentieren. Wir haben auch irgendwann Schwarze schlecht behandelt, als wir bei den Herero waren. Oder wir haben das getan oder jenes. Aber, oh Gott, fucking, wir sind jetzt in der Gegenwart und wir sollten echt, gerade die Deutschen sollten mal versuchen. Aber die Amerikaner kriegen ja jetzt ein ähnliches Problem, sich irgendwie nicht ständig von der Vergangenheit leiten zu lassen. Ja, wir haben Schwule mal schlecht behandelt, aber wir haben inzwischen auch ein System, das ist ziemlich, ziemlich gut sanktioniert, wenn man Schwule schlecht behandelt. Also ich erlebe immer noch bei Kindern und Jugendlichen insgesamt das Schwuchtel als Schimpfwort und so weiter. Und es gibt einfach auch Menschen, die darunter leiden und so weiter. Alles Mögliche. Wir haben früher auch Schwuchtel gesagt. Ja, und heute macht man das nicht mehr. Das ist ein Teil, man geht ja auch, man kann Kindern nicht alles wegnehmen. Man muss die Kinder auch diese Fehler machen lassen und irgendwann wird ihnen jemand erklären. Und das kommt viel besser, wenn ihnen dann jemand, den sie gut finden, sagt, hier, das sagt man nicht, weil ich bin auch schwul, als wenn vorher irgendwo jemand da steht und sagt, ja, das sind jetzt die bösen Wörter und die dürft ihr nicht sagen. Das ist Quatsch. Naja, nicht verhindern. Also das, man muss einfach ein gewisses ordentliches Maß finden und das ist natürlich nicht immer leicht. Und was ich halt auch nur sagen wollte, bei diesen ganzen Aufregerthemen, die dann hier soll das und das in der Schule gemacht werden und so, da muss man halt immer vorsichtig sein, was davon wirklich bestehen bleibt und was irgendwie einfach nur Story ist. Aber ich habe dir doch gerade die Quellen geliefert. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt das Thema nochmal zwei Runden um Block führen muss. Nee, ich will ins Bett. Ja, und ich mag nicht ausschließen, dass es Kackscheiße ist, ja, aber man muss halt immer vorsichtig sein. Kackscheiße. Ja, also Babel, man muss immer vorsichtig sein. Nie. Das war, glaube ich, kurmarxistische Kackscheiße. Bingo. Nein. Das ja, wäre allein unter Systemling. Und irgendwo sitzt Julia Schramm und ruft laut Bingo. Ja, aber auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du uns im Stream hier beehrt hast. Das war ein interessantes Gespräch. Und man hat auch so selten Leute, an denen man sich wenigstens ein bisschen reiben kann. So die Leute, die wir von AfD und IB hatten, die waren nicht so spannend. Na gut, ich diskutiere natürlich auch gern und das merkt man gar nicht. Na, ich vertrete ja auch nicht immer nur alles, was ich dann. Ich kann auch eine andere Position. Also beim letzten Jahr vorhin gesagt. Wir ziehen irgendwie diese Leute an. Das hat auch der andere auch schon gesagt. Wie hieß er? Hier vom Nerdcore-Blog. Das war eigentlich genau 1:1 dasselbe, was er gesagt hat. Du bist auch so einer, der darauf steht, immer den Gegenpart zu geben. Nein, ich kann beim NetzDG, könnte ich halt mit Befürwortern wie Gegnern drüber streiten. Oder anderes Beispiel, vielleicht kennt ihr das. Ich hatte früher eine Lieblingssoftware, bei denen habe ich mich mit den Entwicklern dauernd gezofft, dass sie Mist gebaut haben. Aber selber habe ich die Software überall als das Tollste der Welt verteidigt. Meines Erachtens bis heute immer noch zu Recht beide Punkte. Also man kann natürlich beide Positionen vertreten. Das ist halt, je nachdem, welchen Blickwinkel man halt gerade hat. Ja. Und das ist halt. Aber jemand anders hat gesagt, heiß oder kalt, und bist du lauwarm, dann spucke ich dich aus. Schönes Schlusswort. Den Spruch kannte ich jetzt noch nicht. Aber vielleicht noch so als Schlusswort, wenn einer der Zuhörer mal zu mir nach Wen wählen kommen will und mit mir über seine Forderungen an die Politik plaudern. Da bin ich halt auch nicht so meinungsstark, sondern stelle nur die Fragen. Ja? Oder jemand von euch, dann kann man da gerne mal drüber reden, was die Wünsche, die Forderungen an die Politik sind, was euch ankotzt und so weiter und so fort. Hirschquelle verstaatlichen, 1 Million Förderung im Jahr und was war das andere? LSD freigeben. Nein. Ah ja. Ein Reh springt hoch, ein Reh springt weit, warum auch nicht, das hat ja Zeit. Ach, der Heinz. Ja, aber die Einladung war ehrlich ernst gemeint, muss man jetzt nochmal sagen. Mir ist so lächerlich jetzt mal. Ja, wir mussten jetzt nochmal ein bisschen Druck haben. Sind wir jetzt offline? Nee, wir sind noch nicht offline. Ich sag jetzt auch noch Tschüss. Ach so. Ciao Leute, wir sehen uns am Sonntag. Dann. Tschüss, schönen Abend und bis irgendwann.